Kapitel 10 – Die Eroberung und Festigung der nationalsozialistischen Macht von Benjamin Carter Head. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und das von ihr geschaffene Regime glichen schon immer einem Rorschach-Test, jenem projektiven psychologischen Test, bei dem die Probanden gefragt werden, was sie in Tintenklecksen sehen. Wir sehen in ihnen, was wir selbst in uns tragen. Alle vernünftigen Menschen sind sich einig, dass das Regime eine entsetzliche menschliche Katastrophe war, die durch keinerlei vermeintliche Vorzüge aufgewogen werden kann. Aber bei der Frage, wer die Nationalsozialisten waren und welche Umstände sie hervorgebracht haben, endet die Einigkeit auch schon. Waren die Nationalsozialisten eine konsequente Ausprägung der Moderne oder eine zutiefst reaktionäre Bewegung? War das Problem mit Deutschland vor 1933, dass es zu demokratisch war oder dass es nicht demokratisch genug war? War die Weimarer Demokratie von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Oder war Hitlers Triumph eine der historisch unwahrscheinlichsten Entwicklungen, die sich jemals ereignete? Waren die Nationalsozialisten tief in der deutschen Geschichte verwurzelt oder eine seltsame fremde Kraft, die einen Bruch der Geschichte darstellte? Für jede dieser Beobachtungen und viele weitere, diametral entgegengesetzte Interpretationen, lässt sich irgendwo da draußen eine brillante Analyse finden. Eines der Rätsel, die der Aufstieg der Nationalsozialisten hinterlassen hat, ist die Frage, wie viel bewusstes strategisches Kalkül in ihre Machtübernahme eingeflossen ist und wie viel von ihrem Erfolg dem Zufall, den Handlungen anderer oder bestenfalls geschickten Reaktionen auf unvorhergesehene Umstände geschuldet war. In den 1930er und 40er Jahren nahmen viele Menschen das propagandistische Selbstverständnis der Nationalsozialisten als effiziente und durchsetzungsstarke Techniker der Macht für bare Münze. Nach dem Krieg hingegen vertraten einige britische Historiker wie A.J. P. Taylor und Alan Bullock die Ansicht, Hitler sei ein Opportunist mit einigen einflussreichen Verbündeten und keinerlei Fähigkeit zur langfristigen Planung gewesen. In den 1960er Jahren entwickelte sich eine ausgefeiltere Version dieser Idee, unter Historikern als Funktionalismus bekannt, die erneut betonte, dass bewusste Planung buchstäblich das Letzte war, was die Nationalsozialisten zur Macht und zu ihren Hauptprojekten geführt hatte, Krieg und Völkermord. In den 1970er und 80er Jahren gab es heftige Debatten zwischen den Funktionalisten und ihren Gegnern, den Intentionalisten, die immer noch die Meinung vertraten, dass der Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht und ihr Gebrauch der Macht durch Planung und Intention zu erklären seien. In den 1990er Jahren waren die meisten Historiker der Meinung, die Debatte habe in einem Konsens zwischen den beiden extremen Ansichten gemündet. Aber in den letzten Jahren gab es in einigen Arbeiten über den Nationalsozialismus so etwas wie eine intentionalistische Wiederbelebung, einschließlich der Betrachtung ihres Aufstiegs zur Macht. Dieses Kapitel bietet eine Skizze, wie diese neuere neo-intentionalistische Betrachtung des Aufstiegs der Nationalsozialisten zur Macht aussieht. Die hier vorgestellte Erzählung von 1933 zeigt Nationalsozialisten, die eine klare Vorstellung von dem hatten, was sie taten. Sie hatten politische Lehren aus Erfahrungen wie dem Putschversuch von 1923 gezogen, der ihnen vor allem gezeigt hatte, dass sie den Staat nicht von außen übernehmen konnten. Sie mussten Machtpositionen innerhalb der Weimarer Verfassung gewinnen. Die Nationalsozialisten schätzten den politischen und medialen Kontext, in dem sie arbeiteten, und die Stärken und Schwächen anderer Akteure im politischen System scharfsinnig ein. Niemand kann jemals die Erfolge und Rückschläge, die vor uns liegen, vollständig vorhersehen, aber am Ende übernahmen die Nationalsozialisten schließlich die Macht im Wesentlichen so, wie sie es erwartet und geplant hatten. Unsere Geschichte beginnt so richtig im Jahr 1926, als Josef Goebbels in Berlin ankam, um dort der neue Gauleiter der NSDAP zu werden. Goebbels wusste, dass das rote Berlin mit seinem hohen Anteil von Industriearbeitern an der Bevölkerung, der relativ großen jüdischen Gemeinde und der Konzentration von Künstlern und Intellektuellen sehr weit vom natürlichen Territorium der Partei entfernt war. Aber er wusste auch, wie man es anstellt, Boden gut zu machen. Und er entwickelte eine Strategie mit zwei Hauptkomponenten, der Sturmabteilung und den Medien. Die Sturmabteilung SA war die Privatarmee der Nationalsozialisten, deren Hauptaufgabe darin bestand, sich Straßenschlachten mit den Privatarmeen der anderen politischen Parteien zu liefern, denn in Weimar hatten sie alle eine. Mit dem Reichsbanner der Weimarer Koalition und der Eisernen Front der Sozialdemokraten, mit dem deutschnationalen Kampfring und anderen mit den deutschnationalen assoziierten Gruppierungen, vor allem aber mit dem Rotfront-Kämpferbund und dem Kampfbund gegen Faschismus, beides Gruppen der Kommunisten. Bei diesen Schlachten ging es zum großen Teil darum, Territorium zu gewinnen und es anderen Parteien unmöglich zu machen, in bestimmten Gebieten der Stadt Wahlkampf zu machen, Kundgebungen abzuhalten oder auch nur Wahlkampfplakate aufzuhängen. Aber Goebbels sah darin auch noch eine andere Funktion. Gewalt machte Schlagzeilen. Wann immer es Gewaltausbrüche gab, erzählte die SA die propagandistische Geschichte von den mustergültigen Nationalsozialisten, die sich gegen bösartige Kommunisten verteidigten. Im Laufe der Zeit untergrub die offensichtliche Unfähigkeit des demokratischen Staates, die Ordnung aufrechtzuerhalten, stetig die Legitimität desselben. Eine Erosion, von der die Nationalsozialisten ironischerweise mehr profitierten als jede andere politische Gruppierung. Und die angebliche Entschlossenheit der Nationalsozialisten im Kampf gegen die Kommunisten brachte ihnen, so brutal die SA auch vorgehen mochte, die widerwillige Bewunderung einer wachsenden Zahl von Wählern aus der Mittelschicht ein. Goebbels hatte sich seine Strategie sehr gut überlegt. Berlin braucht seine Sensation, wie der Fisch das Wasser, schrieb er. Diese Stadt lebt davon und jede politische Propaganda wird ihr Ziel verfehlen, die das nicht erkannt hat. Seine Propaganda, so erklärte Goebbels, entwickelt sich ursächlich aus dem Tageskampf selbst heraus und wurde im Laufe der Zeit in der immer sich wiederholenden Anwendung systematisiert. Er verstand, dass es so etwas wie schlechte Presse nicht gab. In seinem Tagebuch hielt er immer gerne fest, dass die Judenpresse wieder über einen Fall von Nazi-Gewalt geschrieben hatte. Hauptsache, sie reden von uns, sagte er gerne. Eine Reihe von Ereignissen in den frühen 1930er Jahren zeigte, wie konsequent Goebbels dieses Spiel strategisch choreografierter, medienwirksamer politischer Gewalt spielte. Da war zum Beispiel die Ermordung des SA-Mitglieds Horst Wessel, Anfang 1930. Die Gründe für diesen Mord lagen im Dunkeln und waren möglicherweise gar nicht politisch, aber Goebbels vermarktete ihn erfolgreich als grausame und brutale kommunistische Ermordung eines idealistischen Nazi-Helden und benutzte ihn als Aufruf zur Gewalt. Noch während Wessel im Krankenhaus von Friedrichshain im Sterben lag, kam Goebbels Zeitung Der Angriff zu dem Schluss, man könne nur eins tun, Macht zu sammeln, um diese Giftbrut im Karl-Liebknecht-Haus auszurotten. Diese Drohung wurde eingerückt und fett gedruckt aus dem Rest des Artikels hervorgehoben. Unmittelbar danach, in einem ganz alltäglichen Ton, kam die fast schon satirische Einschränkung auf die legalste Weise, gefolgt von »so wie man Ratten oder Wanzen vertilgt«. Im September 1931 randalierten etwa 1000 SA-Männer in Zivil am Berliner Kurfürstendamm, griffen ein paar Dutzend Fußgänger in der oft falschen Annahme, sie seien Juden, brutal an und zertrümmerten eine Reihe von Geschäften und Cafés. Als einige der SA-Leute vor Gericht gestellt wurden, argumentierte die nationalsozialistische Verteidigung, die Gewalt sei tatsächlich von Kommunisten ausgegangen oder zumindest von ihnen provoziert worden. Nachkriegszeugnisse ergaben zweifelsfrei, dass die Aktion von Goebbels und seinen Kumpanen in der SA, Wolf Heinrich, Graf von Helldorff und Karl Ernst, geplant worden war. Nur wenige Monate später, im Januar 1932, behaupteten etwa 150 SA-Leute, die von einem geselligen Abend nach Hause marschierten, sie seien von Kommunisten aus der Laubenkolonie Felseneck in einer trostlosen Gegend im Norden Berlins überfallen worden. Tatsächlich deutete alles darauf hin, dass die Nationalsozialisten nach Felseneck gekommen waren, um einen Mann namens Fritz Klemke zu ermorden, gegen den die SA-Männer einen besonderen Groll hegten. Aber Goebbels Umkehrung des Narrativs fand eine bemerkenswert leichtgläubige Reaktion bei der Polizei, den konservativen Medien und dem Gericht, das den Fall behandelte. Die Angeklagten wurden schließlich im Dezember 1932 im Zuge einer Amnestie freigesprochen. Im Rückblick auf den Herbst 1933 ordnete Goebbels selbst diese Ereignisse in ein klares Narrativ ein, in dem die Kommunisten Gewalt provozierten und dann die Nationalsozialisten beschuldigten, immer mit Unterstützung der meisten Medien und sogar der Staatsorgane. Ein Narrativ, das die Schwäche der Weimarer Republik aufzeigte und somit auch zum Untergang von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland beitrug. Der letzte Punkt in Goebbels Narrativ war der Reichstagsbrand, dem wir uns nun zuwenden. In seinem Tagebucheintrag vom 1. Februar 1933 notierte Goebbels: Mit Hitler Terror der Roten besprochen, vorläufig noch keine Gegenmaßnahmen, erst aufbrennen lassen. Das war in der Tat eine ausgezeichnete Beschreibung eines anderen Strangs der Strategie der Nationalsozialisten für das Jahr 1933. Adolf Hitler war zu diesem Zeitpunkt seit 3 Tagen in der Reichskanzlei. In gewisser Weise war es offensichtlich, wie er dorthin gekommen war. Kurt von Schleichers kurzlebige Regierung war bei einer Vertrauensabstimmung mit einer Niederlage konfrontiert worden. Eine alternative Koalition, die über eine Mehrheit verfügen konnte, Hitler und die Nationalsozialisten mit Franz von Papen als Vermittler und einem Kabinett von Establishment-Konservativen, hatte sie ersetzt. Aber ein Aspekt dieses Übergangs war seltsam. Reichspräsident Paul von Hindenburg hatte sich konsequent und vehement gegen die Idee einer Hitler-Kanzlerschaft ausgesprochen. Noch am 26. Januar hatte er dem Chef der Heeresleitung, Kurt von Hammerstein-Equart, gesagt, dass er gar nicht daran dächte, den österreichischen Gefreiten zum Wehrminister oder Reichskanzler zu machen. Und innerhalb von 2 Tagen hatte sich seine Ansicht geändert. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass er angesichts der Drohungen der Nationalsozialisten nachgegeben hatte, entweder ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn oder eine Anklage wegen verfassungswidriger Handlungen einzuleiten, die beide in der Weimarer Verfassung vorgesehen waren. Hindenburgs Einsatz von Notverordnungen seit 1930 und seine angeblichen Pläne, solche Erlasse noch aggressiver gegen die Regeln der Verfassung einzusetzen, machten es plausibel, dass sich hierfür eine Reichstagsmehrheit finden würde. Hinweise auf die Formulierung eines solchen Plans durch die Nationalsozialisten waren von Zeit zu Zeit durchgesickert, zum Beispiel in Hitlers wütendem Ausbruch im August 1932, als Hindenburg sich weigerte, ihn zum Kanzler zu ernennen, und in Bemerkungen, die Göring später im selben Monat im Reichstag fallen ließ. Die Nationalsozialisten hatten auch einen Plan für die Konsolidierung der Macht, sobald sie zumindest einen gewissen Einfluss auf hohe nationale Ämter hatten. Die Wurzeln dieses Plans gehen auf das Denken eines anderen juristisch ausgebildeten Nationalsozialisten zurück, des jungen Hessen Werner Best. Im November 1931 wurde die von Best entwickelte Strategie der Polizei zugespielt. Die Pläne, die als Boxheimer Dokumente bekannt sind, legten fest, dass die SA im Falle eines kommunistischen Putsches das Recht und die Pflicht beanspruchen würde, die aufgegebene Autorität des Staates zur Rettung des Volkes zu ergreifen und auszuüben. Allen Befehlen von SA-Personal wäre unter Androhung des Todes Folge zu leisten, und die SA würde das Recht erhalten, bei Bedarf weitere Notverordnungen zu erlassen. Zur Durchsetzung dieser Dekrete sollten Feldgerichte eingerichtet werden. Alle Deutschen über 16 Jahren würden der Arbeitspflicht unterliegen, sonst hätten sie kein Recht auf Lebensmittelzuteilungen. Juden wurden ausdrücklich sowohl von der Pflicht zur Arbeit als auch vom Recht auf Lebensmittelrationen ausgeschlossen. Natürlich versuchten die Nationalsozialisten, die Bedeutung der Boxheimer Dokumente herunterzuspielen. Sie waren, so Goebbels Zeitung Der Angriff, Bests rein privater Plan, eine hypothetische, blutige Machtübernahme durch die Kommunisten zu vereiteln und die legitime deutsche Staatsgewalt wiederherzustellen. Aber kommunistische Provokation gehörte nun mal zum Arsenal der Nazi-Propaganda, und Goebbels Zeitung berichtete auch, dass Best auf einen Plan reagierte, der nach den genauesten Befehlen Moskaus für die gewaltsame Machtergreifung in Deutschland entworfen wurde. Das angebliche kommunistische Dokument war vom NS-eigenen Geheimdienst beschafft worden. Die interne Reaktion der Nationalsozialisten sah jedenfalls ganz anders aus. Goebbels Tagebuch legt nahe, dass die Boxheimer Dokumente für die nationalsozialistische Führung einen allgemeinen Machtplan darstellten. Mitte September 1931, genau zu dem Zeitpunkt, als Best an dem Plan arbeitete und ihn der NS-Führung vorlegte, zeichnete Goebbels ein Gespräch mit Hitler auf. SA-Fragen, schrieb Goebbels, was tun, wenn die KPD losschlägt? Fest umrissener Aktionsplan. Ich werde polizeilicher Kommissar für den ganzen Osten. Helldorf, der Berliner SA-Kommandeur, mein militärischer Führer. Wir werden gut zusammenarbeiten. Im März 1932 beschlagnahmte die Berliner Polizei Mobilisierungspläne der SA, die im Falle eines Notfalls die Umzingelung der Hauptstadt vorsahen. Wie bei den Boxheimer Dokumenten war der Notfall, den die Nationalsozialisten im Sinn hatten, ein Putsch oder Gegenputsch demokratischer oder linker Kräfte. Putschpläne der Nationalsozialisten richteten sich daher nie gegen den Staat. Sie richteten sich immer gegen die politische Linke, und dies im Namen eines Staates, der zumindest teilweise von den Nationalisten selbst kontrolliert wurde. Im Februar 1933 hatte die NSDAP die erste Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel erreicht, und Hitlers neue Regierung war damit beschäftigt, rechtliche Instrumente für den Kampf gegen die Kommunisten vorzubereiten. Notverordnungen nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung gaben Hitlers Regierung breitere Möglichkeiten, Gegner zu verhaften, politische Versammlungen der Opposition aufzulösen und Zeitungen einzustellen. Das andere zentrale Element der Strategie der Nationalsozialisten bestand darin, sich bei einer Neuwahl eine Reichstagsmehrheit zu sichern und diese Mehrheit dann zu nutzen, um ein Ermächtigungsgesetz zu verabschieden, das alle gesetzgebenden Befugnisse an Hitlers Kabinett übergeben würde. Goebbels hatte bereits im August 1932 über diesen Plan geschrieben. Sobald Hitler an die Macht gekommen war, übte er Druck auf Hindenburg aus, den Reichstag aufzulösen und eine Neuwahl auszurufen, die am 5. März stattfinden sollte. Die Nationalsozialisten machten dramatischen Gebrauch von den Befugnissen des Amtsinhabers, indem sie Notverordnungen verwendeten, wie wir gesehen haben, und die zunehmende Kontrolle über die Polizei übernahmen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach sorgten sie auch für das Ereignis, das den Anschein erweckte, der Terror der Roten würde tatsächlich aufflammen. Am Sonntagabend, dem 27. Februar, zerstörte ein Brand den Plenarsaal in der Mitte des Reichstagsgebäudes. Der Reichstagsbrand ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Zuerst mit Blick darauf, wie die Nationalsozialisten reagierten. Hitlers Regierung behauptete, es sei ein Terrorakt gewesen, der erste Schritt eines kommunistischen Aufstands. Am nächsten Morgen, als das Kabinett den Notstand ausrief, verabschiedete es und Hindenburg unterzeichnete ein weiteres Dekret, das formell als Erlass des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat und informell als Reichstagsbrandverordnung bekannt ist. Dieser Erlass riss der demokratischen Verfassung der Weimarer Republik das Herz heraus und hob mit einem Schlag die Rede- und Versammlungsfreiheit, die Vertraulichkeit der postalischen und telegrafischen Kommunikation sowie den Schutz vor willkürlichen Durchsuchungen, Verhaftungen und Inhaftierungen auf. Der zweite Absatz des Dekrets erlaubte es der Zentralregierung, jede Landesregierung aus dem Amt zu entfernen, wie im Putsch von Reichskanzler Franz von Papen gegen die preußische Regierung von 1932, ein wirksames Mittel, um die Opposition zu beseitigen. Noch während der Reichstag brannte, ging die Regierung hart gegen ihre Gegner vor und verhaftete Tausende von Menschen im ganzen Land. Das Dekret wurde zur rechtlichen Grundlage für Hitlers 12-jährige Diktatur. Der deutsch-jüdische Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel, der die Machtübernahme der Nationalsozialisten persönlich erlebt hat, bezeichnete es als die Verfassungsurkunde von Hitlers Reich. Einige Historiker haben argumentiert, dass das Dekret am Morgen des 28. Februar hastig zusammengeschustert worden sei und dass es eine radikale Abkehr von den Weimarer Notstandsgesetzen darstellte. Jüngste Forschungen haben jedoch gezeigt, dass es sorgfältig vorbereitet wurde, mit Blick auf mehrere Weimarer Präzedenzfälle und einem feinen Gespür dafür, was man aus ihnen lernen konnte. Hermann Göring selbst räumte als Angeklagter in Nürnberg ein, dass das Dekret Formulierungen aus früheren Notstandserlassen verwendete. Ein ehemaliger Gestapo-Offizier sagte nach dem Krieg über ein hochrangiges Treffen im Berliner Polizeipräsidium Mitte Februar 1933 aus, bei dem einige Beamte über den Erlass diskutierten. Die wichtigsten Bestimmungen wurden direkt aus einem Mustererlass übernommen, den die überwiegend sozialdemokratische Bauer-Regierung im Sommer 1919 vorbereitet hatte. Dass Verhaftete in Schutzhaft genommen werden konnten, was dann im Hitler-Deutschland bedeutete, in ein Konzentrationslager geschickt zu werden, war seit 1916 ein Merkmal der deutschen Notstandsgesetze. Aber die Verfasser waren zwei Präzedenzfällen aus dem Jahr 32 gefolgt, darunter der Notverordnung, mit deren Hilfe Papens Putsch gegen die preußische Regierung durchgesetzt wurde, indem sie Schutzhaftgefangenen das Habeas Corpus Gebot versagten und andere Rechte entzogen, die im deutschen Recht sogar während des Ersten Weltkriegs Bestand gehabt hatten. Andererseits folgte das Dekret nicht den Präzedenzfällen, wo sie nicht passend erschienen. 1932 war bei den meisten Weimarer Notverordnungen das Militär im Einsatz gewesen, um in den Tagen nach dem Putsch die Ordnung durchzusetzen. Im Februar 1933 sah der Weg über einen zivilen Ausnahmezustand vielversprechender aus für eine nationale Regierung, die infolge von Papens Führung über preußische Polizeikräfte verfügte, sich aber noch nicht der Unterstützung in den höheren Rängen der Armee sicher sein konnte. Die Notverordnung legte auch nicht, wie es das Dekret von 32 getan hatte, härtere Strafen für Landesverrat fest. Die zweite Form des Verrats im deutschen Recht, die sich auf den Verrat von Staatsgeheimnissen konzentriert. Das war auch nicht nötig, denn diese Strafen waren in einer Notverordnung enthalten, die das Kabinett bereits am 27. Februar verabschiedet hatte. Auch hier war die Reichstagsbrandverordnung perfekt auf ihren politischen und rechtlichen Kontext zugeschnitten. Solch sorgfältige Formulierungskunst war vermutlich nicht das Produkt einer eiligen Arbeit in den frühen Morgenstunden zwischen dem Brand und der ersten Kabinettssitzung am 28. Februar. Sie spiegelte eine längerfristige Planung wider. Weil der Reichstagsbrand für Hitlers Regime so gut funktioniert hatte, schien es den meisten Nicht-Nationalsozialisten damals und vielen Menschen später offensichtlich zu sein, dass die Nationalsozialisten selbst ihn gelegt haben mussten. Doch die Ursprünge des Feuers sind bis heute umstritten und Historiker diskutieren immer noch über diese Frage. Den Hauptgrund für diese Debatte lieferte der eine Mensch, der am Tatort verhaftet wurde. Ein 24-jähriger niederländischer Maurergeselle namens Marinus van der Lubbe. Van der Lubbe war allem Anschein nach mit Streichhölzern und Feueranzündern, mit Naphthalin getränkte Sägemehlbälle, die damals häufig zum Anzünden von Haushaltsöfen verwendet wurden, in das Gebäude eingebrochen. In dieser Nacht und monatelang danach bestand er darauf, dass er und er allein das Feuer gelegt habe. Kaum jemand glaubte ihm damals. Die Nationalsozialisten und ihre Gegner gingen gleichermaßen davon aus, dass eine Art Verschwörung am Werk war. Und tatsächlich scheint es nach den heute verfügbaren Beweisen so gut wie unmöglich, dass van der Lubbe das hätte tun können, was er behauptete, getan zu haben. Dieser Punkt ist durch eine Reihe unabhängiger Untersuchungen von Wissenschaftlern bestätigt worden, die die Auswirkungen von Bränden auf Gebäude untersuchen. Diese forensischen Beweise werden durch andere Faktoren gestützt. Van der Lubbe selbst war als möglicher Täter höchst unglaubwürdig. Infolge einer Arbeitsverletzung war er zu etwa 80% blind und zum Zeitpunkt des Brandes war die Dunkelheit im Reichstagsgebäude nahezu absolut. Van der Lubbe war noch nie zuvor in dem Gebäude gewesen und schien nicht einmal zu verstehen, was der Plenarsaal war. Er nannte ihn die Kirche. Polizei und Sachverständige fanden physische Beweise im Reichstagsgebäude, die van der Lubbes alleinigen Täterstatus ausschließen. Ruß in den Lüftungsschlitzen, der nur von brennendem Kerosin oder Benzin stammen konnte, und die Überreste einer Fackel. Weder van der Lubbe noch sonst jemand behauptete, er habe Brandbeschleuniger oder eine Fackel bei sich gehabt. Einige Polizisten, Feuerwehrleute und der Gerichtschemiker Dr. August Brüning fanden Spuren von Kerosin oder Benzin im Gebäude. Darüber hinaus konnte van der Lubbe selbst keine schlüssige oder überzeugende Aussage dazu machen, wie er das massive Feuer im Plenarsaal gelegt haben könnte. Er dachte, die Kammer sei einfach spontan in Flammen aufgegangen, als er mit einem brennenden Tuch durch sie hindurchrannte. Tatsächlich sagte er aus, er habe große Brände entstehen sehen, die er unmöglich hätte legen können. Doch wenn van der Lubbe nicht alleine handelte, dann war er mit ziemlicher Sicherheit der Sündenbock in der Verschwörung eines anderen. Aber von wem? Das werden wir vielleicht nie mit absoluter Sicherheit wissen können, aber unter den Bedingungen des Februar 1933 ist es schwer vorstellbar, dass irgendjemand außer den Nationalsozialisten mehrere Täter in den und aus dem Reichstag hätte schleusen können, ohne Spuren zu hinterlassen, die die Polizei hätte finden können. Oder zumindest finden wollen. Dies diktiert nicht nur der gesunde Menschenverstand, es deuten auch einige spezifische Beweise auf eine bestimmte Gruppe von SA-Männern hin. Bei den Nürnberger Prozessen nach dem Krieg identifizierten zwei Männer, die 1933 NS-Geheimpolizisten waren, Rudolf Diels und Hans-Bernd Gisevius, einen ehemaligen SA-Mann namens Hans-Georg Gewehr als Hauptschuldigen für den Brand. Gewehr bestritt den Vorwurf, aber 1933 war er als SA-Sachverständiger für Brandstiftung sehr bekannt gewesen. Er erzählte widersprüchliche und höchst unglaubwürdige Geschichten darüber, wo er sich in der Nacht des Brandes befunden hatte. Und bei mindestens einer späteren Gelegenheit soll er mit seiner Beteiligung geprahlt haben. Und damit sind wir wieder bei Goebbels ausgefeilter Strategie, die SA zu nutzen, um medienwirksame Ereignisse zu schaffen, die den Nationalsozialisten den Kommunisten in die Schuhe schieben konnten, und bei Werner Bests Szenario, die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Zuge der Unterdrückung eines kommunistischen Putschversuchs durchzuführen, dem zweiten wichtigen Punkt, was den Reichstagsbrand angeht. Als Goebbels selbst im Reichstagsbrandprozess im November 1933 aussagte, machte er dies ausdrücklich klar, indem er den Reichstagsbrand in sein Narrativ von der kommunistischen Gewalt und der Reaktion der Nationalsozialisten auf die Ermordung Horst Wessels sowie den Angriff in Felseneck einfügte. Nach dem Brand wurde die Gewalt der SA exakt so ungebremst losgelassen, wie Best es vorausgesehen hatte. Dass dies auch Teil eines vorgefertigten Plans der Nationalsozialisten war, ist offensichtlich. Im August 1932 hatte Erwin Planck, Papens Staatssekretär, gesagt, wenn Hitler Reichskanzler werde, würden die Nationalsozialisten die SA im Reichstag einsetzen, um die Marxisten gewaltsam zu entfernen, und der Berliner SA-Führer Graf Helldorff bestätigte dies scheinbar, indem er sagte, dass der SA Berlin für einige Tage überlassen werden müsse, um rund 5000 Gegner unschädlich zu machen. Bekanntlich brachte die Wahl, die 6 Tage nach dem Reichstagsbrand stattfand, einen Erfolg für die Nationalsozialisten, wenn auch keine Mehrheit. Wie auch immer, Hitler erhielt sein Ermächtigungsgesetz in der Reichstagssitzung vom 23. März, nachdem er die Abgeordneten der anderen Parteien manipuliert, belogen und/oder terrorisiert hatte. Die Taktik der Nationalsozialisten, den Staat zu destabilisieren und Propagandapunkte durch Gewalt zu gewinnen, Hindenburg zu drohen, damit er den Weg zur Macht ebnete, und scheinbare Gefahren auszunutzen, um eine legale Revolution durchzuführen, war erfolgreich. Wir müssen uns mit einem letzten Punkt befassen. Was nützt es uns, wenn wir diesen berechnenden und kalkulierten Weg zur Macht richtig verstehen? Insbesondere die Debatte um den Reichstagsbrand ist immer um die tiefliegende Frage über die weitergefasste Verantwortung für die Ereignisse des Jahres 1933 gekreist. Diese Tendenz zeigt sich deutlich in der Arbeit des wichtigsten Verfechters der Einzeltätertheorie, des Verfassungsschutzbeamten Fritz Tobias. In der Schlussfolgerung seines monumentalen Buches von 1962 schrieb Tobias, die Bedeutung des Reichstagsbrandes bestehe darin, dass in einer Sternstunde der Menschheit der Diktator Hitler aus dem zivilen Reichskanzler hervorgegangen sei, nur weil Marinus van der Lubbe das Gebäude in Brand setzte. Wir wissen heute, dass Tobias Buch zumindest teilweise ein verdeckter PR-Auftrag des niedersächsischen Verfassungsschutzes war, mit dem Ziel, einige ehemalige hochrangige NS-Polizeibeamte zu rehabilitieren. Aber indem es die gewalttätigen Absichten, die Planung und das Kalkül der Nationalsozialisten herunterspielte, bot es auch eine entlastende Verteidigung für Hitler und die Nationalsozialisten selbst, sowie für die große Gruppe von Deutschen, die sie unterstützt und ihren Marsch zur Macht ermöglicht hatten. Nach Ereignissen wie dem Angriff auf das Kapitol der Vereinigten Staaten im Januar 2021 täten wir gut daran, den Gefahren solcher historischen und nicht so historischen Phänomene mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Kapitel 11. Was wäre wenn und 1933? War die Machtergreifung unvermeidlich oder vermeidbar? Von Gabriel D. Rosenfeld. Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 hat die Forschung versucht zu ermitteln, ob das schicksalhafte Ereignis unvermeidlich oder vermeidbar war. Seit langem stehen sich zwei Denkschulen gegenüber. Eine Gruppe argumentiert, der Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht sei mehr oder weniger unvermeidlich gewesen, die andere nimmt die gegenteilige Position ein. Beide Gruppen postulieren unterschiedliche Modelle der historischen Kausalität. Der erstere betont die Rolle struktureller Faktoren und überpersönlicher Kräfte, während die zweite die Elemente der Kontingenz und des freien Willens in den Vordergrund stellen. Beide Gruppen haben unterschiedliche Arten einer Was-wäre-wenn-Geschichtsschreibung eingesetzt. Die erstgenannte Gruppe hat deterministische Kontrafaktualitäten angenommen, während die letztgenannte Gruppe kontrafaktische Betrachtungsweisen im Bereich der verpassten Gelegenheiten bevorzugt. Beide Gruppen lassen sich in ihren Ursprüngen auf die NS-Zeit selbst zurückführen. Tatsächlich entwickelten beide ihre Ansichten über die Machtergreifung in Reaktion auf das offizielle Narrativ der Nationalsozialisten. Während die erste Betrachtungsweise bereits in den Jahren 1933 bis 1945 auftauchte, trat die zweite erst nach dem Krieg wirklich in Erscheinung. Die anschließende Debatte gliederte sich in mehrere Wellen. Eine erste Welle von 1945 bis in die frühen 1960er Jahre. Eine zweite Welle von den frühen 1960er Jahren bis zum Jahr 2000 und eine neuere Welle von 2000 bis heute. Die Untersuchung dieser Wellen vermittelt ein gutes Gefühl dafür, wie und warum Was-wäre-wenn-Fragen im Mittelpunkt der Debatte über die Ursprünge des deutschen Abstiegs in den Nationalsozialismus im Jahr 1933 standen. Seit fast einem Jahrhundert debattieren Wissenschaftler, Publizisten und andere Kommentatoren darüber, ohne einen Konsens zu erzielen. Ein wichtiger Grund für dieses Fehlen einer Einigung ist, dass kontrafaktische Betrachtungsweisen, bewusst oder unbewusst, auch verwendet wurden, um breitere politische Agenden voranzutreiben. Bei der Spekulation über die Vergangenheit ging es oftmals ebenso um rhetorische Wirksamkeit wie um historische Wahrhaftigkeit. Kurz gesagt, wenn Historiker, Journalisten und andere Kommentatoren fragen, ob die Machtergreifung unvermeidlich oder vermeidbar war, untersuchen sie manchmal nicht so sehr die NS-Vergangenheit um ihrer selbst willen, sondern erforschen, was sie für die Gegenwart bedeutet. Kontrafaktische Argumente der Nationalsozialisten 1933 bis 1945. Zwischen 1933 und 1945 verwendeten führende Nationalsozialisten deterministische, kontrafaktische Betrachtungsweisen, um ihren Aufstieg zur Macht als notwendig und vorherbestimmt zu beschreiben. Das Was-wäre-wenn der Nationalsozialisten war tief vom deterministischen Weltbild des Nationalsozialismus beeinflusst. In seinem Buch Mein Kampf sowie in unzähligen nachfolgenden Schriften übernahm Hitler die sozialdarwinistische Vorstellung, der rücksichtslose Kampf zwischen rassisch überlegenen und minderwertigen Menschen sei der Motor der Geschichte. Er hielt an der teleologischen Idee fest, dieser Kampf sei historisch dafür verantwortlich, die menschliche Entwicklung zu immer höheren Leistungsniveaus voranzutreiben. Und er glaubte, er sei persönlich von einer säkularen Version der göttlichen Vorsehung auserwählt worden, um sicherzustellen, dass das deutsche Volk seine rassische Bestimmung verwirklichte. Zwischen 1933 und 1945 benutzte Hitler kontrafaktische Argumente, um seine Handlungen als vereinbar mit der historischen Notwendigkeit darzustellen. Er verwendete »Was wäre, wenn«, um eine breite Palette historischer Ereignisse zu bewerten, darunter die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, der Aufstieg der NSDAP und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Besondere Aufmerksamkeit widmete er jedoch dem entscheidenden Jahr 1933. Hitler rechtfertigte 1933 die Anwendung radikaler Methoden zur Machtergreifung und Konsolidierung mit der kontrafaktischen Behauptung, sie seien unerlässlich, um den Albtraum eines kommunistischen Putsches zu vermeiden. Bei der Verteidigung des Reichstagsbrandgesetzes vom 27. Februar und des Ermächtigungsgesetzes vom 23. März 1933 stellte Hitler beispielsweise fest, der Brandanschlag auf den Reichstag sei nur ein Vorgeschmack auf das, was Europa bei einem Sieg des Kommunismus zu erwarten habe, und fügte hinzu, die Regierung habe nur durch ihr blitzschnelles Zufassen eine Entwicklung verhindert, die bei einem katastrophalen Ausgang ganz Europa erschüttert haben würde. Ähnliche Argumente wiederholte er in den folgenden Jahren. So schrieb er 1942, »Wären wir nicht 33 zur Macht gekommen, dann wäre das über Europa hingebraust wie ein Hunnensturm. Ganz Europa wäre das Opfer geworden, denn wir hätten nichts machen können.« Und am 30. Januar 1944 beging er den 11. Jahrestag seiner Ernennung zum Kanzler mit der Feststellung, ohne die nationalsozialistische Revolution von 1933 gäbe es heute keinen Faktor in Europa, der dem bolschewistischen Koloss entgegenzutreten in der Lage wäre. Hitlers Albtraum-Szenarien spiegelten seine darwinistische Geschichtsphilosophie wider. In dem Glauben, die Geschichte sei das Ergebnis eines Kampfes zwischen den Rassen, rechtfertigte er den Kreuzzug der Nationalsozialisten gegen den Bolschewismus mit den sich abzeichnenden demografischen Trends. 1941 formulierte er, wenn dieser Krieg nicht gekommen wäre, dann hätte das Reich auch in 10 Jahren nicht viel mehr Einwohner als heute, die Zahl der Russen aber hätte sich gewaltig erhöht. Ein Jahr später erklärte er, wir könnten, je mehr Einblick wir in die Sowjetverhältnisse gewinnen, nur froh sein, bei Zeiten losgeschlagen zu haben. Denn in den nächsten 10 Jahren wären in der UdSSR eine Fülle von Industriezentren entstanden, die nach und nach immer unangreifbarer geworden wären und den Sowjets eine geradezu unvorstellbare Rüstung geschaffen hätten, während Europa zur gleichen Zeit zu einem wehrlosen Objekt der sowjetischen Weltherrschaftspläne herabgesunken wäre. Letztlich rechtfertigte Hitler seinen Aufstieg zur Macht mit Begriffen wie Erlösung und Vorsehung. Trotz seiner kritischen Haltung zum Christentum bestand er darauf, dass er von der Vorsehung auserwählt worden sei, um Deutschland zur Größe zu führen. Er schrieb der Vorsehung sein Überleben im Ersten Weltkrieg zu und behauptete, er hätte ebenso umkommen können wie Millionen meiner Kameraden, aber er habe eine Mission zu erfüllen. 1941 spekulierte er, »Ich würde, hätte sich ein anderer gefunden, nie in die Politik geraten sein. Ich wäre Künstler oder Philosoph geworden.« Die Tatsache, dass kein anderer Kandidat als er zur Verfügung stand, bestätigte ihm, dass er vom Schicksal ausgewählt worden war, um Deutschland zu dienen. In der Überzeugung, dass die Vorsehung keine Barmherzigkeit dem Schwachen gegenüber kenne und nur die Anerkennung des Rechts des Lebens für den Gesunden und Starken, rechtfertigte Hitler sein aggressives Vorgehen als notwendig für das Überleben Deutschlands. Hitler, der sich selbst als einen modernen Bismarck betrachtete, bemerkte mehrmals, dass nur ein Süddeutscher wie er die zweite Einigung Deutschlands unter dem Nationalsozialismus zustande bringen könne. wie er 1938 erklärte. Ich hätte mich an meiner Berufung durch die Vorsehung versündigt, wenn ich in dem Bestreben, meine Heimat und mein deutsches Volk der Ostmark an das Reich und damit zur deutschen Volksgemeinschaft zurückzuführen, zum Verräter geworden wäre. Im Jahr 1943 dehnte er diese Vorstellung auf den Krieg gegen die Sowjetunion aus und forderte die Deutschen auf, sich vorzustellen, was aus Deutschland und Europa geworden wäre, wenn am 30. Januar 1933 die Vorsehung dem Nationalsozialismus die Macht nicht übertragen haben würde. Schon 1937 hatte er zusammenfassend erklärt, wäre das, was wir erreichten, möglich gewesen, wenn die Vorsehung uns nicht geholfen hätte? Indem Hitler seine zentrale Rolle in den Ereignissen von 1933 betonte, offenbarte er ein Spannungsfeld in der Geschichtsphilosophie der Nationalsozialisten. Während des Dritten Reiches wiederholten die meisten NS-Führer einfach Hitlers Was-wäre-wenn-Behauptungen, indem sie die Frage als propagandistischen Slogan verwendeten. Einige vereinzelte nationalsozialistische Historiker zeigten jedoch eine größere Selbstreflexivität darüber, in welchem Zusammenhang kontrafaktische Elemente mit der NS-Weltanschauung standen. Eine bemerkenswerte Figur war Johann von Leers, Beamter im Reichspropagandaministerium, Ideologe und Antisemit. In seinem 1933 erschienenen Buch »Reichskanzler Adolf Hitler« rang von Leers mit der Frage, wie Struktur und Handlungsfähigkeit in der Machtergreifung zusammenspielten. Angesichts seines Bekenntnisses zu Hitlers Idee des Führerprinzips war von Leers geneigt, die Rolle des Individuums in historischen Ereignissen in den Vordergrund zu stellen. Da von Leers jedoch auch der nationalsozialistischen Auffassung anhing, dass Hitler den Willen des Volkes kanalisierte, betonte er gleichzeitig die Bedeutung struktureller Gegebenheiten. Um die beiden Faktoren zu entwirren, verwendete von Leers kontrafaktische Elemente. Bemerkenswerterweise leitete er seine Technik ein, indem er die explizit kontrafaktische Frage stellte, ob der Nationalsozialismus auch ohne Adolf Hitler entstanden wäre. In seiner Antwort auf diese Frage übernahm von Leers einerseits das, was er eine hegelsche Methode nannte, und hielt die Entstehung eines völkischen Gemeinschaftsbewusstseins als Antithese gegen die ursprüngliche These des Individualismus und Liberalismus fest, mit deren Hilfe bereits vor 1918 der richtige politische Kontext für Hitlers Aufstieg geschaffen worden sei. Doch diese Voraussetzung allein reichte nicht aus, denn, wie er erklärte, war das Gemeinschaftsgefühl unter den Deutschen am Ende des Ersten Weltkriegs tatsächlich erledigt. An diesem Punkt, so argumentierte von Leers, musste ein Staatsmann eingreifen, der das gärende Wollen zur geistiger Klarheit führte. Und es sei Adolf Hitlers Tat, dem Gefühl die Idee und der Idee die Organisation gegeben zu haben. Von Leers Schlussfolgerung war ganz simpel, nämlich, dass der Nationalsozialismus seine persönlichen Züge trägt und ohne ihn nicht denkbar ist. Der nationalsozialistische Determinismus war also nicht ganz gleichbedeutend mit Unausweichlichkeit. Die deterministischen Gegner der Nationalsozialisten 1933 bis 1945. Überraschenderweise nahmen auch Gegner des Nationalsozialismus in Großbritannien, den USA und Deutschland deterministische Interpretationen des nationalsozialistischen Machtaufstiegs vor. Auch sie betrachteten ihn als im Wesentlichen unvermeidlich. Es gab jedoch einen grundlegenden Unterschied zwischen ihrem Determinismus und dem der Nationalsozialisten. Während der nationalsozialistische Determinismus die Machtergreifung als ein erlösendes Ereignis ansah, das Jahrzehnte des deutschen Niedergangs korrigierte, betrachteten die Gegner sie als ein tragisches Ereignis, das den vorläufigen Schlusspunkt einer deutschen Sonderentwicklung darstellte. Die Anti-Nazi-Historiker stammten größtenteils aus der englischsprachigen Welt und interpretierten die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 als logischen Auswuchs tief verwurzelter Tendenzen in der deutschen Geschichte. Sie lehnten die Idee ab, dass ein einsames Individuum, also Hitler, allein für Deutschlands Abgleiten in den Autoritarismus verantwortlich sei, und boten stattdessen eine strukturelle Erklärung an, die durch deterministische, kontrafaktische Überlegungen unterstützt wurde. In seinem berühmten Buch »From Luther to Hitler« 1941 schrieb William Montgomery McGovern: »Es sei töricht, sich vorzustellen, dass Faschismus und Nationalsozialismus die zufälligen Produkte vorübergehender wirtschaftlicher Verwerfungen in Italien und Deutschland sind.« Er erklärte, dass wirtschaftlicher Druck es nicht erlaubt hätte, das faschistische und das NS-Regime dauerhaft zu etablieren, wenn es nicht in beiden Ländern ein weit verbreitetes und tief verwurzeltes Gefühl gegeben hätte, dass liberale Institutionen im Wesentlichen schädlich seien. McGovern fügte hinzu, es sei falsch, den Aufstieg des Faschismus und des Nationalsozialismus in der Zwischenkriegszeit auf die politischen Fähigkeiten solcher Führer wie Mussolini und Hitler zurückzuführen, und fügte hinzu, dass die Beseitigung der beiden Männer nicht zur Zerstörung des faschistischen und des NS-Regimes führen würde, solange weite Teile des italienischen und deutschen Volkes die Grundprinzipien der faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien akzeptieren. Lord Vansittars berühmtes Buch »Roots of the Trouble and the Black Record of Germany« 1944 stellte den Nationalsozialismus ebenfalls als einen unvermeidlichen Auswuchs der deutschen Geschichte dar. Zu der Zeit, als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, schrieb er, sein Deutschlands lange Schulung im Militarismus und der Drang nach Weltherrschaft so stark geworden, dass keine Umstände ausgereicht hätten, um sie aufzuhalten. Aus diesem Grund drückte Vansittart sein Bedauern darüber aus, dass die Alliierten im Vertrag von Versailles 1919 keine härteren Strafen festgeschrieben hätten. Auf der Pariser Friedenskonferenz argumentierte er, die Deutschen seien seit dem Mittelalter offene Befürworter und systematische Praktiker der Vernichtung gewesen, und erklärte, dass es für Deutschland besser gewesen wäre, wenn die Menschheit das Land hart und rechtzeitig verurteilt hätte. Anti-Nazi-Autoren aus Deutschland nahmen eine ähnliche Position ein. In seinem Buch »The Germans – Double History of a Nation« 1941 bekräftigte auch der deutsche Exilschriftsteller Emil Ludwig die Beständigkeit des deutschen Nationalismus und beklagte das Versäumnis, ihn 1919 eingedämmt zu haben. Ludwig behauptete, Hitler sei kein Abenteurer, der durch den schlichten Zufall in Deutschland aufstieg, sondern ein wahrhaft deutsches Phänomen, und wies die Behauptungen von Kritikern zurück, die sagten, der Versailler Vertrag sei zu hart gewesen. Er stellte fest, auch wenn ein milder Frieden verhängt worden wäre, hätte es den Aufstieg eines Hitlers gegeben, und zwar nicht erst nach 15, sondern schon nach 5 Jahren. Schlimmer noch, fügte Ludwig hinzu, der Zweite Weltkrieg wäre ein Jahrzehnt früher gekommen. Einige Jahre später erklärte der deutsche Exilschriftsteller Wilhelm Röpke den Fall in seinem Buch »Die deutsche Frage« 1945 noch unverblümter und schrieb: »Wir dürfen gar keinen Zweifel daran lassen, dass der Nationalsozialismus weit davon entfernt, ein bloßer Zwischenfall der deutschen Geschichte zu sein, aus Bedingungen entstanden ist, die nur Deutschland eigentümlich sind. Es wäre unmöglich gewesen, wenn zu den bloßen Zufälligkeiten, die wir nicht bestreiten wollen, nicht ein Milieu hinzugetreten wäre, das das Produkt der gesamten deutschen Geschichte ist. Hitlers gibt es überall und zu allen Zeiten, aber es ist die Schande Deutschlands, dass eine solch elende Figur zu seinem Führer werden konnte.« Auf die eine oder andere Weise, so wurde argumentiert, sei Deutschland für eine autoritäre Wende bestimmt gewesen. Die Rolle des Zufalls. Nach 1945 geriet diese deterministische Argumentation unter Beschuss. Deutsche Historiker führten hier die Anklage an. Sie betonten die Rolle des Zufalls bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Frühe Nachkriegshistoriker wie Friedrich Meinecke und Gerhard Ritter argumentierten, dass die berüchtigten Ereignisse von 1933 hätten vermieden werden können. Die beiden Historiker zogen es vor, die Machtergreifung als Betriebsunfall in der deutschen Geschichte zu betrachten. In seiner berühmten Studie »Die deutsche Katastrophe« 1945 argumentierte Meinecke mit einer Reihe von Was-wäre-wenn-Aussagen, wie er es ausdrückte, es war ja eine ganz singuläre und zufällige Verkettung von Ursachen, die zur Machtergreifung Hitlers geführt hat. Keine pressende Notwendigkeit allgemeiner Art hat Hindenburgs Feder geführt, als er seinen Namen unter Hitlers Ernennung setzte. Abwehrkräfte gegen diesen wären genug dagewesen. Die Hitlerbewegung wäre, wenn Hindenburg diese Kräfte sich hätte auswirken lassen, vermutlich eine Episode geblieben. Um seine Argumentation zu untermauern, griff Meinecke eine Reihe von Wendepunkten in der früheren deutschen Geschichte auf, die, wären sie anders verlaufen, 1933 hätten verhindern können. Dazu gehörte auch die hypothetische Möglichkeit, dass die Revolution von 1848 erfolgreich gewesen wäre und dass 1914 ein anderer Herrscher als Kaiser Wilhelm II. Auf dem deutschen Thron gesessen hätte. Aber Meinecke konzentrierte sich hauptsächlich auf die frühen 1930er Jahre. Er spekulierte, dass Reichspräsident Paul von Hindenburg die Reichswehr zur Abwehr etwa eines gewaltsamen Versuchs der Partei hätte aufrufen können. Und er führte die Möglichkeit an, dass es Reichskanzler Heinrich Brüning und Reichswehrminister Wilhelm Groener hätte gelingen können, durch wertvolle Errungenschaften nationalen Gehaltes der anschwellenden Hitlerbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wenn sie in der Lage gewesen wären, ihren Plan von 1930 umzusetzen, den deutschen Patriotismus durch die Wiedergewinnung der allgemeinen Wehrpflicht anzuregen. Andere Forscher, darunter Gerhard Ritter, führten etwa zur gleichen Zeit ähnliche Argumente ins Feld. Wie Meinecke lehnte auch Ritter die Idee ab, dass Hitler in gewissem Sinne unweigerlich an die Macht kam, und bestand darauf, der Nationalsozialismus sei etwas grundlegend Neues in der deutschen Geschichte gewesen, das niemand hätte prophezeien können. Der Nationalsozialismus, so bemerkte er, sei das Ergebnis moderner Kräfte, die überall existierten, und erklärte, dass ohne den Durchbruch des egalitären und totalitären Demokratismus die totalitären Einparteienstaaten der Neuzeit nicht möglich gewesen wären. Die Tatsache, dass diese Kräfte in Deutschland eine besonders tödliche Wirkung hätten entfalten können, fügte Ritter hinzu, sei auf eine Einzelperson, nämlich Hitler, zurückzuführen, die durch Zufall hinzugekommen sei. Ritter stellte fest, ohne das ebenso unerwartete wie unvorhersehbare Auftreten Hitlers hätte es ganz gewiss keinen nationalsozialistischen Umsturz in Deutschland gegeben. Aus diesem Grund, so Ritter, sei es ein Fehler, den Nationalsozialismus als einen Kulminationspunkt der deutschen Geschichte zu sehen. Er argumentierte, die Geschichte sei kein Reich der Zwangsläufigkeiten, sondern menschlicher Willensfreiheit, und stellte fest, es habe in der Vergangenheit nicht nur den einen Weg gegeben, der uns schließlich in den Abgrund geführt hat, sondern es gab auch andere, die bergauf führten. Wie Meinecke spekulierte Ritter über eine Reihe von Ereignissen von 1848 bis in die frühen 1930er Jahre, die auch anders hätten verlaufen können. Aber sein wichtigstes Was-wäre-wenn-Argument spiegelte das Bedauern der Nachkriegszeit darüber wider, wie sich Deutschlands NS-Vergangenheit negativ auf seine Nachkriegsgegenwart ausgewirkt hatte. Wenn der deutsche Nationalismus auf vernünftige Ziele ausgerichtet gewesen wäre, hätte er nicht so zerstörerisch sein müssen, beklagte Ritter. Das Fehlen eines starken Deutschlands nach 1945 sei eine Belastung im Kampf gegen den Kommunismus im Kalten Krieg. Und er stellte fest, was Deutschland als Zentralland Europas für die dauernde Sicherung des europäischen Friedens und als Schutzmauer der freien Welt gegen den Bolschewismus hätte bedeuten können. Für frühe deutsche Nachkriegshistoriker war es von entscheidender Bedeutung, die Existenz von Alternativen zu 1933 aufzuzeigen, um die Lebensfähigkeit der deutschen Nation zu untermauern, die fortschrittlicheren Traditionen des Landes wiederzubeleben und die Nachkriegsdeutschen zu befähigen, ein Gefühl des nationalen Selbstwertgefühls wiederzuerlangen. Oder, wie Meinecke es ausdrückte, die Frage, ob die Ernennung Hitlers hätte vermieden werden können, ist auch keineswegs so müßig, wie eine banale Geschichtsphilosophie meinen könnte. Denn je nach der Antwort, die sie erhält, fällt auch das Bild des geistigen und politischen Gesamtzustandes des deutschen Volkes verschieden aus. Hoffnungsvoller oder hoffnungsloser. Er stellte fest, Wird sie verneint oder wird geltend gemacht, dass Hitler, wenn nicht auf diesem, so auf irgendeinem anderen Wege sicher zur Herrschaft gelangt sein würde, so würde das ein schlechteres Licht auf die moralische Widerstandskraft des deutschen Volkes werfen. Das deutsche Volk würde dadurch als unheilbar erscheinen. Doch ein dumpfer Fatalismus, so warnte er, könnte den Mut lähmen, noch weiter zu leben und zu wirken, und die Energien der zum Handeln Berufenen schwächen. Die Debatte um den deutschen Sonderweg 1945 bis 2000. In den 1960er Jahren wiesen linksgerichtete deutsche Historiker, die mit der Sonderwegsdenkschule verbunden waren, die Kontingenzthese zurück, die postulierte, dass die Machtergreifung der Nationalsozialisten hätte vermieden werden können, und belebten die Sichtweise, sie sei mehr oder weniger unvermeidlich gewesen. Wie die Wissenschaftler der Kriegsjahre wollten sie den Fokus auf Deutschlands Verantwortung für die Nazi-Katastrophe beibehalten. Dabei vermieden die Vertreter der Sonderwegsthese jedoch die essentialistischen Behauptungen der Kriegszeit über den Nationalcharakter des deutschen Volkes und betonten stattdessen die Existenz struktureller Kontinuitäten im Bereich von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vom Deutschen Reich bis zum NS-Regime. Sie konzentrierten sich insbesondere auf die Rolle feudaler Eliten, vor allem der preußischen Junker und anderer antidemokratischer Kräfte bei der Machtübernahme Hitlers. Und sie betonten Deutschlands relative Rückständigkeit im Vergleich zu Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten, habe das Land mehr als andere westliche Nationen für den Autoritarismus prädisponiert. Damit nahmen die Sonderwegshistoriker eine Art deterministische Perspektive ein, die den Glauben ablehnte, dass die Geschichte anders hätte ausgehen können. In einer Reihe berühmter Untersuchungen, darunter das Deutsche Kaiserreich 1973 und die Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1987 bis 2008, betonte Hans-Ulrich Wehler den Einfluss struktureller Kräfte auf die individuelle Handlungsfähigkeit. Er konzentrierte sich auf die Rolle der traditionalen Machteliten, von den Junkern bis zur Schwerindustrie, und spekulierte, ohne den Klassen- und Gruppenegoismus dieser politisch zählebigen und ihren Einfluss kompromisslos verteidigenden Koalitionspartner des großen Trommlers wäre die Machtergreifung nicht so zustande gekommen, wie sie im Sommer 1934 erfolgt ist. Bevor er zu dieser deterministischen Schlussfolgerung kam, befürwortete Wehler ausdrücklich die Verwendung von kontrafaktischem Denken, um Alternativen zu 1933 in Betracht zu ziehen. In Anlehnung an Max Webers berühmten Begriff der objektiven Möglichkeit, der eine der frühesten wissenschaftlichen Begründungen des Was-wäre-wenn-Denkens war, bekräftigte Wähler, wie wichtig es sei, nach möglichst allen erkennbaren Entscheidungs- und Handlungsoptionen zu fragen, die im Schoße der Geschichte zu einem bestimmten, dem interessierenden Zeitpunkt vorhanden waren. Danach gilt es herauszufinden, warum alle bis auf die Siegerin im Kampfe der Mächte und Meinungen unterlegen sind, so dass sie als blockierte, verschüttete oder meistens sogar vergessene Alternativen in den Bodensatz des historischen Gedächtnisses absinken. Diese spekulative Übung durchzuführen, so bemerkte er, sei wichtig, um nicht der Macht derjenigen Ergebnisse zu erliegen, die aus dem historischen Prozess siegreich hervorgegangen sind, und sie als unvermeidlich zu betrachten. Wehler zog eine Reihe kontrafaktischer Alternativen zu Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 33 in Betracht, darunter die Fortsetzung von Hindenburgs Präsidialregime, die Wiederherstellung der Hohenzollernmonarchie und die Schaffung einer Militärdiktatur. Am Ende kam er zum Schluss, sie alle seien unmöglich gewesen und einzig das NS-Regime sei als Bewältigung der Staatskrise übrig geblieben. Die Hinwendung zu Hitler, schloss er resigniert, sei sowohl eine Frage des Schicksals als auch des Verhängnisses. Andere Vertreter der Sonderwegsthese, wie Heinrich August Winkler, waren sich einig, dass nur wenig hätte getan werden können, um die Machtergreifung der Nationalsozialisten zu verhindern. In einem Essay von 1997 mit dem Titel »Von Weimar zu Hitler« wies Winkler linke Behauptungen zurück, die gemäßigte SPD habe Chancen verpasst, die Nationalsozialisten daran zu hindern, an die Macht zu kommen. zum Beispiel indem sie es versäumt habe, ihre Politik der Toleranz gegenüber der Brüning-Kanzlerschaft zugunsten eines Arbeiterbündnisses mit den Hardliner-Kommunisten über Bord zu werfen. Er kam zu der Schlussfolgerung, die SPD habe keine Alternativen gehabt angesichts des Wunsches der Partei, die Staatsmacht in Preußen zu behalten und der militanten Anti-SPD-Haltung der KPD. Er erklärte es auch als fraglich, dass eine umfassendere Säuberung der alten Eliten während der Gründungsphase der Weimarer Republik im Jahr 1919 den Aufstieg des Nationalsozialismus hätte verhindern können und wies darauf hin, dass damals niemand die Enteignung der Junker gefordert habe. Winkler kam zu keiner Antwort auf die Frage, ob die Machtergreifung unvermeidlich oder vermeidbar gewesen sei, und stellte fest, dies bleibe eine offene Frage. Doch sein Fokus auf strukturelle Gründe für Deutschlands Demokratiedefizit brachte ihn mit dem erstgenannten Lager in Einklang. Ab den 1970er und 80er Jahren griffen Historiker die Sonderwegsthese an und bestanden darauf, die Katastrophe von 1933 sei vermeidbar gewesen. Zu den ersten Kritikern gehörten die englischen marxistischen Historiker David Blackburn und Jeff Ely, deren bahnbrechendes Buch »The Peculiarities of German History« 1984 Wähler und andere Anhänger des Sonderwegs angriff, weil sie ihre Theorie implizit auf die kontrafaktische Frage stützten, warum Deutschland nicht England sei. Anstatt an Leopold von Rankes wissenschaftlicher Überzeugung festzuhalten, dass Historiker Geschichte, wie sie wirklich war, studieren sollten, konzentrierten sich die Vertreter der Sonderwegsthese laut Blackburn auf die deutsche Geschichte, wie sie wirklich nicht war. Aus der Perspektive von Blackburn und Ely war die Sonderwegstheorie von einem problematischen psychologischen Impuls geprägt. Nämlich dem vergeblichen Wunsch, dass die Geschichte so hätte passieren sollen, wie die jeweiligen Historiker es bevorzugten. Wenn man betrachtete, wie dieser Impuls die Vertreter der Sonderwegsthese dazu veranlasste, die kausale Rolle deterministischer Kräfte zu überschätzen, war das beste Gegenmittel, so argumentierten Blackburn und Ely, ein Gefühl der Kontingenz in der deutschen Geschichte wiederherzustellen. Blackburn und Ely widmeten einen Großteil ihres Buches dem Nachweis, dass das Kaiserreich des 19. Jahrhunderts demokratischer und weniger autoritär war als bisher angenommen. Zum Teil, indem sie das Fortbestehen aristokratischer Tendenzen in Großbritannien und Frankreich zur selben Zeit aufdeckten. Blackburn und Ely ging es dabei weniger darum, die deutsche Geschichte zu rehabilitieren, als die britische geschichtliche Entwicklung zu kritisieren. Als marxistische Wissenschaftler, die dazu neigten, den modernen Kapitalismus als Motor der politischen Ereignisse zu betrachten, lehnten sie es ab, Großbritannien mit politischer Normativität in Verbindung zu bringen, ebenso wie sie es ablehnten, Deutschland wegen politischer Abweichung anzugreifen. Vor allem angesichts des imperialen Niedergangs Großbritanniens nach 1945 waren Blackburn und Ely bestrebt, eine als Whiggish bezeichnete idealisierte Betrachtungsweise der britischen politischen Geschichte in Frage zu stellen, indem sie diese im Vergleich mit der deutschen nicht gut dastehen ließen. In Deutschland selbst war der aktivste Kritiker des Sonderwegs Thomas Nipperdey. In einer Vielzahl von Büchern und Essays, darunter 1933 und Kontinuität der deutschen Geschichte von 1986, griff Nipperdey Wähler an wegen einer implizierten Gegengeschichte, einer Konstruktion der Wünschbarkeiten des »Wie es hätte sein sollen«. Ungeachtet dieser Kritik benutzte Nipperdey häufig eigene kontrafaktische Überlegungen, um Alternativen in der deutschen Geschichte zu betonen. Er bestand darauf, dass es in der Geschichte das Element der Kontingenz des Zufälligen gibt, lehnte es ab, eine Art deterministischer Notwendigkeit auf die Geschichte anzuwenden und erklärte, die deutsche Geschichte kenne viele mögliche Entwicklungen, von denen einige ganz anders seien als die, die tatsächlich stattgefunden hatten. So argumentierte er beispielsweise, dass der Ausgang der Revolution von 1848 des österreichisch-preußischen Krieges und anderer Ereignisse nicht unausweichlich gewesen sein und Deutschlands Reise in das schicksalhafte Jahr 1933 in eine andere Richtung hätten lenken können, wenn sie anders ausgegangen wären. Andere Historiker argumentierten in den 1990er Jahren ähnlich. In den USA führte Henry Turner in seinem Buch Hitler's 30 Days to Power 1996 aus, dass Hitler bei bestimmten Eventualitäten, zum Beispiel wenn Kanzler Kurt von Schleicher 1932 eine Militärdiktatur hätte errichten können, im Januar 1933 niemals zum Kanzler hätte ernannt werden können. Wäre dies geschehen, so argumentierte Turner, dann hätte Hitler wahrscheinlich Selbstmord begangen und würde heute höchstens eine flüchtige Erwähnung in der Geschichte des 20. Jahrhunderts verdienen. Wie Ritter Jahre zuvor sah Turner in Hitler selbst die maßgebliche Ursache für den Aufstieg des Nationalsozialismus und spekulierte 1996 in seinem Essay »Hitler – Impact on History«: Wenn Hitler 1930 bei einem Autounfall ums Leben gekommen wäre, hätte Deutschland niemals ein ausgereiftes NS-Regime erlebt, sondern nur eine Militärdiktatur. In Deutschland verneinte Eberhard Kolb unterdessen die Frage, die im Titel seines Essays von 1997 »Was Hitler's seizure on January 30, 1933 inevitable?« gestellt wurde, indem er zu dem Schluss kam, wenn Hindenburg Ende 1932 den Ausnahmezustand ausgerufen hätte, wäre eine Rettung von Papens Kanzlerschaft möglich gewesen und man hätte Verfassungsänderungen durchsetzen können, mit deren Hilfe der Reichstag entmachtet, die politische Stärke der NSDAP eliminiert und die Notwendigkeit verhindert worden wäre, die Partei durch eine Hitler-Kanzlerschaft an die Regierung zu bringen. Entwicklungen seit 2000. Auch nach der Jahrtausendwende stellt sich immer wieder die Frage, ob die Machtergreifung vermeidbar oder unvermeidlich war. Einige Forscher haben eine kontrafaktische Argumentation direkt auf das Thema angewandt, zum Beispiel Christian Stöckbauer und John Komlos, deren Aufsatz »Averting the Nazi Seizure of Power – A Counterfactual Thought Experiment« 2004 wirtschaftliche Projektionen verwendete, um zu spekulieren, dass etwas großzügigere Sozialausgaben in ganz Deutschland in den frühen 1930er Jahren den Wahlerfolg der NSDAP hätten beeinträchtigen und Hitlers Attraktivität als potenzieller Kanzler damit schwächen können. Andere Forscher haben versucht, deterministische Positionen mit solchen, die den freien Willen und die Kontingenz betonen, zusammenzuführen. Anlässlich des 70. Jahrestages der nationalsozialistischen Machtergreifung im Jahr 2003 erklärte Heinrich August Winkler, Hitlers Ernennung zum Reichskanzler war weder ein zwangsläufiger Vorgang noch ein Zufall, und stellte fest, dass Hindenburg durch nichts gezwungen gewesen war, durch den Wechsel von Brüning zu Papen und die Auflösung des Reichstags die deutsche Staatskrise so zuzuspitzen, dass sie mit verfassungsmäßigen Mitteln kaum noch überwunden werden konnte. Im Jahr 2021 erklärte Winkler dann, die zeitgenössische Forschung sei in dem Glauben vereint, dass Hitler weder zwangsläufig noch zufällig an die Macht gekommen sei. Der vielleicht bemerkenswerteste jüngste Trend ist die Tendenz von Forschern, kontrafaktische Mittel zu verwenden, um die Rolle des Kaiserreichs bei der Schaffung des Dritten Reichs zu untersuchen. Nicht zuletzt aufgrund wichtiger Jahrestage. Der 100. Jahrestag des Zusammenbruchs des Kaiserreichs im Jahr 2018 und der 150. Jahrestag seiner Gründung im Jahr 2021 – haben Wissenschaftler das Kaiserreich einer teilweisen Neubewertung unterzogen. Angeführt von Historikern wie Hedwig Richter sehen eine Reihe von Forschern das Kaiserreich zunehmend als fortschrittlich und modern an. Dieser Trend verweist zum Teil auf die Aufwertung der politischen Geschichte Deutschlands seit der Gründung der Berliner Republik im Jahr 1990. Er spiegelt aber auch die zunehmend angegriffene demokratische Gesundheit westlicher Nationen wie der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs wider, die alle in den letzten Jahren mit rechtsgerichteten autoritären Bedrohungen zu kämpfen hatten. Schlussbetrachtungen. Der vorangegangene Überblick kann nur einen Bruchteil einer viel umfassenderen und tieferen historiografischen Debatte wiedergeben, weist aber dennoch auf eine Reihe wichtiger Tendenzen hin. Erstens deutet die lange Dauer der Diskussion darüber, ob die Machtergreifung unvermeidlich oder vermeidbar war, darauf hin, dass Einigkeit in dieser Frage nicht zu erwarten ist. Obwohl Wissenschaftler in dieser Frage seit einem Dreivierteljahrhundert miteinander ringen, ist es ihnen bisher nicht gelungen, einen Konsens darüber zu finden, ob der Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht hätte verhindert werden können. So lohnt es sich zu fragen, warum ein solcher Konsens nicht möglich ist. Eine vorläufige Antwort kann gefunden werden, indem man die Existenz von kontrafaktischen Argumenten in der größeren Debatte über die Machtergreifung anerkennt und dann ihre Rolle darin analysiert. Die Häufigkeit, mit der sich Historiker Was-wäre-wenn-Fragen gestellt haben, ist aus mehreren Gründen von Bedeutung. Zum einen unterstreicht sie die Tatsache, dass historische Spekulationen untrennbar mit der historischen Analyse verbunden sind, zumal jede Aussage über historische Kausalität notwendigerweise auf zumindest impliziten kontrafaktischen Überlegungen fußt. Während Historiker lange Zeit gezögert haben, diese Realität zu akzeptieren, offenbart die Dokumentation der Allgegenwart von Was-wäre-wenn-Überlegungen in der Debatte über die Machtergreifung die Normativität des kontrafaktischen Denkens. Zweitens unterstreicht die Neigung von Historikern, Was-wäre-wenn-Fragen zu verwenden, den rhetorischen Nutzen solcher Fragen in historischen Analysen. Als Kunst der Überzeugung wird Rhetorik oft eingesetzt, um Probleme zu lösen und Situationen zu bewältigen, in denen es keinen Konsens gibt. Sie entfaltet eine besonders überzeugende Kraft wegen ihrer Fähigkeit, auf tief sitzende menschliche Emotionen abzuzielen und diese auszunutzen. Am stärksten ist dies bei der Reue der Fall. In Form von Fantasien darüber, wie negative Ereignisse hätten vermieden oder rückgängig gemacht werden können. Angesichts des rhetorischen Nutzens von kontrafaktischen Betrachtungsweisen ist es nicht verwunderlich, dass sie seit langem in historischen Debatten verwendet werden. Wie die lange Geschichte der kontrafaktischen Aussagen im westlichen Geistesleben deutlich macht, neigen alle Seiten in historischen Debatten dazu, explizit kontrafaktische Argumente zu verwenden, wenn Debatten in eine Sackgasse geraten. Durch den Rückgriff auf Was-wäre-wenn als rhetorische Trumpfkarte hoffen konkurrierende Lager oftmals, sich gegenseitig widerlegen zu können, indem sie an die Emotionen des Publikums appellieren. Paradoxerweise ist die Verwendung von Was-wäre-wenn-Fragen zuweilen jedoch kontraproduktiv, und zwar immer dann, wenn dadurch eine Dialektik des Kontrafaktischen erzeugt wird, die ihren eigenen Nutzen untergräbt. Diese Dynamik hat die deutsche Debatte darüber, ob die Machtergreifung unvermeidlich oder vermeidbar war, zu einem beträchtlichen Teil geprägt. Die Tatsache, dass auch 90 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Debatte anhält, spiegelt teilweise die starken Emotionen wider, die seit langem um das Thema kreisen. Und die Tatsache, dass kontrafaktische Argumente in der Debatte um die Machtergreifung eine so wichtige Rolle gespielt haben und bisher nicht verschwunden sind, deutet darauf hin, dass sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so schnell verstummen wird. Denn in der Tat geht es bei kontrafaktischen Betrachtungsweisen zu 1933 genauso sehr um die Gegenwart wie um die Vergangenheit. Und es sollte niemand überrascht sein, wenn auch der 100. Jahrestag der Machtergreifung in einem Jahrzehnt noch von anhaltender Uneinigkeit und Debatten geprägt sein wird, zumal, wie Wieland Giebel im folgenden Beitrag zeigt, die deutsche Gesellschaft noch keinen Weg gefunden hat, wie mit Hitler und der Machtergreifung des Jahres 1933 umzugehen ist. Kapitel 12: Hitler zertrümmern. Wieso ist es für Museen so schwer, klare Kante zu 1933 zu zeigen? Von Wieland Giebel. Die klare Positionierung gegen rechts und die Tatsache, dass den Opfern viel Raum gegeben wird, steht im Mittelpunkt der Dokumentation Hitler, wie konnte es geschehen, die bereits im Jahr 2019, im ersten Jahr ihres Bestehens, rund 350.000 Besucher anzog. Die Ausstellung befindet sich im Luftschutzbunker neben Hitlers Regierungsbahnhof, dem Anhalter Bahnhof. Der Bunker bietet auf 5 Stockwerken 6500 Quadratmeter Nutzfläche. Die Dokumentation beginnt mit der Kaiserzeit, der Zeit um Hitlers Geburt, führt über den Ersten Weltkrieg und die Phase, in der Hitler zum Nationalsozialisten wurde, zur Kampfzeit, zur Machtergreifung und schließlich zum Zweiten Weltkrieg und Holocaust. Sie endet mit Hitlers Selbstmord im Führerbunker. Ein Schwerpunkt liegt auf der klaren Positionierung gegen alles, wofür das NS-Regime stand. Die Besucher benötigen im Durchschnitt 3 Stunden für den Rundgang. Wer sich am Audioguide orientiert, schafft es in 2 Stunden. Wer mehr liest, braucht 4. Das sind überwiegend die Jüngeren. Die klare Kante gegen alles, wofür das NS-Regime stand, wird von allen Besuchern positiv wahrgenommen. Sowohl von Individualbesuchern, die uns das zu Tausenden auf Google und Get Your Guide mitteilen, wie auch von Fachbesuchern, wie Kurt Barling, 25 Jahre Mitarbeiter der BBC, jetzt Professor für Journalismus der Middlesex University in London. Ich war ungewöhnlich tief vom Geist ihrer Ausstellung beeindruckt. Ich habe im Laufe der Jahre viele Ausstellungen besucht, die ein echtes Gefühl der Wut einfängt, aber auch die Bedeutung dessen, was sie den Menschen von heute über die Gefahren von Extremismus, Faschismus und Rassismus zu vermitteln hat. Ich kann Ihnen nicht hoch genug anrechnen, dass Sie den Bunker als Schauplatz für eine solche Ausstellung zugänglich machen. Es lässt einen buchstäblich frösteln, wenn man dort herumläuft. Letztendlich handelt es sich um eine Ausstellung, die eine tragische Geschichte darüber erzählt, wie ein Volk von rücksichtslosen Phantasten gefangen genommen werden kann. Und wir wissen, dass die Welt voll von solchen Menschen ist und immer voll von ihnen sein wird. Die Frage ist nur, wie erkennen wir sie und wie mit ihnen umgehen? Ja, wir positionieren uns klar gegen rechts. Warum aber tun sich Museen und Gedenkstätten und auch manche Politiker so schwer mit klarer Kante, mit klarer Positionierung und deutlicher Aussage gegen rechts? Auf den Schutthaufen der Geschichte. Eine Schlüsselszene, die wohl allen Besuchern nach dem Rundgang in unserer Dokumentation im Kopf bleibt, ist ein Video inmitten einer Installation Trümmerwüste Berlin. Wir haben uns natürlich vorher angesehen, wie andere Ausstellungsmacher Hitler darstellen. Im Deutschen Historischen Museum, DHM, steht eine Hitlerbüste, gut beleuchtet auf einem Denkmalsockel, umgeben von Museumsvitrinen. Im Dokumentationszentrum Obersalzberg steht eine Hitlerbüste, gut beleuchtet auf einem Denkmalsockel, umgeben von Museumsvitrinen. Im NS-Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg steht eine Hitlerbüste hervorragend ausgeleuchtet auf einem Denkmalsockel, umgeben von Museumsvitrinen. Wir haben das alles fotografiert, im Buch über den Berlin-Story-Bunker dokumentiert und gedacht, das machen wir lieber anders. Im Berlin-Story-Bunker läuft ein Video, das zeigt, wie Museumsdirektor Enno Lenze eine Hitlerbüste mit einem Hammer zertrümmert und im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schutthaufen der Geschichte wirft. Die Aktion wurde von mehreren Kameras aufgenommen, auch in Slow Motion. Hitler zerbirst wie bei einer Explosion, zerfällt in Scherben und wird zusammengefegt. Enno Lenze: Das ist die einzige Möglichkeit, mit Hitler umzugehen. Natürlich hatten wir zu der Aktion Medienvertreter eingeladen. Wir wissen, dass Marketing wichtig ist. Für das Zertrümmern haben wir für uns eigens eine Hitlerbüste anfertigen lassen, den Abguss einer historischen Originalbüste, die einst in einer ausländischen Botschaft in Berlin stand. Keins der 3 oben genannten Museen oder Gedenkstätten, DHM, Obersalzberg, Nürnberg, könnte solch eine Szene inszenieren. Das würde von der Fachwelt als populistisch angesehen. Die Museumsmacher würden sich genieren. Das wäre peinlich. Sie müssten sich vor der Zunft der Historiker und Museumsmacher rechtfertigen. Wir dagegen sind nur uns selbst und unseren Besuchern verantwortlich. Beutelsbacher Konsens. Diese Aktion, Hitler einfach kurz und klein zu schlagen, widerspricht diametral dem, was eine Gedenkstätte nach Meinung vieler deutscher Museumsmacher tun darf. Was sie tun darf, ist im Beutelsbacher Konsens geregelt. Der Beutelsbacher Konsens entstammt einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, die 1976 Politikdidaktiker unterschiedlichster Couleur im württembergischen Beutelsbach zusammenbrachte. Der Konsens stellte die Grundsätze für die politische Bildung auf, an die sich bis heute alle halten. Fast alle. Von der Bundeszentrale für politische Bildung anerkannte Bildungsträger müssen die folgenden drei Prinzipien anerkennen, um förderungsfähig zu sein. Erstens, Überwältigungsverbot. Gemäß dem Überwältigungsverbot, auch Indoktrinationsverbot, dürfen Lehrende Schülern nicht ihre Meinung aufzwingen, sondern sollen sie in die Lage versetzen, sich mit Hilfe des Unterrichts eine eigene Meinung bilden zu können. Dies ist der Zielsetzung der politischen Bildung geschuldet, die Schüler zu mündigen Bürgern heranzubilden. Zweitens, Kontroversität. Das Gebot der Kontroversität, auch Gegensätzlichkeit, zielt ebenfalls darauf ab, den Schülern eine freie Meinungsbildung zu ermöglichen. Der Lehrende muss ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren können, wenn es in der Wissenschaft oder Politik kontrovers erscheint. Seine eigene Meinung und seine politischen wie theoretischen Standpunkte sind dabei für den Unterricht unerheblich und dürfen nicht zur Überwältigung der Schüler eingesetzt werden. Drittens, Schülerorientierung. Das Prinzip Schülerorientierung soll den Schüler in die Lage versetzen, die politische Situation der Gesellschaft und seine eigene Position zu analysieren und sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Wir im Berlin Storybunker können und wollen uns dieser Ideologie nicht unterwerfen. Wir wollen nicht unvoreingenommen und ergebnisoffen über Nationalsozialismus und Rassismus diskutieren. Deshalb sind wir nicht förderungswürdig. Die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses sind nicht nur Grundlage einer theoretischen Erörterung. Sie stellen Regeln dar, auf die sich Museen angesichts ihrer Untätigkeit berufen können. Die für Kooperationsprojekte zuständige Mitarbeiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Berlin hält die Kontroversität in unserer Ausstellung nicht für gegeben. Wir möchten aber nicht fragen, wie stehst du zu Hitler, zum Nationalsozialismus? Manche sehen das so, andere so. Manche meinen, 6 Millionen tote Juden waren nicht genug. Andere meinen, es waren zu viele. Lasst uns darüber diskutieren. Oder die systematische Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen, pro und contra, finde die guten und schlechten Seiten. Nationalsozialistische Diktatur? Ist es nicht besser, wenn einer entscheidet? Schluss mit der teuren Quasselbude im Reichstag. Auch an das Überwältigungsverbot halten wir uns nicht. Gedemütigte, nackte, durch die Straßen gejagte Menschen beim Pogrom in Lemberg zeigen wir fast in Lebensgröße. Ein Mädchen, vielleicht 13 oder 14 Jahre alt, dem die Kleider vom Leibe gerissen wurden und das flehend in die Kamera blickt. Ein nackter, blutender, flüchtender Mann. Eine zu Boden getretene Frau, splitternackt. Der Vorwurf der Landeszentrale: Wir überwältigen die Betrachter und vergehen uns an den Opfern, die bloßgestellt werden, aber geschützt werden sollten. Hingegen sagen uns viele Besucher, danke. Genau so, man muss erkennen, wohin Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus führen. Jakob Hadas Handelsmann, israelischer Botschafter in Berlin bis 2017, war schon in den Tagen vor der Eröffnung der Dokumentation mit Frau und Kindern im Bunker. An Pessach, einem der wichtigsten jüdischen Feiertage. Diese Ausstellung ist außerordentlich beeindruckend. Danke. Botschafter Jeremy Isacharov besuchte mit seiner Frau den Bunker. Obwohl mit der Auseinandersetzung um den Holocaust aufgewachsen, obwohl er bestimmt vielmals in Yad Vashem war, hielt er den Anblick der Fotos aus Lemberg nicht aus und wandte sich ab. Trotzdem, das muss so bleiben, war sein Kommentar. Nach dem Besuch schrieb er: Ich war sehr beeindruckt und bewegt von meinem kürzlichen Besuch des Bunkers in Berlin, den Enno Lenze und seine Kollegen eingerichtet haben. Er erinnert uns an sehr dunkle Zeiten des NS-Regimes und des Holocausts und ist eine äußerst wirksame Mahnung, wie wir jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpfen sollten. Danke, Enno. Der Besuch des damaligen Botschafters der Vereinigten Staaten von Amerika 2019 dauerte 3 Stunden. Als Richard Grenell vor der Tafel über den Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer stand, von der er vorher nichts wissen konnte, stellte sich heraus, dass Grenell alles über dessen Leben wusste. Er sagte uns, wie ihm Bonhoeffers unbedingter Wille und theologische Klarheit bei der Überwindung seiner Krebserkrankung geholfen habe. Grenells Mann besuchte die Ausstellung gemeinsam mit seinem Großvater, der als GI beim D-Day dabei war und seiner Familie seine Vergangenheit erklären wollte. Seitdem gehört Hitler How Could It Happen zum Berlin-Programm von Besuchsgruppen der amerikanischen Botschaft. Offenbar polarisieren wir mit unserer Dokumentation. Um möglicherweise doch anerkannter Bildungsträger zu werden, luden wir den Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung ein. Er konnte sich aus Zeitgründen Hitler, wie konnte es geschehen, seit 2017 leider nicht ansehen. Hitler zertrümmern? Uns ist das nicht peinlich. Für uns ist es Programm, ein Statement. Morddrohungen und Ermutigung. Vielleicht sehen wir die Welt nicht durch die Brille des Beutelsbacher Konsens, weil es kaum eine rechte Demo in Berlin gibt, gegen die wir nicht auf die Straße gehen, und weil wir immer wieder von Rechten bedroht werden. Enno Lenze, der Museumsdirektor, erhielt hunderte Mord- und Anschlagsdrohungen von Neonazis. Vor einer Veranstaltung über den Nationalsozialismus 2018 in Bochum zum Beispiel wurde ihm per E-Mail gedroht: »Was willst du den arischen Leuten erzählen? Was, du Judensau? Und uns ist deine Knarre egal, wir sehen dich. Und wir sehen dich in Bochum und bringen dich um, wenn du was Falsches sagst. Der Jude weiß, wo sein Platz ist, ganz unten ist er. Was anderes hast du nicht zu sagen. Klar, komm ja nicht zu uns.« Die Ruhr-Universität Bochum bot an, die Veranstaltung abzusagen. Wir reisten stattdessen mit Personenschützer an. Die Veranstaltung fand unter dem Schutz der Polizei wie geplant statt. Morddrohungen werden von uns angezeigt und von der Polizei konsequent verfolgt. Wir standen mehrmals unter Polizeischutz und arbeiten immer wieder mit privaten Personenschützern zusammen, um im Alltag sicher zu sein. Für uns ist die Nazizeit keine theoretische Frage, mit der wir uns bei unserer Arbeit wochentags von 9 bis 17 Uhr beschäftigen. Wir müssen uns aktiv rund um die Uhr vor Nazis schützen und uns permanent mit der Bedrohung auseinandersetzen. Nazi-Gesinnung ist nach 1945 nicht einfach verschwunden, sondern hat sich nur verändert. Aber die Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Positionen, ein Verein, der sich für die Sicherung einer Zukunft für Juden in Deutschland einsetzt, eine zivilgesellschaftliche jüdische Stimme, empfiehlt diese Dokumentation gerade wegen ihrer eindeutigen Positionierung. Auch eine der bedeutendsten weltweiten jüdischen Bildungseinrichtungen ermutigt uns nach wiederholten Besuchen zu dieser Art der Darstellung zu unmissverständlichen Aussagen: B'nai B'rith. Die 1843 in New York gegründete Vereinigung mit heute 500.000 Mitgliedern in 60 Staaten, seit 1882 in Berlin, die sich für die Förderung von Toleranz, Humanität und Wohlfahrt einsetzt. Und die Geschichtslehrer? Der Landesschülerausschuss Berlin, genauer der Landesschülersprecher, brachte uns auf eine Idee. Wie wäre es, Berlins Geschichtslehrer via Schulsenat in die Dokumentation einzuladen? Im Rahmenlehrplan Geschichte für die Sekundarstufe 1 in Berlin heißt es zwar, die Prinzipien der Kontroversität, der Pluralität und das Überwältigungsverbot sind nicht nur für den Geschichtsunterricht als zentral anzusehen, sondern finden auch bei der Beurteilung von Schülerleistungen Berücksichtigung. Pluralität im Verhältnis zum Nationalsozialismus als Beurteilungsmaßstab? Aber vielleicht wäre Hitler, wie konnte es geschehen, trotzdem für Geschichtslehrer interessant. Wir luden den für die Ausbildung von Geschichtslehrern zuständigen Referenten des Berliner Senats ein. Er brauchte für den Rundgang auf 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche 25 Minuten, also weniger als eine Minute pro 100 Quadratmeter. Wir wissen das so genau, weil wir vor dem Bunker lange auf ihn gewartet hatten. Nach zwei Terminverschiebungen und einer halben Stunde Verspätung bei diesem Treffen war sein erster Satz: »Ich habe aber nicht viel Zeit.« »Das sei zu viel«, sagte er nach der Besichtigung, »ob wir den Nationalsozialismus nicht in kleineren Häppchen zeigen könnten. Und überhaupt, wir hätten ja nicht einmal Unterrichtsmaterial für die Lehre.« Der Senat schickt Geschichtslehrer nicht in unsere Ausstellung, sondern jedes Jahr 10 Lehrer für eine Woche nach Israel, nach Yad Vashem. Aufzeichnungen oder Protokolle oder ein Programm für diese Reisen gibt es auf Nachfrage nicht. Am Tag des Besuchs des Geschichtsbeamten des Berliner Senats teilte mir eine junge Frau aus Australien nach 4 Stunden Ausstellungsbesuch ihre Begeisterung mit. Sie hatte uns über die touristische Berlin Welcome Card gefunden, arbeitet in Melbourne im Holocaust Museum und schrieb uns, sie habe noch nie eine Ausstellung gesehen, die so gut recherchiert sei. Wieso ihr noch niemand aus den Fachkreisen davon erzählt habe, wunderte sie sich. Auf jeden Fall werde sie uns weiterempfehlen. Politiker, Kulturverantwortliche, Museumsleute, tragen Sie Scheuklappen, sodass Ihnen nicht klar wird, dass das Thema Nationalsozialismus klare Positionierung erfordert? Wie wichtig es heute wieder ist, klare Kante gegen rechts zu zeigen, scheint doch auf der Hand zu liegen, angesichts der Morde durch Rechtsradikale in Deutschland und des Erstarkens autoritärer Systeme selbst in unserer europäischen Nachbarschaft. Warum zeigen Sie sich blockiert gegenüber Vermittlungsformen, die nicht Ihren eigenen Stallgeruch aufweisen? Es scheint, als wären viele von Ihnen ideologisch verhärtet und in einer sozialpädagogisch-didaktischen Schleife der 70er Jahre verhaftet. Besucher wiederum schätzen es, dass wir, die Macher der Dokumentation, gesellschaftlich aktiv sind, in Krisengebiete reisen, aus Hongkong, Israel, Syrien, dem Irak, Afghanistan, dem Donbass, der Ukraine berichten und uns ehrenamtlich für Flüchtlingsprojekte einsetzen. Sie schätzen Authentizität und persönliche Verflechtung mit unserer Ausstellung im Bunker mehr als abstrakt-akademische, austauschbare Darstellungen. Keine öffentliche Förderung. Die gesamte Dokumentation »Hitler, wie konnte es geschehen?« ist aus privaten Mitteln entstanden. Ein mittlerer 6-stelliger Betrag ohne eine Finanzierung von Banken. Zur Bank gehen und einen Kredit für eine Dokumentation über den Nationalsozialismus beantragen? Da scrollt der Kreditsachbearbeiter durch seine Angebote und fragt, »Haben wir hier nicht in der Liste? Wollen Sie nicht lieber einen Maserati kaufen? Den können wir finanzieren.« Die Kulturverwaltung des Senats fördert die Berliner Kulturlandschaft mit 2.000 Millionen Euro pro Jahr, 2022, also 2 Milliarden. Eine beträchtliche Summe. Als 2016 wieder einmal ein Programm vom Berliner Senat zur Förderung zeitgeschichtlicher und erinnerungskultureller Projekte aufgelegt wurde, stellten wir den Antrag auf Förderung des Ausbaus eines einzigen Bereichs unserer Ausstellung. Wer wusste vor 1945 vom Holocaust? Wer informierte die Regierungen Großbritanniens und der USA? Was wussten die Deutschen oder was konnten sie wissen? Diese Fragen wollten wir ausführlicher behandeln als auf einer Tafel. Es sollte um Jan Karski gehen, um Rudolf Wrba, aber auch um Friedrich Kellner und die auch heute wieder im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland aktuelle Feststellung, jeder konnte es wissen. Und jeder hat Verantwortung zu tragen. Wir dachten, das kann ja nun wirklich nicht abgelehnt werden. 20.000 Euro sind in diesem Zusammenhang doch Peanuts. Aber selbst dieser Antrag wurde vom historischen Beirat des regierenden Bürgermeisters von Berlin abgelehnt. Es macht viel Arbeit, einen Förderantrag zu schreiben. Man erhält keine Begründung, warum das Projekt nicht gefördert wird. In dem Gremium saßen der Landeskonservator, der Leiter der Stiftung Berliner Mauer, die Vorsitzende des aktiven Museums, der Leiter des Landesarchivs, ein Mitarbeiter der Robert-Havemann-Stiftung, die Leiterin des Akademieprogramms des Jüdischen Museums, der Chef des Stadtmuseums, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und ein Geschichtsprofessor der Humboldt-Universität, zugleich Vorsitzender der Historischen Kommission Berlin. Keiner von ihnen, hat sich unsere Dokumentation im Bunker nach dem ablehnenden Bescheid angesehen. Das schmerzt. Mehr als die Absage, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Projektantrag nicht für eine Förderung vorgesehen ist, schmerzt nämlich die Ignoranz. Unsere Entscheidung danach: Wir stellen keine Anträge mehr. Auch während der Corona-Zeit haben wir keine Kulturförderung beantragt. Corona gefördert wurden vom Kultursenat beispielsweise der Veranstaltungsort Tempodrom sowie der Club The Pearl, eine Diskothek in Kudamm-Nähe mit jeweils 500.000 Euro. Und ein Bordell, in dem sich der Besucher züchtigen lassen kann. Bestenfalls ganz weg. Die Scheu vor dem Namen Hitler. Es gibt eine tiefsitzende Scheu gegenüber dem Namen Hitler. Der nun abgewählte Bürgermeister von Berlin-Mitte, Stefan von Dassel, Grüne, will nicht, dass am Standort des ehemaligen Führerbunkers auf die Dokumentation Hitler, wie konnte es geschehen, im einen Kilometer entfernten Berlin-Story-Bunker hingewiesen wird. Wir hatten dort kommerzielle Laternenwerbung gebucht. Erst hieß es, der damalige CDU-Bundeslandwirtschaftsminister habe sich beschwert. Auf Nachfragen wusste dessen Pressestelle nichts davon, konnte auch nichts herausfinden. Anschließend war es nach Aussage von Dassels ein Holocaust-Überlebender, der in der Nähe wohnt. Wer das sei, konnte der Bürgermeister nicht sagen, auch niemand aus der Verwaltung in Berlin-Mitte, so dass unsere Nachricht an den oder die Holocaust-Überlebende nicht weitergeleitet werden konnte. Alle Anfragen an den Bürgermeister von Mitte per Brief, E-Mail und Telefon blieben unbeantwortet. Später hieß es, es sei nie etwas angekommen. Nicht einmal der Brief, den wir persönlich im Büro abgegeben hatten. Der Holocaust-Überlebende blieb auch auf mehrfache Nachfrage ein Phantom. Was steckt wirklich dahinter, dass auf unsere Dokumentation über den Nationalsozialismus nicht hingewiesen werden soll? Wir wissen es nicht. Man kriegt das ja nicht heraus aus einem Politiker, der auf uns den Eindruck macht, er würde lügen. Wir ließen die Hinweisschilder abhängen. Und bevor jemand nachfragt, natürlich hat sich Stefan von Dassel die Dokumentation noch nie angesehen. Sie liegt auch nicht in seinem Bezirk, sondern in Kreuzberg. In Kreuzberg genießen wir dagegen die volle Rückendeckung und Ermutigung der ehemaligen und derzeitigen Bürgermeisterinnen, beide ebenfalls von den Grünen. Auch Berlins Kultursenator, die Linke, klopft uns auf die Schulter. Gut so, weiter so. Noch verrückter ist die Geschichte mit unserer Werbung auf einem Stadtplan für Touristen, der kostenlos verteilt wird. Das Stadtmarketing Berlins wird vom überwiegend landeseigenen Unternehmen Visit Berlin umgesetzt. Für alle in Anspruch genommenen Leistungen wie Flyerverteilung in den touristischen Informationszentren, Anzeigen, Einträge im Rabattheft und Ähnliches zahlen wir Tausende Euro im Jahr. Ab August 2019 sollte eine Anzeige von uns für knapp 10.000 Euro auf touristischen Stadtplänen in verschiedenen Sprachen mit einer Auflage von insgesamt 200.000 Exemplaren erscheinen. Die Pläne werden im Auftrag von Visit Berlin von einer Agentur produziert, die unser Vertragspartner ist und an die wir die Zahlung für die Werbung auf den Plänen überweisen. Die Pläne sollten laut Vertrag am 2. August 2019 gedruckt sein. Der Entwurf unserer Anzeige wurde von der Agentur angenommen, die Rechnung bezahlt und die Pläne wurden produziert. Am 24. September 2019 erhielten wir eine Mail von der Agentur. Visit Berlin habe ein Problem mit der Anzeige. In der weitergeleiteten Beschwerdemail an Visit Berlin war der Name des Absenders gelöscht. Darin hieß es: Seit Ende Juni sind bereits die touristischen Stadtpläne im Umlauf. Leider habe ich seitdem vermehrt Beschwerden meiner Kollegen und auch Endkunden erhalten, die sich an der Anzeige von dem Anzeigenkunden Berlin Story Bunker stören. Speziell geht es um die kleine Anzeige auf der Kartografie in den Sprachen Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland, bei der der Schriftzug Hitler sehr, sehr aufdringlich und sichtbar ist. Um hier weiteren Unmut zu vermeiden, haben wir uns dazu durchgerungen, die entsprechenden Stadtpläne neu zu drucken und die Anzeige des Kunden in dem Zuge auszutauschen. Meine Bitte daher: Könnten Sie den Kunden bitte bitten, mir eine angepasste Anzeige für die genannten Sprachen zukommen zu lassen? Es sollte bei dem Motiv darauf geachtet werden, dass der Schriftzug nicht so einen großen Raum einnimmt. Bestenfalls entfällt der Name Hitler in der Anzeige ganz. Wir fragten nach. Zunächst hieß es, Kunden hätten sich beschwert, dann Mitarbeiter von Visit Berlin. Als nächstes, die Pressesprecherin hätte ein Problem damit. Am Ende war es jemand, den man nicht benennen könne. Schließlich wollte es niemand gewesen sein. Der Tagesspiegel machte sich am 25. September 2019 in seinem morgendlichen Newsletter Checkpoint über diesen Skandal lustig. Mehr als 100.000 Berliner lesen den Checkpoint, Politiker und gesellschaftlich Interessierte. Jeder einmal in Berlin, jeder einmal in der Reichshauptstadt. Daran möchte niemand mehr erinnert werden. Apropos Reichshauptstadt. Visit Berlin hat gerade Hitler besiegt. Die offizielle Marketingorganisation des Senats lässt den aktuellen Touristenstadtplan einstampfen, weil dort der Name des Diktators erwähnt ist. Enno Lenze, Chef des Berlin-Storybunkers am Anhalter Bahnhof, hatte in dem Flyer für seine Dauerdokumentation Hitler, wie konnte es geschehen, geworben. Doch jetzt teilte die Visit Berlin-Produktionsabteilung dem engagierten Faschismusaufklärer per Mail über dessen Agentur mit, der Name Hitler solle besser entfallen. Mit anderen Worten, die Geschichte Berlins wird umgeschrieben, jedenfalls für Touristen. Sie beginnt am 1. Januar 2009 mit dem Amtsantritt von Burkhard Kieker als Geschäftsführer von Visit Berlin. Und damit erklären wir die Prospekte der Berlin-Werber für entnazifiziert. Allen anderen empfiehlt der Checkpoint einen Besuch in Enno Lenzes Bunker, über den Israels Botschafter Jeremy Isacharov sagt, eine extrem effektive Erinnerung daran, wie wir jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpfen sollten. Ein ausführlicher Beitrag im gedruckten Tagesspiegel erschien am 26. September 2019 auf der Startseite des Berlin-Teils. Hitler muss ins Altpapier, ein Stadtplan von Berlin wird eingestampft, weil der Name des Diktators draufsteht. An diesem Tag versicherte Burkhard Kieker, Chef von Visit Berlin, Museumsdirektor Enno Lenze bei einem Treffen, es habe sich kein Kollege über die Anzeige in den Berlin-Plänen beschwert. Die Anzeige sei zwar angenommen worden, aber leider habe sie nie jemand angesehen. Das Wort Hitler erscheine zu groß und darüber könnte sich möglicherweise jemand beschweren. How could it happen könnte da stehen, aber ein nur kleiner Hinweis auf das Thema der Dokumentation wäre besser. Die bereits gedruckten Pläne würden nicht verteilt, aber die Kosten für das Makulieren müsse die Berlin-Story nicht tragen. Wie bitte? Lenze argumentierte mit den hunderttausenden Besuchern, die sich nicht beschweren, sondern genau deswegen in unsere Ausstellung kommen, weil sie etwas über Hitler, seinen Aufstieg und seine Terrorherrschaft erfahren wollen. Die 200.000 von Visit Berlin bereits gedruckten, aber nicht verteilten Pläne wanderten tatsächlich in den Müll. Wir gingen auf die Vorgaben von Visit Berlin ein und setzten den Namen Hitler in der Anzeige etwas kleiner und warteten auf die Pläne, die dann auch gedruckt wurden, diesmal ganz ohne unsere Anzeige. Bis heute gibt es keine Einigung in dieser Auseinandersetzung und natürlich gibt es auch kein Geld zurück. Fun Fact, 2020 sah man an genau der Stelle, an der unsere Anzeige mit Hinweis auf die Dokumentation erscheinen sollte, das Bild einer zerlegten, aufgeschnittenen Leiche. Damit wurde für Körperwelten geworben, eine Ausstellung plastinierter Tote. Im chinesischen Zerlegebetrieb des Ausstellungsbetreibers tauchten in der Vergangenheit auch Leichen mit Schussverletzungen auf. Damit hatte man bei Visit Berlin offensichtlich weniger Probleme. Hitler, wie konnte es geschehen? Ein Unterhaltungsbetrieb? Das Deutsche Historische Museum in Berlin sollte der zentrale Ort sein, an dem der Bruch deutscher Geschichte erklärt wird. Wie es zum Nationalsozialismus kam, wie Hitler an die Macht kam, der Untergang. Es gab eine Sonderausstellung vom Oktober 2010 bis zum Februar 2011 im Untergeschoss des Peibaus, eine der sehr wenigen Ausstellungen zum Nationalsozialismus, Hitler und die Deutschen 1919 bis 1933. Mit 300.000 Besuchern in 4 Monaten konnte das DHM einen großen Erfolg verbuchen, aber es gab keine Verlängerung. Und die Ausstellung war von einer gewissen Feigheit geprägt. Sie hörte 1933 fast auf. Der Vernichtungskrieg wurde nur knapp erwähnt, wie auch der Holocaust. Nur im Katalog wurde er etwas ausführlicher thematisiert. Das liegt nun mehr als ein Jahrzehnt zurück und fand keine Fortsetzung. Und die Dauerausstellung zur deutschen Geschichte? Es gab im Deutschen Historischen Museum einzigartige Exponate, wie den riesigen Schreibtisch Hitlers aus der neuen Reichskanzlei. Für diesen Schreibtisch wurde eine Vitrine gebaut, groß wie ein Raum. Dazu ein kleines Schild, dass es sich um Hitlers Schreibtisch handelt und wer ihn entworfen hat. Aber diese Darstellung erklärte nichts. Sie war katastrophal. Daneben das Modell eines Vernichtungslagers. Während ein solches Modell in Yad Vashem im Zentrum steht, gut einsehbar und gut erklärt, stand es im DHM am Rand, schwer zu finden, kaum beschildert. Besucher, die man nach ihrem DHM-Rundgang fragte, was sie zum Nationalsozialismus erfahren hätten, kamen ins Stottern. Es hatte sich wenig oder nichts eingeprägt. Warum steht das hier alles im Imperfekt? Die Überblicksausstellung des DHM ist seit 2021 und bis geplant Ende 2025 geschlossen. Der Umbau und die Konzeption einer neuen Ausstellung in diesem Museum brauchen Zeit. Was ist eigentlich ein Museum oder eine Gedenkstätte? Museum kann sich jeder Ausstellungsort nennen. Dabei handelt es sich um einen nicht geschützten Begriff. Geht es aber um Förderung oder vielleicht auch nur um Kooperation mit anderen, ähnlich gelagerten Einrichtungen, entscheidet in Berlin der Kultursenat. Er richtet sich dabei nach der Definition von ICOM, dem International Council of Museums. Museen und ihre Träger haben die Aufgabe, das materielle und immaterielle Natur- und Kulturerbe zu schützen und für die Gesellschaft dauerhaft zugänglich zu machen. ICOM unterstützen sie darin durch die Bereitstellung global anerkannter Hilfsmittel. Dazu zählen die Museumsdefinition, die sich derzeit in Überarbeitung befindet, die ethischen Richtlinien von ICOM für Museen, die Standards für Museen und die Förderung nachhaltiger Museumsarbeit. Hitler, wie konnte es geschehen, und das räumlich wie zeitlich daran anschließende 1968 Museum Deutschland von der bedingungslosen Kapitulation bis heute sind im Sinne dieser Definition von ICOM und auch nach Meinung des Kultursenats kein Museum, sondern kulturpolitisch gesehen Unterhaltungsbetriebe. Die Definition des Begriffs Museum wird derzeit überarbeitet. Wir sind gespannt. Klare Kante oder geschmeidige Zurückhaltung? Die Frage, warum es für Museen so schwer ist, klare Kante zu 1933 und zu Nazis heute zu zeigen, ist möglicherweise einfach beantwortet. Weil viele Museumsleute vor allem für Geld arbeiten und man mit einer klaren Haltung, so man denn überhaupt eine eigene Meinung hat, leicht anecken kann. Staatsministerin für Kultur und Medien war bis zum Dezember 2021 Monika Grütters, CDU. Jetzt ist es Claudia Roth, Grüne. Wenn man sich nicht geschmeidig zeigt und vielleicht sogar ungeschickt anstellt, kann man da ganz schön ins Fettnäpfchen tappen. Und mit der Karriere ist es vorbei. Eine eigene Meinung zu vertreten, wird im Studium der Geschichte und der Museumswissenschaft nicht eben gefördert. Man kann alle Prüfungen gut ohne eigene Meinung bestehen. Vielleicht sogar besser. Eine eigene Meinung oder gar Engagement sind im Museumsbetrieb weniger Voraussetzung für ein Anstellungsverhältnis als gute Zeugnisnoten und zahlreiche Praktika in wenig bedeutenden Positionen. Entscheidende Kriterien für Anstellung und Aufstieg sind jedoch Parteizugehörigkeit, Geschlecht, jetzt zu Recht mehr Frauen, der Umgang mit Gremien. Wer hat dort das Sagen und wer kann dieses Gremium zu seinen Gunsten beeinflussen? Gewünscht, Klappe halten, damit es keinen Ärger gibt und der häufig auf 5 Jahre befristete Vertrag einfach verlängert wird. Lieber keine eigenständige Profilierung, höchstens ein bisschen, damit die Medien berichten. Dass effizientes Arbeiten und Kostenkontrolle zu den Entscheidungsfaktoren für die Berufung auf eine gehobene Position im Museumsbetrieb gehören, davon habe ich noch nichts mitbekommen. Dafür sind die Auswahlgremien auch nicht zuständig. Ausgewiesene Historiker mit schönen Veröffentlichungen können Museumsdirektor werden, ohne ein Händchen für Ausstellungsthemen oder Ausstellungsgestaltung zu haben. Wenn der neue Chef dann mit den Mitarbeitern nicht klarkommt, wenn er von ihnen blockiert wird und zum Mobben anfängt, das ist nicht Sache des Entscheidungsgremiums. Wenn die besten Leute im Museum gehen und das sich duckende Mittelmaß bleibt, konnte das keiner voraussehen. Egal, um was es dann eigentlich inhaltlich geht, tritt in den Hintergrund, denn das Geld aus Steuermitteln fließt ja weiter. Kein Wunder also, dass sich Museumsleute, Politiker und Kulturverantwortliche mit dem Thema Nationalsozialismus, vor allem mit Hitler, so schwer tun. Es besteht dabei ein extremer Unterschied zwischen diesen historischen Fachleuten und Politikern einerseits sowie den Besuchern andererseits. Wir im Berlin Storybunker machen Ausstellungen für die Besucher. Sie sind unser Bezugspunkt. Vermittlung, klare Aussagen und Service, verständliche und lesbare Tafeln, bei denen man sich nicht auf den Boden knien muss, um sie zu entziffern, das sind unsere Anliegen. Seit dem Ukraine-Krieg nimmt die Anzahl der Besucher erheblich zu. Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten bei uns freien Eintritt, ebenso wie 2015 die Syrien-Flüchtlinge. Zum Thema Ukraine-Krieg hängt seit Mitte April 2022 eine Tafel im Bereich Heute des Museums. Die gesellschaftlichen Aktivitäten von Enno Lenze und Wieland Giebel sind transparent, man kann sie auf Twitter verfolgen. Jüngst war Museumsdirektor Enno Lenze als Kriegsreporter in Butscha. Aber unsere Dokumentation zieht keinen Vergleich zu anderen Zeiten oder zur heutigen Situation. Vergleichen darf man, nicht gleichsetzen, meinen Historiker. Die Besucher verstehen, was wir ausdrücken möchten. Kein Nationalsozialismus, kein Rassismus, kein Antisemitismus, kein Hass. Dies sind Ziele, die, wie Marla Stone im folgenden Kapitel am Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt, keine leeren Formeln sind. Sie sind unerlässlich dafür, unsere Demokratie zu erhalten. Kapitel 13: Donald Trumps Politik der Feindschaft und die Macht des Antikommunismus. Von Marla Stone. Im Frühjahr und Sommer 2020, als Donald Trump mit beispiellosen innenpolitischen Krisen konfrontiert war und ihm eine Wiederwahlkampagne bevorstand, wandte er sich einem der Standardwerkzeuge des Autoritarismus und Faschismus zu, einem Kreuzzug gegen einen linken inneren Feind. Seit dem Start seiner Präsidentschaftskampagne auf der abwärts fahrenden Rolltreppe des Trump Tower im Jahr 2015 war die Erzeugung von Feindbildern für Trump von entscheidender Bedeutung, um seine Basis zu mobilisieren und ein Klima der Polarisierung und existenzieller Angst zu schaffen. Zwischen 2016 und 2020 reichten diese Feinde von mexikanischen Vergewaltigern über Migrantenkarawanen bis hin zu islamischen Terroristen, allesamt nach Trumps Weltanschauung Kräfte, die entschlossen waren, den American Way of Life zu zerstören. Mit der Covid-Pandemie und den landesweiten Protesten gegen strukturellen Rassismus, die durch den Mord an George Floyd ausgelöst wurden, haben Trump und seine Stellvertreter ein gängiges, aber zutiefst nützliches Werkzeug der faschistischen und autoritären Politik des 20. Jahrhunderts wiederbelebt, das Gespenst des Kommunismus im Inland. Trumps kommunistischer Feind war der gewalttätige, verschwörerische Antifaschist, Anarchist, radikale Linke, Sozialist, der entschlossen war, amerikanische Städte niederzubrennen, zu plündern und die amerikanische Vergangenheit durch seine Angriffe auf Denkmäler und Gedenkstätten zu entweihen. Als die Proteste des Sommers 2020 weitergingen, brachten Trump und seine Stellvertreter diesen Feind mit einer Reihe von Verschwörungserzählungen in Verbindung, die, wie sie argumentierten, alle darauf abzielten, Chaos, Gewalt und Kriminalität zu fördern und die nur durch gewaltsames staatliches Handeln niedergeschlagen werden konnten. Donald Trump konsolidierte seine autoritäre Politik durch die Erfindung eines radikal links-anarchistisch-sozialistischen Feindes. Dieser Feind mit vielen Namen, amorph und extrem gefährlich, wurde austauschbar als Antifa, Anarchisten, radikale Linke oder Sozialisten bezeichnet. Für die Trump-Regierung rechtfertigte die Anwesenheit dieses Feindes eine Reihe von Notfallmaßnahmen, darunter die Entsendung der Bundespolizei in amerikanische Städte, Angriffe auf friedliche Demonstranten und schließlich der Versuch eines Aufstands. Um weiter Zweifel und Chaos zu säen, stellte Trump die politische Opposition, die Demokratische Partei und seinen Rivalen um die Präsidentschaft Joe Biden als Komplizen und/oder Marionetten dieser gewalttätigen, anti-amerikanischen Kräfte dar. Seine aufrührerische und verschwörerische Sprache verband den Feind mit Plünderung, Brandstiftung, Zerstörung, Fremdheit und Hässlichkeit und basierte auf der Dichotomie von Nation versus Antination, aus der sich ein Wir-gegen-Sie-Denken ergibt und letztlich die Vorstellung von schützenswert versus muss zerstört werden. Einmal etabliert, wurde diese Dichotomie von Trump und seinen Leuten bei kritischen Anlässen wiederholt. Von seiner Rede am 3. Juli 2020 am Mount Rushmore bis zur Republican National Convention im August 2020. Die Idee einer Verschwörung der Antifa oder Linken, gesetzestreue Amerikaner anzugreifen und ihre Sicherheit und ihr Eigentum zu zerstören, verbreitete sich mühelos im Internet und bei Trumps Basis. Eine der mächtigsten Waffen, die von Faschisten, Nationalpopulisten und Autoritäten benutzt wird, ist die Politik der Angst und die Mobilisierung eines Freund-Feind-Dualismus. Die umstrittenen erzkonservativen Denker Carl Schmitt und Leo Strauss theoretisierten über die Mechanismen von Ausnahmezuständen und die Verbindung zwischen Autoritäten und ihren Anhängern. So wie Schmitt es sah, war der Feldzug der Nationalsozialisten gegen rassische und politische Feinde ein ebenso natürliches wie unvermeidliches Element der Politik. Tatsächlich war für Schmitt der Freund-Feind-Dualismus ein bestimmtes Merkmal des politischen Lebens, angetrieben von der Tatsache, dass Feindschaft den Bereich des Politischen selbst hervorbrachte. Schmitt und Strauß betrachteten Kampagnen, die sich gegen rassische und politische Feinde richteten, als konstitutiv, sowohl für Diktaturen als auch für Demokratien. Und sie brachten die Idee auf, dass ein Kreuzzug zur Vertreibung eines existenziellen Feindes aus dem politischen Körper einen wesentlichen Kitt in fragmentierten modernen Gesellschaften liefern könne. Trumps Krieg gegen den anarchistischen, antifaschistischen, linksradikalen, sozialistischen Feind zeigt eine durchgehende Linie vom historischen Faschismus zum Trumpismus auf. Die Trump-Regierung schürte den Rassenhass, half dabei, gewalttätige Bilder in Umlauf zu bringen und projizierte sie dann nach außen, um staatliche Gewalt zu rechtfertigen. Neben einer Eskalation und Ausweitung der Rhetorik, einer existenziellen Bedrohung, die von einer amorphen Linken ausgehe, verstärkte die Trump-Regierung die angebliche Bedrohung zunehmend mit Unterstützung für Verschwörungserzählungen von QAnon über Pizzagate bis hin zu der Idee, George Soros finanziere die Antifa. Trumps Antikommunismus folgte einem klaren Kurs, wobei die angebliche kommunistisch-linke Bedrohung immer gefährlicher und verbreiteter wurde und immer stärker mit der Demokratischen Partei in Verbindung gebracht wurde, je mehr sich die Wahl 2020 näherte. Ernst wurde die Trump-Kampagne gegen die Antifa im Mai-Juni 2020 als Reaktion auf die Proteste im Zusammenhang mit dem Mord an George Floyd und mit den Angriffen antirassistischer Demonstranten auf konföderierten Denkmäler. Trump und sein Justizminister William Barr drohten wiederholt und ohne rechtliche Grundlage, die Antifa zu einer inländischen terroristischen Organisation zu erklären. Ungeachtet der Tatsache, dass es eine solche Antifa-Organisation gar nicht gibt. Am 31. Mai 2020 twitterte Donald Trump: Die USA werden die Antifa zur terroristischen Organisation erklären. Eine Woche später, als ein 75-jähriger Demonstrant gefilmt wurde, wie er von der Bereitschaftspolizei zu Boden geworfen wurde, instrumentalisierte Trump ihn für seine Erzählung von der angeblich wachsenden Verschwörung und twitterte: Der von der Polizei geschubste Buffalo-Demonstrant könnte ein Antifa-Provokateur sein. Der 75-jährige Martin Gugino wurde weggestoßen, nachdem er den Eindruck erweckt hatte, die Kommunikation der Polizei abzuscannen, um die Geräte zum Absturz zu bringen. @QN: Soweit ich sehen konnte, fiel er eher, als dass er gestoßen wurde, zielte mit dem Scanner, könnte inszeniert sein. Natürlich wurde der Versuch, einen losen Zusammenschluss von staatsfeindlichen Demonstranten zu einer terroristischen Organisation zu erklären, von vielen in den Medien als das gelesen, was sie war. Der Journalist Brian Phillips bemerkte trocken in der Washington Post: Die Durchsetzung eines Verbots einer Gruppe setzt voraus, dass eine solche Gruppe existiert. Der Präsident hat nicht vorgeschlagen, die Atomwaffendivision, eine rechtsradikale Gruppierung, mit dem Terrorismus-Label zu versehen. Vor dem Hintergrund des amerikanischen Unabhängigkeitstages am 4. Juli 2020 brachte die Trump-Regierung den kommunistischen, anarchistischen Feind mit einer Schändung der heroischen Vergangenheit der Nation in Verbindung und forderte härteste strafrechtliche Verfolgung gegen Personen, die nationale Denkmäler beschädigten. In seiner Rede gelobte Trump, die radikale Linke zu besiegen. Er verurteilte Proteste gegen Denkmäler historischer Persönlichkeiten als Versuche, die Vereinigten Staaten zu zerstören. Es gab immer Leute, die versuchen, Lügen über die Vergangenheit zu verbreiten, um in der Gegenwart an die Macht zu kommen, und Leute, die Lügen über die Vergangenheit verbreiten, damit wir uns dafür schämen, wer wir sind, sagte Trump. Ihr Ziel ist die Zerstörung. Trumps Äußerungen verstärkten die Rhetorik von der Straßengewalt gegen die Helden der Nation und stellten ihn als Bollwerk gegen den Linksextremismus dar. Weiter feierte er in seiner Rede seine Anordnung zum Schutz von Denkmälern und Bundeseigentum als Verteidigung der Nation gegen die Kräfte der Antination. Und wir haben im Moment viele, viele Menschen im Gefängnis. Viele, viele Menschen im Gefängnis im ganzen Land, schloss er. Leute, die eine Statue oder ein Denkmal zerstört haben, das der Nation gehört, die versucht haben, es zu zerstören oder in einigen Fällen vom Sockel zu ziehen. Wie der historische Faschismus vertrat Trump einen Law-and-Order-Ansatz, um den linken Feind zu besiegen. Seitdem die Verordnung in Kraft ist, hat niemand mehr etwas derartiges versucht. Vor ein paar Wochen habe ich eine Anordnung unterzeichnet, in der es ganz einfach heißt: 10 Jahre Gefängnis. Wer so etwas tut, landet für 10 Jahre im Gefängnis. In der Echokammer von Fox News feierte Sean Hannity die Trumpsche Erklärung als Recht und Ordnung im Namen des Patriotismus und jubelte in seiner Sendung vom 25. Juli 2020: Trump sagt, dass über 100 Anarchisten verhaftet wurden, weil sie amerikanische Denkmäler zerstört haben. Wie kommt es, dass niemand davon weiß? Wir sollten es die Leute wissen lassen, dass eine solche Tat 10 Jahre im Gefängnis bedeutet. Die Operation Legend, die Entsendung von Bundestruppen, der United States Marshals, der Drug Enforcement Agency und der Alcohol, Tobacco and Firearms Agency in von Demokraten geführte amerikanische Städte, stellte die nächste Eskalation von Trumps antikommunistischem Kreuzzug dar. In seiner Pressekonferenz, in der er den Start der Operation Legend ankündigte, verwendeten Trump, Justizminister William Barr und der geschäftsführende Minister für Homeland Security, Chad Wolf, die Sprache des Ausnahmezustands, die von Nazis und Faschisten so gern bemüht wird. Trump begann mit der Behauptung, er habe die Pflicht und heilige Verantwortung, das amerikanische Volk zu schützen. Er warnte vor einer radikalen Bewegung zur Unterwanderung, Demontage und Auflösung unserer Polizeikräfte und vor extremistischen Politikern, die sie angeblich unterstützten. Dieselben Politiker haben jetzt die linksextreme Bewegung übernommen, warnte er. In einem einzigen Satz signalisierte Trump die Androhung von Gewalt und die Mitschuld seiner politischen Gegner. Gleichzeitig behauptete er den Zusammenbruch amerikanischer Städte und das Bündnis zwischen der extremen Linken und Politikern der Demokraten und erklärte den sofortigen Einsatz der Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene, um die Gesetzlosigkeit, die von der extremen radikalen Linken vorangetrieben wird, zu bekämpfen. Minister Chad Wolf ergänzte Trumps Bemerkungen, indem er daran erinnerte, dass es die Trump-Regierung gewesen sei, die eine gemeinsame Mission hatte, das Land zu schützen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die es bedrohen. Die Strategie schien bei Trump-Anhängern aufzugehen, denn Beschreibungen von Gewalt gegen die Linke riefen bei Trump-Kundgebungen Jubel hervor. Doch für andere wie Robert Kuttner in The American Prospect war das Spiel offensichtlich. Trump hat sich mit Hilfe von Bill Barr den teuflisch cleveren Trick ausgedacht, seine private Bundesarmee in Städte zu schicken, deren Bürgermeister die Hilfe nicht wollen, angeblich um Bundeseigentum zu schützen und Gewalt zu verhindern. Jeder weiß, dass dies eine Täuschung ist, die mehr Gewalt provozieren und Trump als Law-and-Order-Präsident darstellen soll. Der Operation Legend war ein Probelauf in Portland, Oregon, vorausgegangen, wo bei heftigen antirassistischen Protesten nicht identifizierte Beamte der Zoll- und Grenzschutzbehörde, die unter Trumps Anordnung angeblich zum Schutz von Denkmälern und Bundeseigentum tätig waren, auf Demonstranten einschlugen und sie manchmal sogar von der Straße und in nicht gekennzeichnete Lieferwagen zerrten. Auf der Republican National Convention Ende August 2020, auf der Donald Trump als Präsidentschaftskandidat der Partei nominiert wurde, dominierte das antikommunistische, antisozialistische, antianarchistische Thema die Reden und wurde zu einem zentralen Grund stilisiert, gegen den demokratischen Kandidaten Joseph Biden zu stimmen. Redner wie Donald Trump Jr. erklärten Biden zum trojanischen Pferd der radikalen Linken und bezeichneten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez als wahre Macht in der Demokratischen Partei. Máximo Álvarez, Flüchtling vor dem kubanischen Totalitarismus, warnte vor der Giftpille des Kommunismus. Kimberly Guilfoyle, Moderatorin bei Fox News und Donald Trump Juniors Freundin, drohte, dass Biden, Harris und der Rest der Sozialisten diese Nation grundlegend verändern werden. Sie wollen offene Grenzen, geschlossene Schulen, gefährliche Amnestien. Eine Stimme für die Demokraten, so Guilfoyle, würde die gleiche sozialistische Politik mit sich bringen, die Länder wie Kuba und Venezuela zerstört hat. Der Antikommunismus lebte ein langes Leben als Bewegung und Ideologie im 20. Jahrhundert und motivierte faschistische und autoritäre Regime von Nazi-Deutschland bis zu Salazars Portugal. In einem seltsamen Postskriptum haben sich die zeitgenössische amerikanische extreme Rechte und ihre wichtigste Figur Donald Trump die Politik des Antikommunismus trotz der Abwesenheit tatsächlicher Kommunisten zu eigen gemacht. Wie in der Zwischenkriegszeit stand mit dem kommunistischen, sozialistischen linken Feind ein Feindbild zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Angst vor Chaos und Gewalt geschürt werden und eine Auflösung demokratischer Praktiken zur Rettung der Nation gerechtfertigt werden konnte. Rückblickend wäre der italienische Faschismus ohne die inneren sozialistischen und kommunistischen Feinde, die er verfolgte und besiegte, weder entstanden noch hätte er gesiegt. Der Nationalsozialismus bekämpfte seine kommunistischen Feinde und verschmolz dieses Feindbild mit dem seines jüdischen Rassenfeindes, um das jüdisch-bolschewistische Schreckgespenst zu schmieden, von dem er behauptete, es würde Deutschland vernichten, wenn es nicht vorher besiegt würde. Der Antikommunismus war als Mittel der politischen Mobilisierung und als raison d'être vieler politischer Bewegungen, Parteien und Regime im Laufe des 20. Jahrhunderts so weit verbreitet, dass das Schlagwort des kommunistischen Feinds auch heute noch unter gänzlich anderen politischen Umständen ein sehr nützliches Instrument bleibt. Ob das Feindbild, auf dem sich die Trump'sche Politik im Sommer 2020 gründete, ein taktisches Manöver war oder im Wesenskern der politischen Rechten verankert ist, in jedem Fall handelt es sich um einen altbekannten politischen Kunstgriff, der die tiefsten Ängste der Menschen vor einer unsicheren Welt auszunutzen versucht. Kapitel 14: Der digitale Bierkeller von Jonathan Russo. Im Jahr 2015, in einer Zeit, die einem in Bezug auf Donald Trump wie ein Ereignis aus einer weit entfernten Vergangenheit erscheint, schrieb ich einen Artikel für die Times of Israel, in dem ich einen Vergleich zwischen den Münchner Bierkellern nach dem Ersten Weltkrieg und den heutigen Fox News zog. Unter Bezugnahme auf David Clay Larges 1977 erschienenen Buches »Where Ghosts Walked, Munich's Road to the Third Reich« beschrieb der Artikel die Kultur der Hysterie, der entflammten Leidenschaften, der Betonung von Missständen und der Machtpolitik, die Hitler und die völkische Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg befruchteten. Ich beschrieb auch, wie Fox News und verschiedene Talkshow-Moderatoren genau dieses Drehbuch nutzten, um eben dasselbe zu tun, nur dass sie es jetzt rund um die Uhr und 7 Tage die Woche taten, wo auch immer man auf einen Fernsehbildschirm blicken oder ein Radio einschalten konnte, ganz ohne die Verpflichtung, ein Bier zu bestellen. Wir alle wissen, wie die Sache in Deutschland endete, mit dem schrittweisen Aufstieg der Nationalsozialisten, bis diese die vollständige Kontrolle übernahmen und die kurze, aber chaotische Weimarer Republik zu Ende ging. Wohin uns dieses Phänomen, nennen wir es den digitalen Bierkeller, führen wird, wissen wir noch nicht, zumal der digitale Bierkeller inzwischen über das amerikanische Kabelfernsehen hinausgeht und sich im Internet und in den sozialen Medien breitmacht. Und dort werden jetzt wirklich alle Register gezogen. Was waren die sprachlichen und dramaturgischen Werkzeuge, die in den Bierkellern verwendet wurden? Im Grunde genommen die gleichen, die von den schrilleren unter den Kabelnachrichtensendern sowie den selbstorganisierten neuen Netzwerken in den sozialen Medien genutzt werden. Sie alle benutzen aufgeheizte Emotionen als Ground Zero, um ihre Nachrichten zu übermitteln. Nichts wird im normalen Informationston präsentiert. Jeder Aspekt der politischen Debatte von der Einwanderung über die Gleichstellung der Geschlechter bis hin zur Außenpolitik bedient sich einer Sprache, die auf plump vereinfachenden Begriffen begründet ist. Das Ziel dabei ist die vollständige Delegitimierung der demokratischen Opposition. Deren Politik wird in ihrer Gesamtheit für bankrott, verdächtig und womöglich unter dem Einfluss finsterer Kräfte stehend erklärt. Daher rührt auch die weit verbreitete QAnon-Verschwörungserzählung in den Vereinigten Staaten, dass alle Demokraten Pädophile und Satanisten seien. Eine Politik der Gegner wurde, wie Michael Ignatieff es ausdrückte, durch eine Politik der Feinde ersetzt. 2015 ahnte ich nicht, dass das Ergebnis der Nachrichtenhysterie in den USA-Kabelsendern der Versuch sein würde, eine nahezu exakte Parallele zum Ende der deutschen Demokratie herzustellen. Der Reichstagsbrand von 1933 und der Angriff auf das Kapitol in Washington D.C. am 6. Januar 2022 weisen starke Gemeinsamkeiten auf. Ein katastrophales Ereignis, das Teil eines Versuchs war, eine autoritäre Machtstruktur zu installieren. Wie die außergewöhnlichen Aussagen des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses zeigen, gab es unter vielen Trump-Loyalisten den klaren Wunsch, ihn an der Macht zu halten, auch wenn dies bedeutete, das 100-jährige amerikanische Demokratie-Experiment auszuhöhlen. Im April 2022 berichtete CNN, dass Präsident Joe Biden den Fox News-Besitzer Rupert Murdoch als den gefährlichsten Mann der Welt bezeichnet hatte. Warum tat er das? Ich glaube, dass Biden die schädlichen negativen Auswirkungen versteht, die aus den Fugen geratenen Kabelnachrichtennetzwerke auf die politische und kulturelle Psyche in Amerika und anderswo gehabt haben. Auch bevor es Kabelfernsehen gab, waren gewählte Mandatsträger untereinander oft zerstritten, aber sie hatten das gemeinsame Ziel, ihr jeweiliges nationales politisches System zu stärken. Sie stritten zwar über Wirtschaft, Gesundheitsversorgung oder Sozialausgaben, doch nur wenige, von Ultrarechtsextremisten einmal abgesehen, hielten die andere Seite für Verräter. Leider gehört dieser Vorwurf mittlerweile zu den zentralen Merkmalen der neuen Kultur digitaler Bierkeller. Kein künstlich erzeugtes Thema wie der angebliche Krieg gegen Weihnachten ist zu albern, um Leidenschaften zu entfachen, in diesem Fall religiöse, die immer eine starke emotionale Kraft haben. Das Wesen der Politik selbst hat sich verändert. Während früher der Kompromiss als wünschenswertes Wesensmerkmal der Politik galt, wird heute jedes Geben und Nehmen, um es einmal mit den Worten des politischen Philosophen Avishai Magalit zu sagen, als fauler Kompromiss angesehen. Vielleicht begann es in meinem eigenen Land mit der Behauptung, dass Barack Obama nicht in den Vereinigten Staaten geboren worden und Muslim sei. Als Donald Trump während seiner Kandidatur für das Weiße Haus mit dieser Lüge hausieren ging, wurde die gesamte Legitimität der 8-jährigen Obama-Regierung in Frage gestellt. Dies untergrub nicht nur seine gesamte Politik, sondern hatte auch den durchaus gewünschten Effekt, Obamas bloße Existenz als Präsident für ungültig zu erklären. Von dort aus war es nur noch ein kurzer Weg zu Aufrufen zur Gewalt gegen Obama und seine Familie, wie sie häufig in sozialen Medien und rechten Chatrooms auftauchten. Diese Gewalt ähnelt in ihrem Wesen dem, was die Nationalsozialisten gefordert und schließlich auf ihrem Weg zur Macht eingesetzt haben: vermeintlich legitime Gewalt gegen Staatsfeinde. Ein wichtiges, oft das wichtigste Ziel beim Schüren von Ärger und Groll ist es, Chaos zu schaffen. Chaos kann dazu genutzt werden, um eine Demokratie so zu destabilisieren, dass jeder aufgeben möchte, weil er glaubt, alles sei besser als der Status quo. Die Notwendigkeit eines starken Mannes scheint dann auf der Hand zu liegen. Die amerikanische Verkörperung des digitalen Bierkellers agierte vom ersten Tag an so und ebnete damit den Weg für Trump als Bombe, die auf den Deep State in Washington geworfen wurde. Wie in den Bierkellern und Brauhäusern des Zwischenkriegsdeutschlands wurde auch im digitalen Bierkeller der Eindruck erweckt, alles sei so kaputt, dass Reformen keinen Sinn mehr ergeben. Eine totale Revolution sei notwendig, um den Deep State zu zerstören. Donald Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon stellte, genau wie die Propaganda der Zwischenkriegszeit, die Realität auf den Kopf. Einfache Versuche, die Gesundheitsversorgung auszuweiten, die bereits in bestehenden und weithin akzeptierten Programmen verankert waren, galten plötzlich als sozialistische Verschwörungen zur Beschneidung der Freiheit. Jeder Versuch, schwere Waffen zu begrenzen, wurde zum Angriff auf verfassungsmäßige Rechte erklärt. Bannons Anhänger machten Viehzüchter Cliven Bundy und seine Anhänger, die bewaffneten Aufständischen, die die Bundesbehörden in Nevada davon abhielten, ausstehende Weidegebühren einzutreiben, zu Helden. Sie begrüßten den Wunsch des Staates Texas, auf die gleiche Weise aus der Union auszutreten. Und der digitale Bierkeller nutzte seinen Einfluss, um die vernichtenden Beweise für eine russische Einmischung in die amerikanische Politik zu leugnen. Es gab nichts, was die Regierung richtig machen konnte. Das politische System der Vereinigten Staaten, in dem die Rechte der Bundesstaaten oft Vorrang vor den Rechten des Bundes haben, spielt in dieses Chaos hinein und ermöglicht es, dem neuen digitalen Bierkeller Unterschiede zwischen den Amerikanern zu betonen und damit die nationale Einheit zu schwächen. Die Kluft zwischen den Bundesstaaten über die Politik in Bezug auf die Covid-19-Pandemie ist ein Paradebeispiel dafür. Trotz über 1 Million Todesfällen gegenüber Tausenden in Japan wurden Fehlinformationen über einfache präventive Gesundheitsmaßnahmen, die von jedem ergriffen werden könnten, als ein weiteres Zeichen dafür gedeutet, dass niemandem vertraut werden könne und dass alle Wissenschaft verdächtig sei. Angebliche Heilmittel, die vom digitalen Bierkeller empfohlen wurden, nährten das Misstrauen gegenüber Wissenschaft und medizinischen Experten. Darüber hinaus ist es das Ziel feindlicher ausländischer Akteure, im digitalen Bierkeller Chaos zu stiften. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Fake News zu fabrizieren und sie den Gegnern zuzuschreiben. In diesem politischen Spiegelkabinett wirbt der digitale Bierkeller für seine parteipolitische Agenda. Immer wieder nutzte sie diese Methode, um beispielsweise die globale Erwärmung zu ignorieren, indem sie behauptete, dass alle Waldbrände und die sich ständig verschlimmernden Brände in Regionen, die sie zuvor nicht erlebt hatten, das Ergebnis eines natürlichen Klimawandels oder der schlechten Bewirtschaftung durch die Forstbehörden seien. Regelmäßige Umfragen zeigen, dass ein großer Prozentsatz der Menschen in den USA nicht nur nicht an die Evolution glaubt, sondern auch die globale Erwärmung für eine Falschmeldung hält. Warum sollten sie auch anders denken? Der digitale Bierkeller und seine politischen Wegbereiter sagen ihnen doch, was richtig ist. Zusammenfassend ist klar: Wie in den Bierkellern der Weimarer Republik fördert der Ton der heutigen digitalen Bierkeller, ein Ton der Hysterie, der Übertreibung und der offenen Lüge, Verwirrung und Verzweiflung. Darauf aufbauend wollten und wollen Demagogen ein Narrativ entwerfen, das einem starken Mann, der vermeintlich alle Antworten parat hat, den Weg zur Macht ebnet. Sobald dies erreicht ist, besteht das nächste Ziel darin, aus politischen Gegnern Feinde zu machen und so die Bedingungen zu schaffen, unter denen die Zerschlagung der Opposition möglich wird. Um jeden Preis muss die Opposition dämonisiert und delegitimiert werden, um die Demokratie von innen auszuhöhlen. Es kann keine politische oder legislative Lösung geben, die sich aus dieser Strategie ergibt, da die Opposition eigentlich gar nicht existieren sollte. Und wenn die autoritäre Show in die Jahre kommt und zahlreiche Risse im Gebäude erscheinen, müssen die Loyalisten noch lauter und schriller werden. Wie in den radikalen Parteien im Europa der Zwischenkriegszeit sieht sich die Parteibasis ständigen Säuberungen ausgesetzt. Diese stoßen bei den wahren Anhängern des starken Mannes auf heftige Reaktionen. Die internen Kriege beginnen und es kommt zum Chaos. Aber das war ja die ganze Zeit das Ziel. Es bleibt abzuwarten, ob die politischen Folgen der digitalen Bierkeller auf der ganzen Welt so schlimm sein werden wie die der Bierkeller im Deutschland der Zwischenkriegszeit. Und die Zeichen sind besorgniserregend, da wir in eine Zeit eintreten, in der die Schrilleren unter den Kabelnachrichtensendern die Ungeheuer, die sie geschaffen haben, nicht mehr kontrollieren können. In den sozialen Medien kann jeder sein eigenes Programm betreiben. Angesichts von Zehntausenden dieser Social-Media-Kanäle wird es für viele unmöglich, noch sagen zu können, was wahr und was falsch ist. Im digitalen Bierkeller des Zeitalters der sozialen Medien bewegen sich die Menschen in immer kleineren Echokammern, umgeben von Menschen, die ihre schlimmsten Impulse oft verstärken, anstatt sie einzuhegen. Und ihre Existenz ist eine offene Einladung an Demagogen und Möchtegern-Demagogen, die über die technischen Mittel verfügen, diese Echokammern für den Versuch auszunutzen, Macht zu ergreifen. Kapitel 15: Die Lehren aus Weimar von Michael Ignatieff. Während wir uns dem 90. Jahrestag des historisch am besten untersuchten Zusammenbruchs einer Demokratie in der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert nähern, den Vorgängern, die Hitler im Januar 1933 an die Macht brachten, ist auch ein Wort des Dankes an den historischen Berufsstand, insbesondere in Deutschland, angebracht. Die Geschichtswissenschaft hat erheblich dazu beigetragen, dass wir heute besser verstehen, wie es passieren kann, dass Demokratien sterben. Sie hat sich bis ganz zum Felsgrund der unbestreitbaren Tatsachen gegraben. Zumindest in diesem Bereich unserer polarisierten und parteiischen Diskussion darüber, was Demokratien krank macht, sind wir frei von Fake News. Dank ihrer jahrelangen Arbeit in Archiven und dank des ebenso langen Streits über die Ergebnisse ihrer Forschung weiß der Rest von uns jetzt, was passiert ist, wenn wir es denn wissen wollen. Eine weithin geteilte Schlussfolgerung aus all den großartigen historischen Schriften ist, dass der Zusammenbruch der Demokratie in Deutschland nicht unvermeidlich war. Um Daniel Siblett zu zitieren, sie war nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Vorstellung, dass die Demokratie dem erlag, was Isaiah Berlin einst als Vast Impersonal Forces bezeichnete, dem deutschen Charakter, der deutschen Begegnung mit der Moderne, der Krise des Kapitalismus, sogar der deutschen Männlichkeit, muss sich heute der Kritik der Archivforschungen beugen. Gute Geschichtswissenschaft hat getan, was sie immer tut. Sie hat den Aspekt der Schicksalhaftigkeit aus der Entfaltung des demokratischen Experiments Weimar entfernt. Ja, Weimars Gründung war mit der Demütigung und dem Schock der Niederlage im November 1918 verbunden. Danach wurde das demokratische Experiment von dem falschen Narrativ der Dolchstoßlegende überschattet. Von Anfang an hassten die Kommunisten auf der Linken, die radikalen Konservativen auf der Rechten und Teile der Bevölkerung in der Mitte die spaltenden parlamentarischen Querelen, die für Weimar so bezeichnet waren. Sie mochten die Demokratie nicht, weil sie das war, was sie immer sein wird, ein unaufhörlicher Kampf um die Macht, geführt von Politikern, die nur selten Vertrauen und Zuversicht wecken. Da dies der endemische Zustand einer reifen Demokratie ist, ist es kein Wunder, dass eine Verfassungsordnung, die gerade erst entsteht, nach Autokratie, nach Krieg und Niederlage, darum kämpfen muss, eine politische Wählerschaft für sich zu gewinnen, die verfassungstreu ist. Doch um 1928, nach 5 goldenen Jahren unter Gustav Stresemann, als wirtschaftliche Stabilität erreicht war und die deutsche Gesellschaft ein explosives, kreatives, kulturelles und soziales Wachstum erlebte, konnte selbst ein scharfsinniger und zynischer Beobachter wie Josef Schumpeter bestätigen, dass sich die Gesellschaft um die neuen Institutionen herum stabilisiert hatte. So war der Zusammenbruch der Demokratie in der Folgezeit ein kontingentes politisches Ereignis, und die Ergebnisse hingen, wie immer in der Geschichte, von den einzelnen Machthabern, ihren Entscheidungen, ihrer Persönlichkeit, ihren Stärken und Schwächen ab. Und selbst als alle Mitspieler auf der Bühne standen und ihren Text sprachen, diktierte nichts das Ergebnis des Stücks, nicht ihre Torheiten, nicht der wirtschaftliche Zusammenbruch von 1929, nicht Versailles, nicht die Reparationszahlungen, nicht die Absprachen der Konservativen mit Hitler, nicht einmal Hitler selbst, so unnachgiebig, radikal, rücksichtslos und genialisch er auch war. Er und Goebbels waren ebenso überrascht wie alle anderen, als ihm die Kanzlerschaft übertragen wurde. Es hätte alles auch ganz anders kommen können. Mit anderen Worten, die Kontingenz der Geschichte wurde wiederhergestellt. Was wäre, wenn? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Wenn Hindenburg nicht, wenn Hugenberg nicht, wenn von Papen nicht, wenn alle verstanden hätten, dass Hitler jedes Wort von Mein Kampf ernst meinte, wenn die deutsche Linke stärker gewesen wäre, wenn die deutsche Rechte nicht so gespalten gewesen wäre, ja, dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Im Spätherbst 1932 wussten Hitler und Goebbels, dass ihre Partei an die Grenzen ihrer Mobilisierungsfähigkeit stieß. Der Zuwachs an Wählerstimmen war ins Stocken geraten. Wenn es einen anderen Parteivorsitzenden mit einer entsprechenden Zahl von Wählerstimmen und Sitzen im Reichstag gegeben hätte, der legitimerweise die Kanzlerschaft hätte beanspruchen können, dann hätte Hindenburg, der Hitler nicht mochte und ihm misstraute, vielleicht jemand anderen ernannt. Um es noch einmal zu sagen, es hätte alles auch anders kommen können. Wenn wir also heute unter dem Eindruck der prekären Lage von Demokratien in unserer Welt zurückblicken, angesichts des Aufstands am Kapitol in Washington und der Krise der Demokratie in so vielen anderen Ländern, ist Weimars Botschaft für uns klar. Wenn wir das Schlimmste vermeiden und die Demokratie retten wollen, brauchen wir Tatkraft, Verantwortungsbewusstsein, Charakter und Zivilcourage, heute wie damals. Politik ist wichtig. Was wir tun, und das Wir umfasst hier uns alle, als Bürgerinnen, Journalisten, Politikerinnen, entscheidet über die Ergebnisse. Wir sind kein passives Publikum bei diesem Stück, sondern Schauspieler, die einen Text zu sprechen und Rollen zu spielen haben. Politikwissenschaftler können uns sagen, wie Demokratien sterben, aber nur wir können kämpfen, um sie am Leben zu erhalten. Es gibt kein Schicksal, das darüber bestimmt, ob die Zukunft den Autoritäten im Ausland oder den populistischen Betrügern im Inland gehört. In der internationalen Arena steht die Geschichte nicht auf der Seite von Putin oder Xi Jinping. Die Geschichte bevorzugt niemanden, nicht uns, nicht sie. Die Zukunft der Demokratie ist nicht gesichert. Wir halten sie selbst in der Hand. Sie ist eine zerbrechliche Form der Selbstverwaltung, abhängig davon, dass viele Dinge gleichzeitig richtig laufen. Und wer sie verteidigen will, wenn sie in Schwierigkeiten gerät, muss wissen, wann der Moment gekommen ist, eine Grenze zu ziehen und zu kämpfen. In den Vereinigten Staaten wurde die Grenze am 6. Januar 2021 überschritten, und jetzt ist ein Kampf im Gange mit ungewissem Ausgang, indem es darum geht, sicherzustellen, dass sich der Sturm auf das Kapitol nicht wiederholt. Auch in der Ukraine wurde eine Grenze gezogen. Wie unvollkommen die Demokratie dort auch sein mag, sie ist eine, und Putin hat sich vorgenommen, sie zu zerstören. Die Ukrainer sind bereit, um ihre Demokratie zu kämpfen, und der Rest von uns Demokraten hat gute Gründe, ihnen dabei zu helfen. Wir wissen, was uns der Verrat an der Demokratie anderer gekostet hat. Nach Weimar kam München. In Gesellschaften mit langjähriger demokratischer Tradition ist der Jahrestag von Weimars Zusammenbruch eine Chance für Menschen, denen Demokratie am Herzen liegt, insbesondere für diejenigen, die ein Amt innehaben oder es anstreben, zu verstehen, was sie dem System schulden, das ihre Freiheit ermöglicht. Demokratie ist nicht nur ein Entscheidungsverfahren, sie ist eine Lebensweise, basierend auf einer Erkenntnistheorie des Vertrauens in Fakten, einer Soziologie der Toleranz gegenüber Unterschieden, einer Kultur aktiver und engagierter Bürgerinnen und Bürger, einer Metaphysik des Glaubens an eine offene Zukunft, die Menschen durch Zusammenarbeit schaffen, einer Ökonomie des regulierten Marktes und einem Kardinalverbot der Anwendung von Gewalt oder Einschüchterung in der Politik. Das ist ein ziemliches Paket und zu jedem Zeitpunkt können jeder gegebenen Demokratie einige dieser wichtigen Eigenschaften fehlen. In Zeiten von Druck und Krisen sind unsere Gesellschaften möglicherweise weniger offen für Fakten, weniger tolerant, weniger glücklich mit dem Markt oder neigen stärker dazu, Streitigkeiten mit Fäusten und Waffen beizulegen, als es jedem von uns lieb ist. Demokratie ist ein instabiles Gleichgewicht, das leicht außer Kontrolle geraten kann. Es geriet im späten Weimar außer Kontrolle und wir können es uns kaum leisten zu glauben, dass uns das nicht passieren könnte. Wenn wir Weimar verstehen, kann uns das helfen, unser Gleichgewicht zu halten oder wiederherzustellen, bevor wir es verlieren. Da keine Gesellschaft eine perfekte Verfassung hat, da die Autoren von Verfassungen nicht vorhersehen können, wie die Institutionen benutzt und ausgenutzt werden, können die Demokratien, die sie schaffen, in eine Krise stürzen, sobald Situationen auftreten, die die Verfassung entweder nicht vorhergesehen hat oder für deren Lösung sie keine Mechanismen besitzt. Die Geschichte der Weimarer Republik scheint uns zu sagen, dass eine demokratische Ordnung, die mit einer Krise konfrontiert ist, entscheidend darauf angewiesen ist, starke institutionelle Unterstützung für die Verfassung auf beiden Seiten der politischen Lager zu haben. Sherry Berman hat darauf hingewiesen, dass es nicht ausreicht, wenn Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen Leben dadurch teilnehmen, dass sie sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren. Die Unterstützung der Bevölkerung für eine verfassungsmäßige Ordnung muss in parteipolitische Organisationen gelenkt werden, die stark genug sind, um Koalitionen zu schmieden, Abspaltungen einzudämmen, Spielverderber zu behindern und innerhalb der Spielregeln um die Macht zu konkurrieren. Gespaltene Gesellschaften, und die meisten demokratischen Gesellschaften sind gespalten und umstritten, können die Spaltung eindämmen, wenn diese von starken, gut organisierten, breit angelegten politischen Gruppen im gesamten Spektrum sowohl vertreten als auch eingedämmt wird. Es ist nicht die Spaltung selbst, sei es nach Klasse, Rasse, Region oder Religion, die Demokratie tötet, sondern das Versagen der politischen Gruppierungen, die Spaltung zu repräsentieren und einzudämmen, indem sie Unzufriedenheit kanalisieren, besänftigen oder auflösen. Wie Max Weber in Politik als Beruf argumentierte, sind es diese Parteimaschinen und die Männer und Frauen, die sowohl von der Politik als auch für die Politik leben, die dafür sorgen, dass ein parlamentarisches System und eine demokratische Verfassung funktionieren. Das marxistische Erbe der Verachtung für die parlamentarische Politik hinderte die extreme Linke daran, die Weimarer Verfassung zu unterstützen, und der nostalgische Rückblick auf die wilhelminische politische Ordnung und der Hass auf Versailles hielten die konservative Rechte davon ab, sich an den Regeln des liberaldemokratischen Spiels auszurichten. Da weder die Linke noch die Rechte die Rolle übernahm, eine liberaldemokratische Ordnung aufrechtzuerhalten, zu schwach, zu ideologisch, zu gespalten, zu hasserfüllt gegeneinander, bekam eine Außenseiterpartei den politischen Raum, die Demokratie zu benutzen, um sie zu zerstören. Was die Nationalsozialisten betrifft, so macht die neuere Geschichtsschreibung ihres Aufstiegs deutlich, dass sie nicht nur die radikalsten, gewalttätigsten und bösartigsten aller Herausforderer der Macht waren. Sie waren auch die einfallsreichsten politischen Unternehmer, diejenigen, die die urbane Massenparteipolitik, Massenwerbung und Propaganda besser verstanden als jeder ihrer Konkurrenten. Und sie waren genau deshalb die Partei mit der stärksten Unterstützung durch die Jugend. Hitler ist ohne das allgemeine Wahlrecht und die Weimarer Verfassung, die er hasste, undenkbar. Der Faschismus ist daher eine Schöpfung der Demokratie des 20. Jahrhunderts und die Faschisten verstanden ihre Möglichkeiten besser als die Verteidiger dieser Demokratie. Sie leisteten natürlich Pionierarbeit bei der Massenmobilisierung und Massenpropaganda, aber sie benutzten auch das demokratische Mantra, dass die Macht vom Volk ausgeht, um die Unterstützung der Bevölkerung gegen die in Ungnade gefallenen und korrupten Eliten zu mobilisieren, die das Land im Ersten Weltkrieg in die Niederlage geführt hatten. Einmal an der Macht, nachdem er alle Institutionen Weimars zerschlagen hatte, die eine Mehrheit gegen ihn hätten organisieren können, war Hitler bei jedem Schritt in der Konsolidierung seiner Diktatur darauf bedacht, Volksabstimmungen abzuhalten, um seine Tyrannei mit dem Volkswillen zu begründen. Die Totengräber der Demokratie sprechen oft die Sprache der Demokratie. Hitler und Mussolini waren nicht die ersten, die die Tyrannei in demokratische Legitimität gehüllt haben, und es ist unwahrscheinlich, dass sie die letzten sein werden. Eine Lehre aus Weimar für heute ist, dass starke politische Parteien, die in der Lage sind, Meinungen zu vertreten und Interessen über das gesamte Verfassungsspektrum hinweg zu vermitteln, für die Aufrechterhaltung einer stabilen Demokratie von entscheidender Bedeutung sind. Verfassungssysteme sind nur so stark wie die Konkurrenten, die in ihnen um die Macht konkurrieren. Und ihre Stärke muss mehr oder weniger gleichmäßig über das politische Spektrum verteilt sein. Mit stark meine ich Volksparteien mit einer breiten Basis, ein breites Spektrum politischer Identitäten ansprechend, ausreichend gut organisiert und finanziert, um die Arbeit der politischen Sozialisation zu leisten. Rekrutierung von Kandidaten, Ausbildung von Freiwilligen, Vermittlung der Regeln des politischen Wettbewerbs, Durchsetzung der Nachrichtendisziplin und Ausgrenzen von Extremisten und Kandidaten, die einen Spoiler-Effekt herbeiführen könnten. Diese institutionelle Grundanforderung gab es in Weimar nur bei den Nationalsozialisten, und das erklärt, warum sie sich durchsetzten. Wenn die Demokratie nun aber starke Parteien über das gesamte Spektrum hinweg braucht, um sich heute durchzusetzen, dann sollten wir uns Sorgen machen. Die Schwäche der politischen Parteien in der demokratischen Welt ist spürbar. Sinkende Parteimitgliedschaften, wenig oder keine politische Sozialisierung zwischen den Wahlen, starke Abhängigkeit von staatlichen Subventionen oder von Großspendern, Vereinnahmung durch den politischen Führer als Instrument seines Willens. Die Weimarer Geschichte zeigt, warum Parteien wichtig sind. Eine starke Partei auf der Rechten verhindert, dass radikale Konservative ganz aus der verfassungsmäßigen Ordnung abgleiten und zur Gewalt greifen. Eine stärkere konservative Partei, so argumentiert Daniel Sieblett überzeugend, hätte die NSDAP aus dem politischen Feld vertreiben können. Ein ähnliches Argument könnte man über die Sozialdemokraten anführen. Wären sie stärker gewesen, hätten sie vielleicht linke Wähler von den Versuchen der revolutionären Ideologie und der aufständischen Gewalt wegziehen können. Eine entscheidende Funktion starker politischer Parteien besteht darin, dass sie zusammen mit der Polizei, der Armee und den Geheimdiensten das staatliche Gewaltmonopol durchsetzen, das konstitutiv für demokratisch legitimierte Politik ist. In jedem demokratischen System leisten gewählte Politiker einen Eid, die verfassungsmäßige Ordnung zu verteidigen. Dies verpflichtet sie dazu, oder sollte sie verpflichten, keinerlei Deals mit Leuten einzugehen, die Gewalt anwenden, um politische Forderungen durchzusetzen, und ihnen auch keinerlei Entschuldigung dafür zu liefern. Politische Parteien und ihre Funktionäre, die demokratische Eide leisten und neu gewählte Mitglieder in den Regeln des demokratischen Spiels unterweisen, sowie eine freie Presse und die Gerichte spielen alle eine Rolle bei der Durchsetzung der Regel, dass demokratische Politik Gewalt ausschließt. Ja, dass demokratische Politik die Alternative, die einzig gangbare Alternative zur Gewalt ist. Demokratische Politik ist also keine Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln, sondern die Alternative zum Krieg. Wenn dem so ist, dann lässt sich der politische Wettbewerb in einer Demokratie am besten als Kampf nicht zwischen Feinden, sondern zwischen Gegnern beschreiben. Ein Gegner spielt nach den gleichen Regeln wie man selbst und kann morgen ein Verbündeter sein. Ein Feind ist jemand, der nach seinen eigenen Regeln kämpft und einen zerstören will. Ein demokratisches System, in dem die Spielregeln der Politik von dem Gedanken geleitet werden, dass Konkurrenten Feinde sind, wird Schwierigkeiten haben, Gewalt zu kontrollieren. Die Weimarer Republik hat uns Carl Schmitt beschert. Und nichts war charakteristischer für seine Zeit oder schädlicher für die Möglichkeit einer friedlichen demokratischen Politik als seine Behauptung, dass die grundlegende Unterscheidung in der Politik die zwischen Freund und Feind sei. Die Sprache der Weimarer Politik und die Folgen der Definition politischen Wettbewerbs als mörderischem Kampf zwischen Feinden helfen uns zu erkennen, dass friedliche Demokratien Selbstverpflichtungen brauchen, die über die Reichweite der Politik selbst hinausgehen. Das 1949 von den westdeutschen Ländern ratifizierte Grundgesetz hatte die Lehren Weimars für seine Verfassungsnachfolger verstanden. Diese Nachkriegsverfassung, die eine grundlegende Verpflichtung auf Menschenrechte und Menschenwürde jenseits und über die Politik hinaus verkündete, trug dazu bei, aus dem demokratischen Wettbewerb jene Dämonisierung des anderen zu verbannen, die Weimar ruinierte. Indem das Grundgesetz bestimmte Werte über die Politik stellt, geht es wie selbstverständlich davon aus, dass es im demokratischen Haus keine Feinde gibt, sondern nur Gegner, die sich an die Regeln halten. Natürlich ist es heilsam, dass das Grundgesetz von 1949 der Politik diese moralischen Leitplanken gab, aber es gibt keine Garantien, dass diese halten werden. Die Demokratie ist in Gefahr, ist immer der Schlachtruf für eine autoritäre Abkehr vom Rechtsstaat. Es sind gerade die demokratischen Notfälle und sogenannten Notfälle, die eine Verletzung verfassungsrechtlicher Normen rechtfertigen. Eine Sprache der Feinde, Klassenfeinde auf der Linken, Rassenfeinde auf der Rechten, senkt alle Hemmschwellen für die Anwendung von Gewalt in der Politik. Organisierte, uniformierte Gewalt auf beiden Seiten der politischen Spaltung, vor allem aber auf der Rechten, hat die Weimarer Politik nicht zerstört, sondern die Extreme radikalisiert. Viele Linke kämpften auf den Straßen, so dachten sie, um die Demokratie vor den Faschisten zu retten, während die Rechte Gewalt anwandte, um Gegner einzuschüchtern, Anhänger zu sammeln und den demokratischen Widerstand gegen die autoritäre Machtübernahme zu schwächen. Hitler brauchte Gewalt, um politische Stärke aufzubauen, aber am Ende brauchte er keine Gewalt, um die Macht zu ergreifen. Sie wurde ihm von einem Präsidenten übergeben, dem die Alternativen ausgegangen waren. Die Lehren für die Gegenwart lauten: Selbst wenn Gewalt sich auf die Ränder des Systems beschränkt, ob auf der linken oder der rechten Seite, schafft sie eine Atmosphäre der Einschüchterung, die den freien Meinungsaustausch immer schwieriger macht. Sie entfremdet auch die vorsichtige Mitte vom System und kann sie wie in Weimar dazu bringen, autoritäre Ordnung dem demokratischen Chaos vorzuziehen. Früher herrschte eine Betrachtung der Weimarer Republik vor, die die Lehren nur auf die Vergangenheit beschränkte. Lektionen waren gelernt worden, Torheiten würden nicht wiederholt werden und wir konnten auf die erfolgreiche Konsolidierung der Demokratie im Nachkriegsdeutschland und in Italien zurückblicken, den beiden Gesellschaften, die am stärksten vom Faschismus gezeichnet waren, und zu dem Schluss kommen, dass der Albtraum vorbei war und die Vergangenheit nicht wiederholt werden konnte. Im Jahr 2023 ist dieses Vertrauen leider dahin. Wir blicken 90 Jahre zurück und fragen uns, ob wir die demokratische Freiheit wieder verlieren könnten, wie es die Deutschen 1933 getan haben. Es gibt keine Braunhemden auf den Straßen, keine Fackelzüge, keine hysterischen Reden, aber wir ziehen daraus falschen Trost, weil sich die Geschichte nicht wiederholt und die Formen, die der Tod der Demokratie annehmen kann, sowohl zahlreich als auch unerwartet sind. Zweifellos werden wir zunächst überrascht sein, wenn die Bedrohung akut wird. Manchmal schleicht sich diese Bedrohung auf leisen Sohlen an. Wir sehen sie nicht, nicht einmal in Europa, bis sie neben anderen Ministerpräsidenten im Europarat sitzt. Eine Demokratie in Europa wurde über mehr als ein Jahrzehnt hinweg langsam und vorsätzlich von einem autoritären Populisten ausgehöhlt. Viktor Orban hat 5 Wahlsiege errungen. Damit wurde einem stetigen, systematischen Abbau all jener oppositionellen Institutionen demokratische Legitimität verliehen, die verhindern, dass plebiszitäre Mehrheitsherrschaft in Tyrannei umschlägt. Amerikanische Rechtspopulisten strömen nach Budapest, um vom Meister zu lernen. Und wenn wir behaupten, wir hätten die älteste und erfolgreichste Demokratie der Welt, eine, die einer Regierungsform am nächsten gekommen ist, die unmöglich der autoritären Versuchung erliegen kann, sollte uns der 6. Januar 2021 zu denken geben. Nichts ist unvermeidlich. Es gibt keine schicksalhaften Ereignisse. Aber gerade weil Geschichte kontingent ist, so abhängig von Persönlichkeiten, Zufall, Tugend und Zivilcourage oder dem Mangel daran, können wir eine bösartige Kontingenz nicht ausschließen. Parteipolitische Sackgassen, die die Menschen am System verzweifeln lassen, Extremisten zur Gewalt einladen und in der Folge zum Zusammenbruch der Demokratie und zu autoritärer Herrschaft führen. All dies wird zu einer Möglichkeit. Solange wir uns gestatten zu glauben, dass die Lehren von Weimar sicher gelernt wurden, haben wir wohl die eine Lektion noch nicht erfasst, die uns wirklich demütig machen sollte. Ex post, in der wissenschaftlichen Ruhe der Rückschau, ist der Niedergang Weimars nachvollziehbar. Ex ante, während sich die Ereignisse abspielten, abhängig von Zufall, Timing, Missverständnissen, Bluff und Gegenbluff, war den Protagonisten gar nichts klar, nicht einmal denen, die daraus als Sieger hervorgingen. Unser Ex-Post-Wissen ist geeignet, uns zur Hybris zu verführen, zu dem Gefühl, da wir wissen, wie das Schlimmste passiert ist, müssten wir auch wissen, wie wir das Schlimmste in Zukunft vermeiden können. In der Tat sollte Weimar uns Demut lehren, denn was an der ganzen Geschichte am beunruhigendsten, menschlichsten, ja das Natürlichste ist, ist die unverbesserliche Blindheit der entscheidenden Teilnehmer. Isaiah Berlin schrieb einmal einen wunderbaren Aufsatz mit dem Titel »The Sense of Reality«, in dem er die Aufmerksamkeit der Philosophen auf die außergewöhnliche Fähigkeit großer Politiker lenkte. Er dachte insbesondere an Bismarck, die über einen Realitätssinn verfügten, der sich nach Berlins Ansicht von logischer Genialität oder künstlerischer Vorstellungskraft unterscheidet, aber dennoch eine der höchsten Formen menschlicher Intelligenz ist. Dieser Realitätssinn gab Bismarck ein einem Schachspieler ähnliches Verständnis für alle möglichen Züge auf dem Spielbrett der Machtpolitik, aber auch einen sechsten Sinn für das, was in einer bestimmten politischen Situation möglich und unmöglich war. In Weimars Schlusskrise besaß niemand, vielleicht mit Ausnahme von Hitler selbst, einen Realitätssinn in der Art und Weise, wie Berlin ihn beschrieb. Und selbst Hitler war erstaunt, dass sein kompromissloses Spiel erfolgreich war. Fast alle anderen, vor allem im rechten Spektrum der deutschen Politik, waren im Blindflug unterwegs. Ihr entscheidender blinder Fleck war die Illusion, dass der Autoritarismus der Ausweg aus der demokratischen Krise sei. Und die daraus abgeleitete Illusion, wenn man einen Autoritären unterstütze, könne man kontrollieren, was er tut. Als Hitler 1934 viele seiner rechtsgerichteten Kollaborateure töten oder einsperren ließ, begannen sie zu verstehen, wie blind sie gewesen waren, aber da war es zu spät. Diese Illusion, dass der Autoritarismus die Krise der Demokratie löst und dass es dann noch gelingen kann, ihn sicher diesseits des offenen Faschismus zu halten, ist heute lebendig und wohlauf. Weimar hält viele Lektionen für uns bereit. Diese, die uns unsere eigene Blindheit vor Augen führt, ist die beunruhigendste und relevanteste. Kapitel 16, 1933, 90 Jahre danach. Von Thomas Weber. Am 4. Juni 1942 lud der finnische Feldmarschall Karl Gustav Emil Mannerheim einen geheimen Gast aus Deutschland zu seinem 75. Geburtstag ein. Der Tontechniker einer finnischen Rundfunkgesellschaft zeichnete einen flüchtigen Ausschnitt dieser Begegnung zwischen Mannerheim und seinem Geburtstagsgast für die Nachwelt auf. Der Techniker schaltete sein Gerät jedoch nicht unmittelbar ab, wonach 11 weitere Minuten legerer Unterhaltung über den Krieg zwischen den beiden Männern auf Deutsch aufgezeichnet wurden. Mannerheims Gast spricht mit einer ruhigen, etwas kehligen Stimme. Wenn wir den Inhalt ausblenden und nur auf den Klang seiner Sprache achten, finden wir zunächst nichts unmittelbar Unsympathisches an seiner Stimme. Es ist schlicht eine fremde Stimme, zumindest für die meisten von uns. Und doch gehört diese Stimme zu Adolf Hitler. Es gibt einen simplen Grund, warum wir die Stimme der Person mit dem meistbekannten Namen des 20. Jahrhunderts nicht wiedererkennen. Hitler und seine Propagandisten kontrollierten die audiovisuelle Darstellung des Diktators in so hohem Maße, dass es bis heute kaum nicht inszeniertes Ton- und Bildmaterial Hitlers gibt. Tatsächlich ist die 11-minütige Aufnahme von Hitlers Unterredung mit Mannerheim die einzig bekannte Tonaufzeichnung, in der wir Hitler nicht inszeniert hören. Wir reproduzieren in Büchern, Zeitungen, dem Internet, dem Fernsehen und den sozialen Medien unwissentlich und endlos Bild-, Audio- und Filmmaterial aus den Händen von Hitlers Propagandachef Joseph Goebbels, seinem Fotografen Heinrich Hoffmann und anderen Propagandisten. So laufen wir Gefahr, Goebbels' Werk unbeabsichtigt weiter zu verbreiten. Wir tun dies natürlich in einer Weise, die versucht, Goebbels' Deutungen in ihr Gegenteil umzuwandeln. So deuten wir eine Geschichte über Heldentum, Befreiung von Leid und Elend, kollektive Erlösung und Errettung in eine Tragödie um und in eine Warnung aus der Geschichte. Wir reduzieren Hitler auf einen nihilistischen Propheten des Zorns. In ihrer sorgsam erstellten Choreografie präsentierten Goebbels, Hoffmann, Hitler selbst und andere Propagandisten diesen hingegen als einen quasi-religiösen Erretter Deutschlands und der europäischen Zivilisation. Hierfür hatte Hitler lange Reden gehalten, aufbauend auf der Choreografie Wagnerscher Gesamtkunstwerke, also künstlerischer Kreationen, die durch Interaktion von Klang, Bild, Wort und Raum ein Spektakel voller bezaubernder Harmonie schaffen. Heute tendieren wir dazu, uns auf die letzten wenigen Sekunden seiner Rede zu fokussieren. Das Crescendo seiner Ansprachen, wenn Hitler tobt und ein Publikum anschreit, welches er zu diesem Zeitpunkt völlig in seinen Händen hält. In unserer audiovisuellen Repräsentation Hitlers, ob in Dokumentarfilmen, in den sozialen Medien oder anderswo, dürfen die letzten Sekunden einer Hitlerrede nie fehlen. Infolgedessen missverstehen wir den tobenden Hitler als sein bestimmendes Merkmal. Dadurch, dass wir aus psychologisch durchaus nachvollziehbaren Gründen den nicht inszenierten Hitler ignorieren und ausblenden, wie er versuchte, die Deutschen anzusprechen und wie er sich selbst sah und seinen Taten einen Sinn gab, landen wir bei einer reduktionistischen Version von Hitler. Diese ist sinnbildlich nicht nur dafür, wie wir mit Hitler audiovisuell, sondern auch, wie wir mit ihm, dem Nationalsozialismus und dem Dritten Reich im Allgemeinen umgehen. In den letzten Jahren hat sich die Tendenz herausgebildet, die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus auf ein Auseinandersetzen mit Rassenhass, Gewalt, Propaganda und Demagogie zu beschränken. Hitler und die Nationalsozialisten werden als das schlechthin andere dargestellt. Dies alles geschieht nicht zuletzt aus einer Furcht davor, Hitler zu vermenschlichen. Als wir eine 10-teilige Miniserie über Hitlers Leben vorbereiteten, die auf einem meiner Bücher aufbaut, aber auf Eis gelegt werden musste, war die Frage, die der Produzent, der Drehbuchautor und der Regisseur und ich selbst am häufigsten gestellt bekamen, ob wir nicht besorgt seien, Hitler zu vermenschlichen. Meine Standardantwort war: Aber Hitler war ein Mensch. Wir können Hitler und nationalsozialistischen Rassismus, Hass und Gewalt unmöglich verstehen, wenn wir uns nicht der Frage stellen, wie und warum Menschen unaussprechbare Taten begehen. Zu unserem Nachteil verstehen wir Hitler und andere Nationalsozialisten nicht mehr als Männer und Frauen, die, um auf Thomas Manns Essay »Bruder Hitler« zurückzukommen, von ähnlichen Einflüssen geprägt wurden wie wir selbst. Die aber aus den Ideen und psychologischen Impulsen, die unseren so ähnlich sind, ganz andere Schlüsse gezogen haben. Infolge unserer reduktionistischen Herangehensweise an den Nationalsozialismus neigen wir dazu, an den falschen Stellen nach neuen Bedrohungen für unsere eigene Welt zu suchen. Tobenden und gewalttätigen Rechtsextremisten, wie wir sie aus den Straßen von Deutschland oder Charlottesville, Virginia kennen, muss entgegengetreten und diese deradikalisiert werden und nicht nur wegen ihres Potenzials, Terroranschläge zu verüben. Hitler und viele der Nationalsozialisten des Jahres 1933, wie aus diesem Hörbuch hervorgeht, sind jedoch Menschen viel ähnlicher, die wie wir sprechen, sich wie wir kleiden und sich von illiberalen Varianten der Demokratie angezogen fühlen. Unsere gängige Herangehensweise an Hitler und andere Nationalsozialisten basiert ferner auf einer Gegenüberstellung böser Emotionen und Vernunft. Wir assoziieren den Aufstieg des Nationalsozialismus mit dem Fall der Vernunft und dem Sieg des Hasses. Holocaust-Erziehung konzentriert sich natürlich aus gutem Grunde auf die Darstellung von Hitlers Hass oder auf staatsbürgerliche Überlegungen zur Überwindung von Hass. Und doch war Hitlers eigenes Selbstbild eine Inversion unserer Gegenüberstellung von Emotionen und Vernunft. Er dachte, dass er selbst es war, der von Vernunft angetrieben war, während er pure Emotionen mit seinen Gegnern assoziierte. In seiner ersten schriftlichen Stellungnahme zum Antisemitismus argumentierte Hitler daher, dass Antisemitismus auf der Vernunft beruhen und nicht aus rein gefühlsmäßigen Gründen entstehen dürfe. Hitlers Verehrung der Vernunft und Ablehnung purer Emotionen war natürlich sowohl eine Projektion als auch eine eingebildete und falsche Realität. Hass ist ein absolut zentraler Bestandteil der psychologischen Konstitution von Nationalsozialisten. Doch Hitlers eigene Projektion und imaginierte Realität waren für ihn und sein Selbstbild konstitutiv. Sie bestimmten sein Handeln, als er an der Macht war. Hitler nutzte sie, um seinen Handlungen einen Sinn zu geben, und sie wurden Teil seiner Identität, sodass davon auszugehen ist, dass er auch wirklich an sie glaubte. Hitlers imaginierte Realität hilft auch, Hitlers Anziehungskraft auf so viele Deutsche zu verstehen. Diese unterstützten ihn, so Robert Jellatly, weil sich ihre Vorstellungen von der Zukunft mit seinen überschnitten oder zumindest mit den Vorstellungen, die sie selbst auf Hitler projizierten. Außerdem definierten sie sich darüber, wofür der Nationalsozialismus ihrer Meinung nach stand, nicht nur über das, wogegen er sich richtete. Das ist auch der Grund, wieso so viele von ihnen sich als Idealisten verstanden. Hass war, so dachten sie, als reine Emotion niemals akzeptabel. Er musste in den Dienst der Vernunft gestellt werden. Der Nationalsozialismus gab in ihren Augen der Ungerechtigkeit und der sozioökonomischen Hoffnungslosigkeit einen Sinn. Er gab auch ihrem eigenen Leben eine neue Bedeutung, eine neue Ausrichtung und ein Gefühl von Aufregung und Abenteuer. Deshalb ist es so wichtig, die wahren Überzeugungen der Nationalsozialisten herauszuarbeiten, wie es Robert Jellatly in diesem Band und anderswo getan hat. Die wahren Überzeugungen der Nationalsozialisten und die Anziehungskraft dieser Ideen können nicht verstanden werden, wenn wir die zentralen, scheinbaren Widersprüche im Kern des Nationalsozialismus nicht ernst nehmen, nämlich, dass die Nationalsozialisten Demokratie und Sozialismus im Namen der Schaffung einer besseren und wahreren Demokratie und eines wahreren Sozialismus zerstört haben. Im Zuge dessen wurden die liberale parlamentarische Demokratie und der Sozialismus sowohl in seiner marxistischen als auch in seiner sozialdemokratischen Ausprägung ausgelöscht. Und mit ihnen unzählige Demokraten und Sozialisten. Und dennoch verkauften die Nationalsozialisten die Idee einer Vereinigung von Nationalismus und Sozialismus als ihre große Idee. Sie predigten, dass alle Macht vom Volk ausgehen müsse, nicht aus unaufrichtigem und opportunistischem Machiavellismus, sondern weil sie oder zumindest viele von ihnen daran glaubten. Das Versprechen einer neuen Form von Sozialismus und Egalitarismus und einer nationalsozialistischen, illiberalen Volksgemeinschaftsdemokratie als kollektivistische und ausgrenzende Auffassung von Selbstbestimmung fand in Deutschland und Europa breiten Anklang. Dies hat 1933 möglich gemacht, den Nationalsozialismus 12 Jahre lang getragen und die Welt vor die Tore der Hölle gebracht. Versteht man den Nationalsozialismus als eine Erscheinungsform der illiberalen Demokratie, so ergeben sich mehrere Schlussfolgerungen. Dazu gehört, dass die liberale parlamentarische Demokratie, insbesondere in Zeiten neuer geopolitischer Spannungen und moralischer und kultureller Polarisierung, noch zerbrechlicher und anfälliger ist als bisher angenommen. Noch wichtiger ist, dass die illiberale Demokratie des 21. Jahrhunderts leicht in etwas noch Schlimmeres abgleiten kann, als wir es gegenwärtig an vielen Orten der Welt erleben. Schließlich haben viele Menschen den Nationalsozialismus 1933 und danach aus ganz ähnlichen Gründen unterstützt, aus denen wir den Nationalsozialismus ablehnen. Dazu gehören ein Bekenntnis zur Gleichheit als edles und erstrebenswertes politisches Ziel sowie die Überzeugung, dass politische Legitimität vom Volk ausgehen muss. Da sich sowohl Anhänger der liberalen und der illiberalen Demokratie zu diesen Idealen bekennen, ist es für Menschen leicht, die liberale Demokratie für ihre illiberale Variante aufzugeben. Insbesondere in Zeiten von Unsicherheit und sich verschärfender Wirtschaftskrisen. Sie glauben lediglich von einem individualistischen auf ein kollektivistisches Demokratieverständnis umzuschwenken, in dem illusionären Glauben, damit die Demokratie zu stärken. Sie erkennen nicht, dass die illiberale Demokratie keine Variante der Demokratie ist, sondern deren Perversion. Wenn wir auf eine reduktionistische Darstellung Hitlers und des Nationalsozialismus verzichten, werden wir erkennen, dass die wahren Parallelen zwischen Gegenwart und Vergangenheit in den Gefahren liegen, die von der illiberalen Demokratie ausgehen. Die illiberale Demokratie, die sich schleichend durchsetzt, hat das Potenzial, sich so blitzschnell in Autokratie und Diktatur zu verwandeln, dass wir es erst merken werden, wenn es zu spät ist. Sie ist in einigen Ländern bereits auf dem Vormarsch und gewinnt fast überall an Fahrt. Menschen, die sich wie wir kleiden und wie wir sprechen, untergraben die liberale Demokratie und ihre Institutionen. Indem sie beispielsweise gegen freie Gesellschaften und die Globalisierung wettern, anstatt eine Reform der Globalisierung innerhalb eines liberalen Rahmens zu fordern, die unsere Verantwortung für die Welt und füreinander ernst nimmt. Und das in einer Sprache, die unwissentlich die Sprache Hitlers widerspiegelt. Extremste Globalisierungskritik und große Weltwirtschaftskrisen führen jedoch nicht zwangsläufig zum Zusammenbruch der Demokratie. Um zu erklären, warum die Weltwirtschaftskrise in Deutschland so katastrophale Folgen hatte, nicht aber in den Vereinigten Staaten, müssen wir uns auch der Macht der Ideenwelt der Nationalsozialisten zuwenden, die ihr soziales Verhalten motivierte, so Neil Ferguson. Dies passiert viel zu selten, da Wissenschaftler bei der Erklärung des Zusammenbruchs der Demokratie und des Aufstiegs des Nationalsozialismus zu sehr auf soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren schielen. Wie Lucy Varga bereits 1937 formulierte, erklärt die Weltwirtschaftskrise alles und sie erklärt nichts. Die Krise sei ein allgemeines Phänomen, ein internationales, kein spezifisch deutsches, argumentierte die damals junge zentraleuropäische Historikerin, die nach Paris emigriert war. Schließlich waren bereits vor dem Ausbruch der Krise viele Diktaturen an die Macht gekommen. Und obwohl die Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten genauso tief war wie in Deutschland und in den Niederlanden nur unwesentlich weniger verheerend war, überlebte die Demokratie in Amerika, den Niederlanden und vielen anderen Ländern. Varga und Ferguson und andere, bevor es akademisch unmodern wurde, dies zu sagen, fordern uns auf, im Nationalsozialismus eine politische Religion zu sehen. Wenn wir dies tun, so argumentieren sie, können wir verstehen, warum die Deutschen dazu neigten, dem serenen Gesang einer neuen, totalitären politischen Religion in einem Moment extremer Krise zu folgen. Sie betonen die quasi-religiöse Inbrunst und den quasi-religiösen Charakter des Nationalsozialismus mit Hitler als seinem Propheten und Erlöser. Die entscheidende Variable zur Erklärung des Zusammenbruchs der Demokratie in Deutschland ist für Varga und Ferguson die Fähigkeit des Nationalsozialismus als politische Religion, sich aus dem tiefsitzenden Empfinden einer individuellen und kollektiven Krise zu speisen, die durch die Weltwirtschaftskrise noch beschleunigt wurde. Moderne Gesellschaften sind in Zeiten von sozialer Unruhe, Krisen und Katastrophen, ob diese nun menschengemacht oder natürlichen Ursprungs sind, grundsätzlich äußerst anfällig für Ersatzreligionen, da diese Erlösung bieten. Politische Religionen ersetzen die Nostalgie für ein verlorenes Paradies mit dem Versprechen, dass nach dem Übertritt zur neuen Religion ein goldenes Zeitalter anbricht. Politische Religionen verlangen von den Anhängern der neuen Religion im Moment ihrer Bekehrung, dass sie sich zu einem Leben der Erlösung verpflichten, das mit dem Versprechen der individuellen und kollektiven Befreiung einhergeht. So jedenfalls warb Adolf Hitler bei den Deutschen für den Nationalsozialismus. Hitler inszenierte sich selbst als Deutschlands Messias und stützte sich in seinen halbfiktionalen autobiografischen Darstellungen in Mein Kampf und anderswo auf die Bibel. Er behauptete auch, von einem höheren Wesen auserwählt worden zu sein, der Vorsehung. Aber vor allem bot Hitler potenziellen Konvertiten in seinen Reden und Taten Deutungen für ihre Gefühle der Unsicherheit, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Not an, nach denen vergangenes und gegenwärtiges Elend in Erlösung umgewandelt werden könne. Seine Reden folgten oft einem sich wiederholenden Muster. Hitler zeichnete das Bild einer glorreichen deutschen Vergangenheit, bevor er seinem Publikum eine elende deutsche Gegenwart präsentierte. Daraufhin folgte die Erklärung, wie sich die Erstere in die Letztere verwandelt hatte und wie dieser Verfall bekämpft und eine neue, hoffnungsvolle und vielversprechende Zukunft geschaffen werden könne. Seine Reden schlossen oft mit Versprechen wie dem, wieder unter der Sonne der Freiheit leben zu können. Bezeichnenderweise schob Hitler die Schuld für das Bestehen einer elenden Gegenwart nicht allein auf andere, sondern machte auch das Verhalten der Deutschen in der Vergangenheit und sogar sich selbst dafür verantwortlich. Ohne den Begriff Sünde ausdrücklich zu verwenden, legte er immer wieder dar, dass die Deutschen gesündigt hätten und dass es nur durch lebenslange Erlösungstaten eine dauerhafte Befreiung vom Elend geben könne. So warf Hitler den Deutschen in Mein Kampf wiederholt Pazifismus vor und zeigte auf, wie dieser überwunden werden könne. Ebenso sagte er einmal zu seinen nationalsozialistischen Gesinnungsgenossen, jeder war einmal Sozialdemokrat, und impliziert, dass dies leicht durch Erlösungstaten überwunden werden könne. Er argumentierte wiederholt, dass sich Ungleichheit im Lande ausgebreitet habe und dass Deutschland seine internationale Widerstandsfähigkeit nicht nur wegen der Handlungen von Juden verloren habe, sondern weil sich nicht-jüdische Deutsche jüdische Ideen angeeignet hätten. Sogar in Punkt 24 des Parteiprogramms der NSDAP wurde dazu aufgerufen, den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns zu bekämpfen. In Hitlers Weltanschauung konnten die Sünden der Vergangenheit nicht durch Vergebung überwunden werden, sondern nur durch einen Akt der Bekehrung zum Nationalsozialismus und den anschließenden erlösenden Einsatz für eine bessere Welt, wodurch das Wohlergehen künftiger Generationen ermöglicht werde. Dieser Aufruf zu einer erlösenden Auseinandersetzung mit der Welt und zur Beseitigung der Ursachen von Unterdrückung, Ungleichheit und Elend fand seinen Ausdruck auch in dem nationalsozialistischen Versuch, den deutschen Verlusten im Zweiten Weltkrieg einen Sinn zu geben, der in der Parole zum Ausdruck kam, sie starben, damit Deutschland lebe. Hitler drückte sein Versprechen auf Erlösung und Befreiung an potenzielle Konvertiten in eschatologischen Begriffen aus und stellte den von ihm geforderten nationalsozialistischen Aktivismus in einen vorendzeitlichen Rahmen eines Kampfes zwischen Gut und Böse. Hitler hat nie aufgelöst, ob eine nationalsozialistische Endzeit eine Ära einleiten würde, in der der Staat als Institution nicht mehr gebraucht werde und internationale Konflikte aufhören würden, oder ob der Konflikt zwischen Gut und Böse immerwährend sei. Seine Aussagen über die Zukunft von Gewalt, Konflikt und der menschlichen Natur sind höchst widersprüchlich. Doch so oder so verlangte Hitlers politische Religion von Konvertiten eine doppelte Verpflichtung. Zum einen zur nationalsozialistischen Orthodoxie, dem Festhalten an korrekten Überzeugungen und der Ausübung von Ritualen. Und zum anderen zur nationalsozialistischen Orthopraxie, dem von der Orthodoxie vorgeschriebenen ethischen Verhalten. Beide waren nach Hitler für Deutschland überlebensnotwendig. Und Krieg war für Hitler nicht der Zweck und die Essenz des Lebens. Vielmehr war er ein Mittel zum Zweck, um den Deutschen in der Heimat ein konfliktfreies Leben in Gleichheit, eine illiberale Volksgemeinschaftsdemokratie und Sozialismus nationalsozialistischer Prägung zu ermöglichen. In der Tat ist es erstaunlich, dass Hitlers Utopie für sein eigenes Leben, wie sie in der scheinbar friedlichen Welt, die er in seinem alpinen Rückzugsort schuf und die in seinen Lieblingsfilmen zum Ausdruck kommt, eine Welt war, in der Konflikte auf Abstand gehalten wurden. Hitlers Welt war die der Filmkomödien, die in einer konfliktfreien deutschen Welt spielten, der Slapstick-Komödien oder der Zeichentrickfilme von Walt Disney. Hitler liebte Heinz Rühmanns Komödien wie Die Feuerzangenbowle und Dick und Doof, Mickey Maus oder Schneewittchen. Hier liegt der Nexus der nationalsozialistischen Überzeugungen und aggressiver Gewalt gegen innere und äußere Gegner. Dies unterstreicht, warum es so wichtig ist, die Überzeugungen und Selbstbilder der Nationalsozialisten ernst zu nehmen und nicht davon auszugehen, dass sie überwiegend von beinahe urzeitlichen Hassgefühlen angetrieben wurden. Hitler verstand im Namen des Nationalsozialismus durchgeführte Aggression als erlösende und altruistische Handlungen, genauso wie andere gewalttätige Extremisten in der Vergangenheit und in der Gegenwart gewalttätigen Verhalten einen Sinn und Rechtfertigung geben. Altruismus verpflichtet Menschen dazu, sich selbstlos für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen, kann aber auch als Legitimation für die Stigmatisierung und Ausgrenzung von vermeintlichen Feinden der Gemeinschaft verstanden werden. So kann Altruismus dazu dienen, Gewalttaten und Kriegshandlungen eine erlösende moralische und sogar heroische Bedeutung zu verleihen. Für die Nationalsozialisten bedeutete dies, dass für die Deutschen ein Leben in Sicherheit, Gleichheit, das heißt Sozialismus nach nationalsozialistischer Prägung und Selbstbestimmung im Sinne einer illiberalen Volksgemeinschaftsdemokratie nur dann möglich war, wenn der Einfluss von realen und imaginären inneren und äußeren Volksfeinden so systematisch und so vollständig wie möglich ausgeschaltet wurde. Wenn sich Wissenschaftler mit dem Nationalsozialismus als politischer Religion beschäftigt haben, konzentrierten sie sich in der Regel auf die Orthodoxie des Nationalsozialismus. Doch die Autopraxie des Nationalsozialismus und seine psychologischen Mechanismen, die radikales und gewalttätiges Verhalten auslösen und aufrechterhalten, sind das fehlende Bindeglied zwischen der Ideenwelt des Nationalsozialismus und Aggression, Krieg und Völkermord. Die Erlösungsversprechen, die Menschen in Momenten extremer Krise, Not und Elend gemacht werden, haben in der Regel einen hohen Preis. Ein dauerhaftes Bekenntnis zur Autopraxie der jeweiligen Ideologie oder Religion. Hier liegt der Nexus zwischen den Überzeugungen der Nationalsozialisten, Radikalisierung, Krieg und Völkermord. Und hier sehen wir die dynamische psychologische Interaktion sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene zwischen Ideen und Überzeugungen auf der einen Seite und aggressiven, gruppenbezogenen Praktiken auf der anderen. Diese dynamische psychologische Interaktion ist das Markenzeichen nationalsozialistischer Radikalisierung sowie ähnlicher Prozesse im 21. Jahrhundert. Kurz gesagt, die Glaubenssysteme, die in diesem Hörbuch in den Kapiteln von Robert Jellatly und Hedwig Richter sowie in meinem eigenen Kapitel über die illiberale Demokratie der Nationalsozialisten beschrieben werden, sind untrennbar mit der Gewalt und den Schrecken des Dritten Reichs verbunden. Oder anders ausgedrückt, während es durchaus zutreffen mag, dass die liberale Demokratie eine Friedensdividende mit sich bringt, kann illiberale Demokratie, jedenfalls in ihren totalitären messianischen Inkarnationen, leicht eine Genozid- und Kriegsdividende generieren. Eines der beunruhigendsten Phänomene von Hitlers eigener politischer Radikalisierung im Sommer 1919 und der Radikalisierung einer großen Zahl von Deutschen in den frühen 1930er Jahren ist ihre Plötzlichkeit. Dies ist für politische Radikalisierungsprozesse nicht ungewöhnlich, aber zumindest im Fall des Nationalsozialismus ist es wenig erforscht und schlecht verstanden. Wir wissen noch nicht einmal, wie ungewöhnlich Hitlers ultraschnelle Radikalisierung für Nationalsozialisten insgesamt war. Aber anekdotische Hinweise scheinen darauf hinzudeuten, dass sie weniger ungewöhnlich war, als man annehmen könnte. Die Gefahr, die von dem hier identifizierten Phänomen für unsere eigene Welt ausgeht, liegt darin, dass, wie oben angedeutet, selbst wenn wir uns des schnellen Charakters der nationalsozialistischen Radikalisierung bewusst sind, und viele von uns sind es nicht, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir neue Inkarnationen von Radikalisierung, wie wir sie bei den Nationalsozialisten beobachten konnten, bemerken, diese bereits abgeschlossen sind. Wir müssen nicht nur die nationalsozialistische Gedankenwelt als einen Hauptmotivator für gewalttätiges und extremes Verhalten ernst nehmen. Wie Benjamin Carter Head anmerkt, müssen wir die Nationalsozialisten auch als geschickte politische Akteure mit einem klaren Plan für die Zukunft verstehen. Die Tatsache, dass die Macht im Januar 1933 an Hitler übergeben wurde, sowie die Tatsache, dass die Nationalsozialisten oft nur auf das zu reagieren schienen, was andere taten, hat viele Wissenschaftler zu einer falschen Schlussfolgerung verleitet. Sie lautet, dass die Intentionen und das Handeln der Nationalsozialisten nicht im Mittelpunkt der Erklärung für das Jahr 1933 und das Dritte Reich stehen sollten. Doch der reaktive Charakter des nationalsozialistischen Handelns war eine Taktik, und zwar eine sehr erfolgreiche, da sie eine Flexibilität im Handeln ermöglichte, zumal niemand vorhersehen kann, was auf einen zukommt, zur Unterstützung eines klaren strategischen Kalküls und einer klaren Vision. Und sie ging auf jahrelange Erfahrung bei der Verfolgung politischer Ziele zurück. Am Ende, so schreibt Head, übernahmen die Nationalsozialisten schließlich die Macht im Wesentlichen so, wie sie es erwartet und geplant hatten. Dasselbe gilt, wie Ulrich Schlie und Hermann Beck gezeigt haben, für die Art und Weise, wie die Nationalsozialisten ihre Macht festigten. Wie Schlie in seinem Kapitel darlegt, fand die eigentliche Machtergreifung in den 18 Monaten nach der Machtübertragung an Hitler im Januar 1933 statt. In dieser Zeit verfolgten die Nationalsozialisten eine geschickte Strategie, um diejenigen, die 1933 die Macht an Hitler übergeben hatten, zunächst an den Rand zu drängen und sie schließlich von der Klippe zu stoßen, während sie gleichzeitig bei den traditionellen Eliten die Illusion erzeugten, dass sie noch gebraucht und geschätzt würden. Als Teil dieser Strategie der Machtergreifung gelang es den Nationalsozialisten zudem, die Illusion zu erzeugen, dass bestehende Institutionen intakt blieben, während sie in Wirklichkeit ausgehöhlt wurden, ihre Macht verloren oder neu definiert wurden. Dies erkannten viele Menschen erst, als es längst zu spät war. Wie Schlie außerdem gezeigt hat, diente die von den Nationalsozialisten geschaffene Illusion auch als Deckmantel, der es Hitler und anderen führenden Nationalsozialisten ermöglichte, eine radikale, versteckte Agenda zu verfolgen. Der Weg vom Verhalten der Nationalsozialisten im Jahr 1933 zur nationalsozialistischen Siedlungspolitik im Osten, zum totalen Krieg und zu einer Kriegspolitik der Ausrottung und des Völkermords ist in der Tat nicht lang und verschlungen. Es war ein Weg, auf dem Innen- und Außenpolitik Hand in Hand gingen. Die Art und Weise, wie es den Nationalsozialisten als geschickten politischen Akteuren gelang, die Macht zu ergreifen, zu festigen und schließlich eine radikale Politik zu verfolgen, hat mehr mit der Gewieftheit von Frank Underwood, dem fiktiven US-Präsidenten aus House of Cards, gemein, als mit vielen der Darstellungen, die den berechnenden und kalkulierten nationalsozialistischen Weg zur Macht in Frage gestellt haben. Die Nationalsozialisten waren, in den Worten Michael Ignatieffs, die einfallsreichsten politischen Unternehmer ihrer Zeit. Der reaktive Politikstil der Nationalsozialisten, ihr Illusionsspiel, die Aushöhlung und endgültige Zerstörung von Normen und Institutionen und ihr Verfolgen einer versteckten Agenda werden immer mehr zu einem Merkmal der Politik, auch in unserer Zeit. Das Jahr 1933 zu verstehen, wird daher helfen, die Herausforderungen unserer Zeit besser zu verstehen. Die große Unbekannte ist jedoch, wie technologische Innovation das Spiel verändern wird. Wie Jonathan Russo betont, hat der heutige digitale öffentliche Raum viel mit der Bierkellerkultur der politischen Demagogie im Deutschland der Zwischenkriegszeit gemeinsam. Allerdings erscheint die heutige digitale Öffentlichkeit noch schwieriger zu kontrollieren als die analogen Versionen der Vergangenheit. Ein Mangel an Governance macht die digitale Öffentlichkeit anfällig für böswillige politische Akteure. Des Weiteren sind soziale Medien in der Regel so kodiert, dass extremes Verhalten und Polarisierung belohnt werden. Dadurch erodieren die Strukturen von Demokratie, in denen Würde und Anstand gelten. Künstliche Intelligenz wird immer wieder als Mittel eingesetzt, um Menschen in Fesseln zu legen, anstatt sie zu befreien. Darüber hinaus entstehen die verschiedensten Arten von neuen und oft fluiden Online-Communities, Netzwerken und sektenähnlichen Gruppen, die erlösendes, potenziell radikales und gewalttätiges Verhalten fordern oder fördern. Und zwar auf eine bildgesteuerte Weise, die noch schneller zu funktionieren scheint als in der Vergangenheit. Offene, nicht parteigebundene Formen des Extremismus sind auf dem Vormarsch. Das Internet macht es potenziellen Extremisten sehr viel leichter, eine Umwelt zu finden, welche ihnen Anerkennung und Zustimmung gibt, welche ihre Taten verherrlicht und ihnen Ruhm verschafft. Mit anderen Worten, aufgrund technologischer Innovationen wird die Zukunft wahrscheinlich anders aussehen. Phänomene der Vergangenheit werden mit unvorhergesehenen Entwicklungen und Innovationen interagieren, und es bleibt abzuwarten, ob diese letztlich die Radikalisierung eindämmen oder anheizen. Die Frage, ob ein öffentlicher Raum des Diskurses und der Problemlösung geschaffen werden kann, der Würde wiederherstellt und sowohl digital als auch demokratisch ist, ist noch nicht entschieden. Einer der Gründe, warum der Erfolg der Nationalsozialisten als politische Akteure im Vorfeld von 1933 und nach ihrer Machtübernahme in Darstellungen zum Aufstieg des Nationalsozialismus häufig zu wenig Beachtung findet, ist die Sorge, dass eine zu starke Fokussierung auf die Nationalsozialisten als Akteure die Verantwortung und das Handeln traditioneller Eliten und gewöhnlicher Deutscher kleinreden und damit apologetische Tendenzen in Deutschland fördern könnte. Diese Sorge ist sowohl unberechtigt als auch unbegründet. Sie ist unberechtigt, da sie Politik, wie gut gemeint auch immer, mit Wissenschaft vermischt. Als Wissenschaftler müssen wir ausschließlich nach der Wahrheit suchen, natürlich auf ethische Weise, aber mit dem Verbot, dass sich politische Belange mit dem Akt der Wahrheitssuche vermischen. Aber sie ist auch unbegründet, da die traditionellen Eliten 1933 sowohl moralisch als auch politisch versagt haben, wie Hermann Beck, Daniel Sieblett und Ulrich Schlie in diesem Band zeigen. Wie Beck darlegt, wurden die Konservativen und in gewissem Maße auch der politische Katholizismus von den Nationalsozialisten ausgetrickst. Dennoch haben die Konservativen zunächst mit den Nationalsozialisten bereitwillig kollaboriert. Sie waren es, die Adolf Hitler im Januar 33 die Schlüssel zur Reichskanzlei überreicht haben. Und der ehemalige Kronprinz Wilhelm von Preußen war zumindest in den ersten 5 Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft bereit, fast alles für Hitler zu tun. Sein Versagen wird nicht dadurch geschmälert, dass Hitler und Goebbels ihm die kalte Schulter zeigten. Wie Daniel Sieblett erläutert, spielte der deutsche Konservativismus eine ganz zentrale Rolle beim Sturz der Weimarer Demokratie. Allerdings auf kontraintuitive Weise, nämlich durch die Schwäche und Zersplitterung konservativer Organisationen und nicht durch ihre Stärke. Resilientere konservative politische Organisationen in der Weimarer Zeit hätten laut Sieblett wahrscheinlich einen nationalistischen Durchbruch verhindert und Extremisten innerhalb und außerhalb konservativer Parteien an den Rand gedrängt. Darüber hinaus kann, wie Sieblett schreibt, eine robuste, konservative politische Parteiorganisation einen sich selbst verstärkenden positiven Kreislauf von Wahlwettbewerb und Offenheit in den Wahlergebnissen auslösen, was die Befürworter der Demokratie dazu veranlasst, ihre eigenen Mobilisierungskapazitäten zu erhöhen, um der Herausforderung zu begegnen. Ob robuste Parteistrukturen tatsächlich diese Tugenden freisetzen, hängt jedoch ebenso sehr von politischer Führung und Persönlichkeit wie von der institutionellen Gestaltung von politischen Strukturen ab. Wie Michael Ignatieff schreibt, war der Zusammenbruch der Demokratie ein kontingentes politisches Ereignis und die Ergebnisse hingen wie immer in der Geschichte von den einzelnen Machthabern, ihren Entscheidungen, ihren Persönlichkeiten, ihren Stärken und Schwächen ab. Gabriel Rosenfeld hat uns daran erinnert, dass wir uns vor der Art von kontrafaktischen Argumenten hüten sollten, die aus rhetorischen Gründen vorgebracht werden. In ihnen mischt sich tatsächlich die Politik in die Wissenschaft ein, und sie stehen der Art von Kontingenzen und kontrafaktischen Überlegungen im Weg, die wir betrachten sollten, um zu erkennen, dass weder in Weimar noch heute unpersönliche Kräfte den Ausgang des Stücks diktieren, um es mit Ignatieffs Worten zu sagen. Um sicherzustellen, dass sich das Stück nicht in eine Tragödie verwandelt, müssen wir uns, so Ignatieff, einem Glaubenssystem liberaler Werte verschreiben und diese in die Tat umsetzen. Ignatieff zufolge muss die Orthopraxie der liberalen Demokratie als Gegenpol zur Orthopraxie der illiberalen Demokratie des Nationalsozialismus auf einer Erkenntnistheorie des Vertrauens in Fakten, einer Soziologie der Toleranz gegenüber Unterschieden, einer Kultur aktiver und engagierter Bürgerinnen und Bürger, einer Metaphysik des Glaubens an eine offene Zukunft, die Menschen durch Zusammenarbeit schaffen, einer Ökonomie des regulierten Marktes und einem Kardinalverbot der Anwendung von Gewalt oder Einschüchterung in der Politik beruhen. Die Orthopraxie der liberalen Demokratie muss jedoch auch klug sein, denn die Demokratie ist, in Ignatieffs Worten, ein instabiles Gleichgewicht, das leicht außer Kontrolle geraten kann. Und genau hier kann die Orthopraxie der liberalen Demokratie leicht scheitern. Aus diesem Grund kann und sollte das Kapitel von Wieland Giebel auf zwei Ebenen gehört werden. Als Bericht darüber, wie Institutionen und Personen, die der Welt das Jahr 1933 erklären sollen, trotz bester Absichten ihr Ziel oft weit verfehlt haben. Und als Metapher für das Scheitern dessen, was Niels Minkmar als Deutschlands Zweite Republik bezeichnet hat, das heißt das Deutschland nach 1990. In diesem Sinne sollten sowohl Giebels Kapitel als auch dieses Hörbuch als Ganzes als leidenschaftliches Plädoyer für eine klügere Orthopraxie der liberalen Demokratie gehört werden. Doch damit liberale Demokratie gedeihen kann, wie uns die Erfahrung des Jahres 1933 lehrt, sind starke Leitplanken erforderlich. Dazu gehören starke parteipolitische Organisationen und nicht die Art von schwächelnden Strukturen, die das Markenzeichen moderner politischer Parteien oder von Tagträumen von der Umwandlung von Parteien in Bewegungen sind, die die interne Übernahme von Parteien durch Radikale verhindern. Entscheidend ist, dass uns starke Parteistrukturen auch ein Instrumentarium an die Hand geben, um mit polarisierten Gesellschaften umzugehen, indem sie Spaltungen sowohl repräsentieren als auch eindämmen. Und so wie das Fehlen starker Parteistrukturen auf der gemäßigten Linken und im Mainstream-Konservatismus in der Weimarer Republik aufrührerische Gewalt und Extremismus auf beiden Seiten der politischen Extreme begünstigte, ist aufrührerische politische Gewalt wieder auf dem Vormarsch, wie Marla Stone am Beispiel der Vereinigten Staaten anschaulich schildert. Es handelt sich um eine Form der Gewalt, die eine Atmosphäre der Einschüchterung schafft, die das Ende der freien Willensbildung bedeutet und die mit der Ersetzung einer Politik der Gegner durch eine Politik der Feinde einhergeht. Wenn die allgemeine Gewaltschwelle in Gesellschaften erst einmal gesunken ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Orthopraxie radikaler Bewegungen gewalttätige Formen annimmt, ins Unermessliche. Die Dynamik der hier beschriebenen Prozesse ist Teil eines sich selbst verstärkenden Kreislaufs von Radikalisierung und Demokratieabbau, der jedoch durch verantwortungsvoll agierende starke parteipolitische Organisationen verhindert werden kann. Leitplanken bieten jedoch wenig oder gar keinen Schutz, wenn sie schlecht positioniert sind. So verbietet das deutsche Wahlrecht nach wie vor, dass eine Partei einen Sitz im Parlament erhält, wenn sie nicht mindestens 5% der Wählerstimmen erhält. In Deutschland besteht ein nahezu allgemeiner Konsens darüber, dass solche Regeln als Schutzmechanismus für das Überleben der liberalen Demokratie erforderlich sind, da das Fehlen solcher Regeln in der Weimarer Republik zum Tod der Demokratie beigetragen habe. Nach wie vor wird deutschen Schülern beigebracht, dass das Weimarer Wahlsystem die Zersplitterung des politischen Systems begünstigte, was zu einer Erosion der politischen Mitte geführt und die Bildung regierungsfähiger Koalitionen unmöglich gemacht habe. Wenn wir jedoch den Tod der Weimarer Demokratie mit dem Überleben von Demokratien in den 1930er Jahren anderswo vergleichen, fallen viele der Erklärungen, die wir normalerweise als entscheidend für die Machtübernahme der Nazis ansehen, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wie wir beim Vergleich der Vereinigten Staaten, Deutschlands und der Niederlande sehen, erklärt die Weltwirtschaftskrise alles, aber auch nichts. Darüber hinaus waren die Wahlgesetze der Weimarer Republik und den Niederlanden sehr ähnlich geartet, was dazu führte, dass beide Länder durch einen hohen Grad an politischer Fragmentierung gekennzeichnet waren. Bei den Wahlen zur zweiten Kammer des niederländischen Parlamentes, die während der Jahre der Weimarer Republik stattfanden, zogen je nach Wahl zwischen 10 und 17 Parteien ins Parlament ein. Im gleichen Zeitraum waren jeweils zwischen 10 und 15 Parteien im Reichstag vertreten. Dennoch hielt die politische Mitte in den Niederlanden, funktionierende Koalitionen konnten weiterhin gebildet werden und die Demokratie überlebte. Dies zeigt, dass es nicht politische Fragmentierung als solche, sondern eine bestimmte Art der Fragmentierung ist, die ein Problem für das Überleben der Demokratie darstellt. Nämlich die, die in Gesellschaften und Staaten zu beobachten ist, die der Fragmentierung nicht Einhalt geboten haben und die gleichzeitig durch das Fehlen starker Parteistrukturen in der linken und rechten Mitte gekennzeichnet sind. Wie Beatrice de Graaf schreibt, fällt eines auf, wenn wir die Analyse der Niederlande mit den Erkenntnissen aus Daniel Sieblets Kapitel über die DNVP und den deutschen Konservatismus vergleichen und kombinieren. Die Relevanz von hochgradig institutionalisierten, stark organisierten konservativen Mainstream-Parteien, die versuchen, einen Geist der Mäßigung aufrechtzuerhalten und die Ordnung zu bewahren. Die Beantwortung der Frage, wie und warum die wichtigsten konservativen Parteien in den Niederlanden einen Geist der Mäßigung förderten, liefert mindestens genauso nützliche Lehren für die Gegenwart wie ein Sezieren des Aufstiegs des Nationalsozialismus in Deutschland. In der Tat besteht die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf den Tod der Demokratie 1933 in Deutschland konzentrieren, wenn wir nach Inspirationen dafür suchen, wie man den existenziellen Herausforderungen der Gegenwart begegnen kann, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen gibt es das, was wir als die My Big Fat Greek Wedding-Falle der politischen Meinungsmache bezeichnen können. So wie der Vater der Braut in dem Film aus dem Jahr 2002 in jedem Wort griechische Ursprünge sieht, unabhängig von dessen tatsächlicher Etymologie, hat es weltweit in den letzten Jahren die Tendenz gegeben, in jeder politischen Krise Weimar zu sehen und in jedem aufstrebenden starken Mann Hitler zu erkennen. Dies hat dazu geführt, dass viele die Existenz eines neuen globalen Faschismus als die größte politische Herausforderung unserer Zeit ansehen. Infolgedessen diagnostizieren sie die Übel der Gegenwart häufig falsch und setzen die falsche Medizin ein. Wie Christopher Clark kürzlich feststellte, hat die Bedeutung des 20. Jahrhunderts für die Bewältigung der Herausforderungen der Gegenwart nachgelassen. Clarks überzeugendes Argument wird vielleicht am besten durch das Verhalten Wladimir Putins in der Ukraine veranschaulicht. Auch wenn Putin die Erinnerung an den Nationalsozialismus als Waffe einsetzt, um Unterstützung für seinen Krieg zu gewinnen, ist sein Verhalten von den Ideen, Visionen und dem Verhalten der russischen Außenpolitik im 18. und 19. Jahrhundert geprägt. Dies ist ein Punkt, der leicht verloren geht, wenn wir Putin in einen verallgemeinernden Rahmen eines globalen Faschismusrahmens zwingen und darauf aufbauend normative Rezepte zur Eindämmung dieses globalen Faschismus entwerfen. Die My Big Fat Greek Wedding Schule der politischen Meinungsmache neigt auch zu engen 1:1 Analogien. Der Art 6. Januar 2021 ist gleich Reichstagsbrand oder Trump gleich Hitler. Solche Analogien blenden die Unterschiede zwischen den zu vergleichenden Phänomenen aus, obwohl diese oft bedeutender sind als ihre Ähnlichkeiten. Infolgedessen besteht die Neigung, enge und fehlerhafte Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Es gibt jedoch eine zweite und noch größere Gefahr, sich bei der Suche nach den Lehren aus dem Jahr 1933 für die Gegenwart und die Zukunft zu sehr auf Deutschland zu fokussieren. Katastrophen, selbst von Menschen verursachte, sind bekanntermaßen schwer vorherzusagen und die Erfolgsfaktoren von Katastrophen schwer herauszufinden. Denn Katastrophen finden, wie Neil Ferguson es ausdrückt, innerhalb zunehmend komplexer werdenden Systemen statt, die für alle an der Stochastik ausgerichteten Verhaltensweisen, nicht linear verlaufenden und von der gaußschen Normalverteilung abweichenden Erscheinungsformen anfällig sind. Die Betrachtung spezifischer Fälle des Zusammenbruchs von Zivilisationen, einschließlich des Zusammenbruchs der Demokratie in Deutschland im Jahr 1933, birgt daher eine doppelte Gefahr. Dass die wichtigsten Variablen für das Entstehen spezifischer Fälle des Zusammenbruchs nur unzureichend identifiziert werden und dass zu enge Schlussfolgerungen gezogen werden. Der genaue historische Kontext des Zusammenbruchs einer politischen Ordnung wird immer unterschiedlich sein, ebenso wie die Form der Katastrophe und ihre politischen Folgen. Und doch haben wir keine andere Wahl, als die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Vergangenheit anzugehen, da es nichts anderes als die Vergangenheit für das Gewinnen von Erkenntnissen gibt. Selbst die Gegenwart ist schon in dem Moment, in dem wir über sie nachdenken, zur Vergangenheit geworden. Deshalb ist es so sinnvoll, Staaten und Gesellschaften aus der Vergangenheit zu identifizieren, die gegenüber einer möglichst großen Bandbreite von Schocks resilient oder sogar antifragil waren. In Fergusons Worten: Alles, was wir aus der Geschichte lernen können, ist, wie man soziale und politische Strukturen aufbaut, die zumindest widerstandsfähig und bestenfalls antifragil sind, und wie man den Sirenenstimmen widersteht, die eine totalitäre Herrschaft oder eine Weltregierung als notwendig für den Schutz unserer glücklichen Spezies und unserer verletzlichen Welt vorschlagen. Aus diesem Grund liefert uns die Betrachtung des demokratischen Überlebens in den Niederlanden im Jahr 1933 ebenso viel Inspiration für die Bewältigung der Herausforderungen, denen sich die heutige liberale Demokratie gegenübersieht, wie die Betrachtung des Zusammenbruchs der Demokratie jenseits der Ostgrenze der Niederlande. Natürlich stoßen wir bei der Identifizierung der Erfolgsfaktoren für das demokratische Überleben in den Niederlanden auf die gleichen methodischen Herausforderungen wie bei der Herausarbeitung der Faktoren für den Zusammenbruch der Demokratie in Deutschland. Beide Herangehensweisen basieren notwendigerweise auf implizitem oder explizitem kontrafaktischem Denken, wie jede Identifizierung von Kausalität in der Geschichte es notwendigerweise tut, und kann daher nur als Gedankenexperiment getestet werden und dabei auf Wahrscheinlichkeits- und Plausibilitätsüberlegungen beruhen. Beatrice de Graafs Kapitel legt jedoch nahe, dass das Überleben der Demokratie in den Niederlanden nicht in erster Linie auf eine Verkettung von Zufällen zurückzuführen ist. Vielmehr sehen wir die Umrisse eines Staates und einer politischen Kultur, in denen die Demokratie 1933 aus zwei Gründen überlebte. Erstens hatten die Niederländer einen Staat aufgebaut, der in der Lage war, mit spezifischen Bedrohungen der Demokratie umzugehen. Sie hatten eine widerstandsfähige politische Struktur etabliert, die fähig war, mit einem breiten Spektrum von Schocks für ihr System umzugehen. Zweitens hatten die oben genannten konfessionellen Parteien, als sie die Politik des Landes bestimmten, ein System geschaffen, das in der Lage war, flexibel auf bestimmte Krisen zu reagieren. Die Niederlande hatten dadurch eine wehrhafte Demokratie avant la lettre geschaffen, die sich sowohl bei der Krisenprävention als auch bei der Krisenreaktion hervortat. Infolgedessen mussten die Niederländer die spezifischen Bedrohungen von 1933 und danach nicht vorhersehen, da die niederländischen Krisenpräventions- und Reaktionskapazitäten groß genug waren, um mit einer breiten Palette von Herausforderungen und Bedrohungen umgehen zu können. Hendrikus Colijn, der langjährige niederländische Regierungschef, ist ein Paradebeispiel für das Phänomen, das, wie es Neil Ferguson ausgedrückt hat, Führungspersönlichkeiten selten für das belohnt werden, was sie zur Vermeidung von Katastrophen getan haben. Denn das Ausbleiben einer Katastrophe wird selten als Anlass zum Feiern und zur Dankbarkeit genommen. Und dass sie eher für die Schmerzen der von ihnen empfohlenen prophylaktischen Maßnahmen verantwortlich gemacht werden. Adolf Hitler ist der bekannteste Name des 20. Jahrhunderts, während Collein so gut wie vergessen ist. Eine Google-Suche nach ihm ergibt gerade einmal 19.400 Treffer. Er ist auch deshalb in Vergessenheit geraten, weil Historiker bei der Erklärung, wieso die Demokratie im Europa der Zwischenkriegszeit mancherorts überlebte und anderswo zusammenbrach, zu oft auf soziale und wirtschaftliche Makrophänomene zurückgreifen, wie zum Beispiel auf den Grad der Verstädterung. Die Idee dahinter ist, dass die Demokratie in Westeuropa zu einem wesentlichen Teil aufgrund eines hohen Urbanisierungsgrades überlebt habe. Der Urbanisierungsgrad in den Niederlanden und in Deutschland war jedoch vergleichbar hoch. Ein besonders hervorzuhebendes Merkmal der wehrhaften Demokratie avant la lettre in den Niederlanden ist deren Verknüpfung von innerer und internationaler Sicherheit. Sie resultierte aus der existenziellen und das Handeln motivierenden Überzeugung, dass die äußeren Bedrohungen, mit denen das Land konfrontiert war, es erforderten, eine innere Widerstandsfähigkeit gegenüber Unruhen und jeder Art von Extremismus zu schaffen. Nur so könne das Land neutral bleiben und sei widerstandsfähig genug, um potenzielle externe Usurpatoren abzuschrecken. Im historischen Fall der Niederlande verzahnte deren nationale Sicherheitspolitik Innen- und Außenpolitik. Die nationale Sicherheitspolitik war eine Funktion der geopolitischen Lage des Landes und der historischen Erfahrung, die napoleonische Besatzung ertragen zu haben und es geschafft zu haben, sich aus dem Ersten Weltkrieg herauszuhalten. Dies förderte einen Geist, stets auf existenzielle Bedrohungen von außen vorbereitet zu sein. Auch hier gibt es eine auffällige Parallele zur Gegenwart. Es waren vor allem Staaten, die mehrfachen Bedrohungen ausgesetzt sind, einschließlich äußerer Bedrohungen existenzieller Art, das heißt Taiwan, Südkorea und Israel, die zumindest anfangs am besten in der Lage waren, der Covid-19-Krise zu begegnen. Hier haben wir es mit Staaten zu tun, die sich auf ein breites Spektrum von Herausforderungen vorbereitet haben und flexibel auf Katastrophen reagieren können. Das in der Zwischenkriegszeit in den Niederlanden sichtbare Zusammenspiel von Krisenbewältigung im In- und Ausland ist eine Kunst, die viele Westeuropäer in jüngster Zeit vergessen haben. Im Glauben, in einem postheroischen Zeitalter zu leben und in Skepsis gegenüber harter Macht, gingen sie zu häufig davon aus, dass Frieden die natürliche Ordnung der Dinge sei. Wie Beatrice de Graaf hervorhebt, haben die Niederlande in der Zwischenkriegszeit Sicherheitsvorkehrungen zur Identifizierung und proaktiven Unterdrückung von extremistischen Tendenzen getroffen. Das Land verfolgte sowohl einen proaktiven als auch einen reaktiven Ansatz, der darauf abzielte, Krisen vorzubeugen, aber auch schnell und oftmals intelligent darauf zu reagieren, wenn sie dennoch ausbrachen. So führte die niederländische Regierung beispielsweise ein Verbot des Tragens von Uniformen in der Öffentlichkeit ein, um Nazi-Sympathisanten von der Straße zu holen und zu signalisieren, dass ihr Verhalten unanständig sei. Sie verbot Staatsangestellten, extremistischen Organisationen beizutreten oder sich in ihnen zu engagieren. Dabei ging es nicht darum, politische Ideologien zum Schweigen zu bringen, sondern Ordnung und Ruhe im Allgemeinen aufrechtzuerhalten. Geschickterweise wurde das Verbot nur selektiv und flexibel durchgesetzt, sodass extreme ideologische Positionen weiterhin geäußert werden durften, solange sie nicht überkochten. Das Wirken von Extremisten wurde auf diese Weise an den Rändern eingedämmt, bevor es in das Zentrum der Politik eindringen konnte. Dennoch verstehen wir immer noch nicht, warum in den Niederlanden und anderen Ländern ein Geist der Mäßigung und der Zivilität überlebt hat, in Deutschland und anderswo jedoch nicht. Wir haben noch keine überzeugende Erklärung dafür gefunden, warum die Monarchie als Institution in einigen Fällen das demokratische Überleben und in anderen Fällen den demokratischen Zusammenbruch begünstigte. Die gemäßigte und mäßigende Kraft der Monarchien in den Niederlanden und anderswo ist immer noch wenig erforscht. Auch wird bisher wenig verstanden, warum Religion in einigen Fällen einen nationalen Geist der Mäßigung und der Zivilität förderte, wie zum Beispiel in weiten Teilen des niederländischen Protestantismus, während dies in anderen Fällen, wie etwa im deutschen Protestantismus, eher nicht der Fall war. Und schließlich gibt es wenig Verständnis dafür, warum Länder, die eher an einen reformistischen als an einen revolutionären Wandel glaubten, den Sturm des Illiberalismus, der Gewalt und des zivilisatorischen Zusammenbruchs eher überstanden. In der Literatur über Weimar und den Aufstieg der Nationalsozialisten wird viel darüber diskutiert, wie das Scheitern der Revolution in Deutschland 1918-19 zum Scheitern von Weimar führte. Die Neigung von Revolutionen in Despotismus umzuschlagen und ein Zeitalter des Terrors und der Aggression zu entfesseln, angeführt von Volkstribunen und Kriegstreibern, wird jedoch gerne ausgeblendet. Wir sollten häufiger zur Kenntnis nehmen, dass Adolf Hitler zwar gegen die Revolution von 1918 wetterte, aber nicht antirevolutionär war. Hitler verstand 1933 als eine nationale Revolution, was mehr Aufmerksamkeit verdient, während Colleins politische DNA antirevolutionär und von einer politischen Kultur der selbstzufriedenen Mäßigung durchdrungen war. Die politische Kultur der Niederlande war eine, die es schaffte, ein Gleichgewicht zwischen Individualismus und Gemeinschaft zu finden, ferner zwischen der positiven Identifikation mit der eigenen Gemeinschaft und deren Traditionen, die Deutschen würden hier von Heimat sprechen, und Offenheit, im Prinzip, wenn auch beileibe nicht immer in der Praxis, gegenüber der Welt. Es geht hier nicht darum, eine allzu feierliche Darstellung der niederländischen Geschichte der Zwischenkriegszeit anzubieten. Die gleiche politische Klasse, die hier beschrieben wird, war auch für den repressiven niederländischen Kolonialismus in Übersee verantwortlich. Und ihre Politik im Inland war janusköpfig, so dass viele repressive und illiberale Züge aufrechterhalten wurden. Darüber hinaus war das Überleben der Demokratie in den Niederlanden immer noch von Kontingenzen und schierem Glück abhängig. Es geht daher eher darum, den historischen Fall eines Staates aufzuzeigen, dem es gelang, Systeme zu etablieren, die, relativ aber nicht absolut, widerstandsfähiger waren als die vieler Konkurrenten und dadurch die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Zusammenbruchs der Demokratie verringerten. Aus Eigeninteresse hatte die niederländische Elite, trotz all ihrer vielen Unzulänglichkeiten, ein System der Früherkennung und des frühen Handelns für die nationale Sicherheit geschaffen, das belastbar und flexibel, aber nicht ganz antifragil war, das sowohl proaktiv als auch reaktiv war und so das demokratische Überleben ermöglichte. Aus diesem System lassen sich wichtige Lehren für den Umgang mit Krisen in neuen Zeiten der Verwirrung, Unsicherheit, Verwüstung und Verzweiflung ziehen. Doch selbst wenn wir diese Lehren beherzigen, sind wir auf die existenziellen politischen Krisen der Zukunft schlecht vorbereitet. Wir alle lieben es zu untersuchen, wie politische Strukturen und Gesellschaften in die Luft gehen, während wir viel weniger analysieren, wie sie wieder repariert werden können. Der Untergang hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft, sowohl für Wissenschaftler als auch für die breite Öffentlichkeit. Studien über Despotismus, Demagogie, Zusammenbruch, Krieg und Völkermord gibt es zuhauf. Es gibt aber nur wenige historische Studien, auf die wir uns stützen können, um zu verstehen, wie Solidarität und Vertrauen wiederhergestellt werden können, wie Würde, Sympathie und Mitgefühl wiedererweckt werden können und wie eine Politik der Feinde zu einer Politik der Gegner zurückkehren kann. Welches sind die Institutionen und sozialpsychologischen Prozesse, die in der Vergangenheit am besten geeignet waren, diese Ziele zu erreichen? Wir wissen erstaunlich wenig über die Erfolgsfaktoren der inner- und zwischengesellschaftlichen Reparatur und Depolarisierung, darüber, wie man Menschen, um die Dichterin Amanda Gorman zu paraphrasieren, dazu bringt, sich nicht auf das zu konzentrieren, was zwischen ihnen steht, sondern auf das, was vor ihnen steht. Im Fall Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise konzentrierten wir uns eher auf die Mängel des Entnazifizierungsprozesses als auf die Frage, wie dieser Prozess, der eine symbolische Distanzierung von der Vergangenheit verlangte, die Menschen trotzdem wieder in den demokratischen Schoß zurückführen konnte. Darüber hinaus gibt es nur wenige historische Studien über die Orthopraxie der Deradikalisierung und Wiedergutmachung. Wir wissen nicht wirklich, warum nach einem Konflikt dieselben religiösen, quasi-religiösen oder ideologischen Überzeugungen und Identitäten in einigen Kontexten Versöhnung fördern, in anderen, oft fast identischen Kontexten jedoch nicht. Es ist an der Zeit, dass wir uns der Geschichte zuwenden, um Wege zur Heilung unserer Demokratie zu finden, um Orthopraxen zu identifizieren, die Gemeinschaft und Frieden stärken und um widerstandsfähigere Systeme der inneren und kollektiven Sicherheit zu errichten. Sie hörten, als die Demokratie starb, die Machtergreifung der Nationalsozialisten, Geschichte und Gegenwart. Herausgeber ist Thomas Weber, gelesen von Thomas Höricht. Das Buch erschien 2022 im Herder Verlag, die Hörbuchausgabe im Abbot Verlag, ein Imprint von AB Media. Vielen Dank, dass Sie ein AB Media Hörer sind. Bis zum nächsten Mal.